Feuer in der Disco. Feuer in der Disco. Feuer an den Toren der Hölle. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, da. Hier sind wir morgen Abend. Ihr seid da, wir sind hier. Schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag des Espressos. Ja, ich hoffe, ihr habt auch eure kleine Koffein-Portion intus, weil gleich geht's los und wir haben einige verrückte Sachen mal wieder. Ich hatte nur Cappuccino. Gilt das auch? Ja, Hauptsache Kaffee. Also das ist meine Devise. Nur wenn auf die italienische Art gemacht ist. Also mit Milch, nicht mit Sahne. Nee, der war nicht Milch. Sahne Cappuccino gilt nicht. Gilt das. Ach ja, andere Länder, andere Sitten. Ne? Espresso kriegt man wenigstens überall und alle verstehen, was sie wollen. Ne? Geht man nach Österreich und bestellt einen normalen Kaffee. Da gucken die einen an und sagen, was? Ja, Kaffee, klar Kaffee, aber was für ein Kaffee? Ja. Die kennen dann nur verlängerten Espresso. Ja. Ach so. So verlängert man denn die Seite. Mhm. So wie die Türken mit dem Tee, dem Sud aufgießen und dann immer Wasser nachkippen, ja? Tja, wenn du Türken nach Pfeffer fragst, wer weiß, was du kriegst. Oh, Jimmy Wales. Ja. Geht schon los. Reines Thema. Also es ist jetzt, Thilo Jung sieht aber seltsam aus. Ja, hat er gar nicht so einen Abflug. Sieht gut aus. Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Ja, das gab es ja auch. Und diesmal hat er es ein bisschen länger ausgehalten. Aber ja. Und wir lesen ja auch, der Titel ist Wikipedia Founder Jimmy Wales. Also jetzt ist der Founder, nicht der Co-Founder, obwohl es ja eigentlich unwichtig ist. Aber ja, ihm scheint es so sehr wichtig zu sein, ne? Warum man so unwichtige Dinge sich dann direkt in den Titel reinschreibt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber es ist wohl unwichtig. Es ist auch unwichtig, genau. Ja, und das ist hier Sternstundenphilosophie, eine Sendung, die ja jede Menge Leute unglaublich toll finden. Ich eher weniger. Ich habe die zwar abonniert und gucke die auch regelmäßig, aber eigentlich nur, um mich drüber aufzuregen. Also. Es ist so wie viele Sachen. Es war früher mal gut und ja, ne, ja. Eigentlich ist es nur linke Utopie, was die da machen. Also ich weiß nicht, ob das je anders war. Du sagst, das war mal gut. Ja. Keine Ahnung, ich kann mich da nicht erinnern. Aber es ist halt über 10 Jahre her, ne? Ja gut, da kann ich das vielleicht noch nicht. Also wie gesagt, ich kann es nicht in Abrede stellen. Vielleicht ist das so. Aber seitdem ich das schaue, ist es auf jeden Fall alles Kukulores. Und das war auch dieses Mal wieder so. Ich habe hier ein Bild gezeigt, was ich besonders schön fand. Das ist nämlich, als die Moderatorin im Jimmy Wales davon erzählt, dass sie mal bei einem Wikimedia Hackathon teilgenommen hat und wie man vielleicht erkennen kann, ist das O von dem Hackathon ein weibliches Symbol. Es geht natürlich darum, dass da ja die Frauen in der Wikipedia überhaupt nicht vorkommen und deren Gibt Beiträge. Gibt es etwa einen Wikipedia-Artikel, der weiß, was Frauen sind? Ja, wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Ja, und dann, also, die haben da auch darüber geredet, über Grokipedia und die Unterschiede und wie es denn jetzt zu seinen Sachen kam. Das war auch ganz interessant, weil sie meint dann so, ja, sie liest dann wirklich so vor, wie das halt heißt bei Wikipedia und da ging es um Black Lives Matter und das war dann irgendwie so, okay, bei Wikipedia steht Black Lives Matter, das ist wegen dem Typen, der umgebracht wurde. Und bei Grok steht im Endeffekt auch, dass es wegen Typen ist, der umgebracht wurde, aber bei Grok steht dann noch irgendwie dabei, dass der Typ halt irgendwelche Vorstrafen gehabt hat oder so. Und ja, das soll dann irgendwie jetzt so der große Unterschied sein und was dann seine Ansicht dazu ist. Wäre auch im Prinzip eine interessante Frage, aber die Antwort war halt überhaupt nicht zufriedenstellend. Und ja, keine Ahnung. Man geht dann auch nicht weiter darauf ein, ob was da jetzt besser wäre oder so. Oder weil wenn ich mir das so angucke, denke ich mir, eigentlich ist die Grok-Version dann eigentlich neutraler gehalten. Also, und er sagt das im Endeffekt auch selber. Er meint dann irgendwie so, ja, wir sind halt der Meinung, wir müssen da irgendwie das einordnen oder so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und Experten sind gut, hat er auch an der Stelle mal irgendwie gesagt. Ja, sehr schön. Hat er auch gesagt, Wikipedia muss resilienter werden. Ja, das ist ja gerade das Lieblingswort von allen. Nee, ich glaube nicht. Das ist nur in Deutschland so beliebt, das Wort. Ja, also es war amüsant, das Interview auf jeden Fall, aber eher auf so einer Metaebene des Wahnsinns. Ich hätte ihm gerne halt die Frage gestellt, wie er den Gamergate-Artikel erklärt. Die Unterschiede zwischen dem Gamergate-Artikel auf Wikipedia und dem auf GOG und warum GOG so viel ausgeglichener bei den Quellen ist und warum ja, oft bei Wikipedia die Quellen einem vorkommen, als seien sie halt nach politischen Gesichtspunkten. Ja, da sagt er auch so ein bisschen was dazu. Er meint halt, es gäbe keine Quellen, die irgendwie verboten sind. Es wäre nur halt so, wenn einer zum Beispiel von Fox News oder sowas einreicht, dass man dann eventuell den da mal zu ermutigt, sich eine andere Quelle zu suchen. Das war irgendwie so die Formulierung, die er hat. Und er hat auch immer so die Formulierung gewählt, so, ja, ich weiß natürlich nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns generell. Also, oder ich glaube, er hat es nicht direkt in Deutschland gesagt, er hat nur gemeint in anderen Sprachenversionen oder so. Aber ist natürlich klar, was er damit meint. Da gab es auch jetzt gerade dieses eine Beispiel, dass Rockipedia auch von Stormfront zitiert, im Artikel halt, in verschiedenen Artikeln, wo es halt um Neonazis in Amerika geht, okay. Wo dann halt noch gar nicht ja, aus Stormfront zitiert wird, um deren Position quasi in der Enzyklopädie zu dokumentieren. Und Wikipedia generell akzeptiert keinerlei Links zu Stormfront beispielsweise, zu keinerlei Zweck. So, also wenn er gesagt hat, dass es nicht so ist, dass es eine Liste gäbe mit Seiten, die nicht verlinkt werden dürfen, das ich glaub, ist eigentlich offensichtlich falsch. Bei ihm ging es halt um so Sachen wie Fox und New York Post. Also waren die konkreten Beispiele, die er genannt hat. Ja, ja, aber Seiten, da habe ich jetzt halt auch nicht ein anderes Beispiel werden. Gesagt, was ja auch ein bisschen hochgekocht ist letzte Woche. Hatte ich ja, gar nicht so mitbekommen, aber gut. Ja, war irgendein Hitpiece-Artikel. Ja, Grog hat 45 Mal von Stormfront zitiert und bla. Mhm. Und dann war das so ein Thema. Also wie gesagt, auch nicht wirklich interessant. Deswegen habe ich dazu nicht wirklich was eingereicht, weil, ich meine, wie Wikipedia funktioniert, wissen ja die meisten Leute. Ne? Du hast ja irgendwelche Agenturen, die da Moderatoren sind und die machen die Einträge. So. Ne? Ich kenne ja auch den Doppelstandard, dass du natürlich irgendwie aus dem Jakobin-Magazin oder so kannst du die Leute auch zum Presseclub einladen. Und sonst wohin. Stellt ja auch keinen. Vor der Jungfreiheit oder so würden sie sich da keinen hinsetzen. Ja, die nicht-binäre Person muss mit sehr geehrter Herr leben. Ja, da hat sich jemand beschwert, dass in einem Schreiben, was ihn erreicht hat vom Gericht, halt, ja, nicht seine beliebtesten Pronomen drinstehen, sondern im Endeffekt ja, die Standard an ihr müsst mich aber Sam nennen. Und sehr geehrter Herr. Sex nennen oder so. Ja, und ja. Ja, eine nicht-binäre Person hat keinen Anspruch auf eine Entscheidung darüber, ob die Ansprache sehr geehrter Herr in verfahrensleitenden Schreiben zulässig ist. Also der hat keinen Bescheid bekommen, hiermit ergeht folgender Bescheid gegen sie oder was auch immer, sondern es war einfach nur ein Informationsschreiben. Ja, bei diesen Schreiben handelt es sich nicht um Justizverwaltungsakte, sodass der Rechtsweg nicht eröffnet ist. So, das heißt, die Richter können im Endeffekt, wie sie lustig sind, selber entscheiden, wie sie die Leute anreden bei den Einladungsschreiben, alles, was keinen offiziellen Ladungscharakter hat. Verfahrensleitende Schreiben enthalten keine Regelung an sich. So, es geht nicht um die Beseitigung, Vornahme oder Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Justizverwaltungsaktes. Die männliche Ansprache ist schlicht kein tauglicher Streitgegenstand. Ne? Wo kein Gesetz, da keine Klagemöglichkeit im Endeffekt. Ne? Justizverwaltungsakte müssen stets eine Regelungsfunktion erfüllen. In den Schreiben, die mit sehr geehrter Herr beginnen, ging es nur um eine geänderte Terminplanung, die Übersendung einer Anlage und neue konkrete Berufungshauptverhandlungstermine. Mit den in den Schreiben erhaltenen männlichen Einreden sei insoweit keine Regelung an sich enthalten. Ne? Also, wenn ein Richter das möchte, kann er das so formulieren, wie er will. Die männliche Anrede ist keine Maßnahme, die durch eine Justizbehörde getroffen worden sei. Ne? Also hier Deadnaming und sowas, denke ich mir, wäre eigentlich so ein Punkt. Aber die dürfen da im Endeffekt reinschreiben, was sie wollen. Ne? Könnten auch reinschreiben, sehr geehrter keine Ahnung, irgendwas, Clown oder so. Ja, obwohl, das wäre vielleicht wieder nicht passend. Es ja. ist nur deskriptiv, aber zwar falsch, aber deskriptiv, oder wie heißt das, ne? Genau. Also, ja, nicht, also nicht. Ne, wie gesagt, wenn das ein Bescheid gewesen wäre oder sonst was, da wird ja auf die, da, das kann man dann einklagen, aber wenn halt ein Richter das so formulieren will in diesen Informationsschreiben, kann er das machen, wie er will. Ja. Tja. Und ja, es ging jetzt hier nicht um Deadnaming, sondern halt um eine nicht-binäre Person, kein Trans oder sowas, wo das nach dem Selbstbestimmungsgesetz geregelt wäre. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei wirklich vollendeten Transpersonen, sag ich mal, oder einfach, was heißt vollendete Transperson? Man muss ja eigentlich nur den Eintrag ändern und das, da gibt es ja keinen rechtlichen Unterschied mehr, wie das da ist, aber ja. So, auch schon ein bisschen frech, das einzuklagen oder so, ne? Ja, ach. Soll man sich dann darüber aufregen? Dass nee, aufregen nicht. Wenn man, ne, wenn man kann, jeder kann sein Recht einklagen, aber wir haben jetzt mittlerweile so viele Klagen besprochen, die eindeutigen Kampagnencharakter haben. Ne, oder denken wir mal an die Person, die Bewerbung verschickt und die Leute dann verklagt, wenn sie nicht eingestellt wird. Genau, ja, wenn es diese rechtliche Möglichkeit gibt, ja, aber hier gab es halt die rechtliche Möglichkeit mal nicht. Finde ich lustig. Und vielleicht gibt es ja jetzt mehrere Richter, die da von Gebrauch machen. Es ist ja auch gesunder Menschenverstand. Ich meine, eine komplette Infrastruktur, IT-Infrastruktur von der Behörde umzustellen, um 0,02% der Bürger irgendwie ein ganz kleines Stückchen gerechter zu werden, da müssen wir auch irgendwann mal anfangen, über Kosten-Nutzen zu reden mit diesen Leuten, weil wir sind uns eh alle einig, dass Kosten zu hoch und Nutzen zu klein sind von fast allem, was Social Justice macht. Aber hier ist es doch nur wirklich offenbar, und das muss auch jeder Richter, und ich freue mich, dass der das so entschieden hat, weil muss doch jeder anerkennen, dass wir nicht jedes System auf jede Möglichkeit irgendwie runterbrechen können, die sich irgendwer ausdenkt. Ja. Was weiß ich, da wollen dann irgendwelche Hundemaskenträger noch ihren Terrier oder ihren Schäferhund eintragen lassen oder was? Wahrscheinlich eher nicht, aber... Ja, aber... Ich meine, soweit. Zumal die das Ding nicht. Mit dem Divers haben sie erst eingeführt und gesagt, das ist doch alles hier total solide und so. Und da kann ja nicht jeder machen, was er will. Es geht ja nur bei den Leuten, die entsprechende hier Genzustand irgendwie haben, dass sie sich das eintragen lassen können. Das kann ja nicht einfach jeder machen. Aber seit dem Selbstbestimmungsgesetz ist ja gerade der Witz, kann es ja jetzt jeder machen. Und mir ist auch persönlich eine Person bekannt, die das auch hat machen lassen. Also. So selten ist es jetzt auch nicht. Und das haben sie sich jetzt damit eingebrockt, dass jetzt alle möglichen Leute auch divers sein können. Das war eigentlich vorher nicht so. Und es wurde auch im Endeffekt ja auch explizit gesagt damals, so nach dem Motto, ja, macht euch doch keine Gedanken. Das ist doch nicht irgendwelcher Quatsch. Kann ja nicht einfach jeder kommen und sich das eintragen? Ja, jetzt kann es doch jeder sich eintragen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, außer dann, wenn es irgendwie zur Täuschung dient oder so angeblich, wie bei dieser Maria Lara oder wie heißt der Svenja. Maria Liebig, glaube ich, ne? Ja, irgendwie. Maler, ja. Da versuchen die Gerichte ja schon irgendwie ein bisschen den Riegel vorzuschieben oder das Gesetz so ein bisschen zu entschärfen, habe ich den Eindruck. Aber also, das ist ja hier auch so ein Fall gewesen jetzt. Ja, hoffentlich. Ja, hier haben wir auf jeden Fall die Julis NRW mit Anna Skihör. Ich kann das leider nicht ganz vom Anfang abspielen, weil das dämliche Instagram dann immer was einblendet und dann kann man es erst muten, wenn man es ausgeblendet hat. Hier heute kein Ton. Natürlich hat das Ton. Ich hatte auch verdammtes Instagram. Skihör. Aber wisst ihr was? Ist doch eigentlich scheißegal. Zumindest sollte es für den Staat so sein. Weil Gleichberechtigung gilt laut dem Grundgesetz für alle. Niemand sollte wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Also warum nicht einfach weg mit dem Eintrag aus dem Personalausweis? So einfach ist das. Streichen den Eintrag einfach aus dem Personalausweis und damit ist keine Benachteiligung mehr. Warum streichen wir nicht auch den Namen, die Adresse? Warum haben wir jetzt 2030 Jahre Quotendatum aus dem Personalausweis? Ich fühle mich altersdiskriminiert. Ja, außerdem die Körpergröße, auch nur was Augenfarbe raus. Ne? Alle Menschen sind doch gleichwertig. Augenfarbe, was geht das die Leute an? Und ganz wichtig, die Augenfarbe. Hallo, was geht den Leuten meine Augenfarbe an? Hallo, das ist Privatsache. Ja, am besten, und das Foto, hallo, ich habe das Recht an meinem Foto, warum ist das im Personalausweis, dass das jeder sehen darf? So, also diese ganzen Blödsinn kann man argumentieren. Ne, dass es da um persönliche Merkmale geht, um Leute zu identifizieren. Im Spiel. Ja, aber gerade beim Thema Geschlecht haben wir ja schon Sachen irgendwie vorgeleistet und haben irgendwie Quoten eingerichtet und so weiter. Das müsste dann alles irgendwie wegfallen, oder? Ja, ich meine, generell kann man auch sagen, warum überhaupt ein Ausweis? Ja, weil No Nations, No Borders, Grenzen sind genau. Ich meine, Impfpässe reichen doch. Wozu Ausweise? Das ist so schlimm. Ja, was ist mit Gefängnissen? Die wirklichen Probleme. Jetzt kommt der Advokat des Teufels hier und sagt, was ist mit Gefängnissen? Ja, was ist mit Gewalt gegen Frauen? Die gibt es dann nicht mehr. Doch. Schutzräume. Nee. Im Gefängnis entscheidet längst nicht mehr der Geschlechtseintrag, sondern der Einzelfall. Das gibt... Längst nicht mehr. Ja, aber ist doch auch wieder, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, nur manche dürfen sich aussuchen, in welche Strafe ja, sie kommen. Ja, dann schaltet der Einzelfall bis in die letzte Instanz, wo ich mich da durchklage und sage, nee, ich will aber. Oder wie? Und auf Basis von was wird das denn entschieden? Vielleicht vom geltenden Recht, was ich mir irgendwie nicht aussuchen kann? Ja, keine Ahnung. Also... Ich bin bei der neoliberalen Aktion, die ist ja auch ein rotes Tuch bei denen hier, sehe ich hier gerade. Und die schreibt, halte ich persönlich für Unsinn und ein künstliches Problem, das die Menschen nicht wirklich interessiert. Ein liberaler Staat sollte sich zurückhalten, aber er braucht minimale Informationen, um funktionierende Institutionen zu gewährleisten. Er erhebt ja auch das Geburtsdatum, obwohl alle Altersgruppen gleichwertig sind. Dasselbe gilt für das Geschlecht, ist eine Basiskategorie, die an einigen Stellen schlicht eine relevante Variable ist, ohne dass der Staat dadurch bevormundet wird. Auch wenn alle vor dem Gesetz gleich sind, gibt es in der Praxis Bereiche, in denen das Geschlecht rechtlich relevant ist, etwa bei Mutterschutz, Elternzeitfristen, Rentenstatistik und so weiter. Medizinische Versorgung setzt teilweise geschlechtsspezifische Risiken, Dosierung und Vorsorgeprogramme voraus, ohne eine verlässliche staatliche Grundlage würde man auf, alles vergessen dann. Auf Selbstauskunft oder die Akten einzelner Kliniken angewiesen sein, was Forschung und Planung schwächer macht. Weniger Daten heißt nicht automatisch mehr Freiheit, oft heißt es auch eine schlechtere Versorgung. Ein liberaler Staat sollte sagen, wie du dich definierst, deine Sache, aber er braucht trotzdem gewisse Metainformationen für die Organisation des Gemeinwesens. Das ist kein Eingriff in die Selbstbestimmung, sondern eine minimalstaatliche Verwaltungspraxis. Der Personalausweis ist kein Ausdruck deiner Identität, sondern ein Verwaltungstool. Ja. Ja, das ist eigentlich der wichtigste Satz. Ja, so ist also es. Wir müssen aufhören, alles zu politisieren. Das ist wirklich so, ja Mädchen, das Wasser ist nun mal nass. Also das kann man ruhig als solches betrachten. Das fällt mir jetzt auf die Schnelle dazu ein. Wie willst aber du ein Konto legitimieren? Wie willst du ein Konto legitimieren? Mädchen, erklär's mir. Wie willst du in deiner Welt dann ein Konto legitimieren, wenn der Personalausweis keine Daten mehr enthält? Ich hab eine Idee, was die Antwort ist, wenn du so reagierst. Das ist auch immer so gesehen, vielleicht hast du auch recht. Ist so ein Bild drin, oder nicht? Ja. Würde sie wahrscheinlich sagen. Wenn das noch erlaubt ist, dann. Ist mein Bild dann dieser biometrische Nachweis oder was, dafür, dass ich bin. Aber vielleicht gefällt mir das Bild von mir doch nicht. Und ich sage, das bin gar nicht ich auf dem Bild, ich sehe anders aus. Ja, das ist nur Diskriminierung. Ich hasse meinen Genabstrich. Das ist Diskriminierung durch diese Photonen, die nur von mir abprallen und dann das Bild erzeugen. Das ist ja gar nicht mal wirklich das Bild. Wie ich mich innen drin fühle, das ist ja nur oberflächlich. Ja, wenn das in Einklang bringt, dann kriegst du aber auch einen Orden. Ja, also solange wie sich Mr. Cash Money seinen Künstlernamen nicht eintragen kann, ist doch alles schlecht, oder? Das war auch dieser Typ, der so viele Vaterschaften anerkannt hat. Achso, ich dachte, das wäre Dieter Bohlen, aber gut. Nee. Nee, der wieder nach Namibia oder wo der herkam, zurückgezogen ist und da jetzt auf großem Fuß lebt. 190er Mercedes in Nigeria rumdüst, genau. Mr. Cash Money sich nennt. Also es muss eigentlich in den Geburtsurkunden von den anerkannten Kindern dann auch drinstehen, dass der Vater von denen Mr. Cash Money ist. Das ist ein Künstlername, ja. den Richtern mehr Handlungsspielraum und ermöglicht eine Festlegung im Urteil, in welche Haftanstalt jemand kommen soll. Und wenn der Staat... Ja, naja, sehen die meisten Leute halt eher kritisch. Also, wenn man die meisten Leute fragt, würden sie wahrscheinlich sagen, alle gehören eigentlich in Männerknast, bis auf die Frauen, die gehören in den Frauenknast. Und bitte nicht im Einzelfall entscheiden, sondern bitte schon das so machen, immer in allen Fällen. Das wäre besser. Gar nicht erst weiß, welches Geschlecht oder welche Geschlechtsidentität jemand hat, dann entfällt auch der ganze Aufwand, dieses ändern zu lassen. Ja, das ist ja auch ein Aufwand, den wir alle haben. Ne? Man kennt es nicht. Fahrzeuganmeldungen und so. Geschlechtsantrag ändern. Das ist aber echt eine Idee. Und so die Probleme, die zwar nicht jeder Gemeinde hat, aber ja, so ziemlich jeder. Ne? Das ist ein absoluter Alltag. Oh Mann. Das macht es dem Staat und dem Bürger leichter. Und das wäre echte Selbstbestimmung. Ich bin... Ja, nur weil man das jetzt so überzeugend vorträgt, heißt das nicht, dass das überzeugend ist. Also, von den anderen. Ja, ich bin dafür, wir benennen demnächst alle Leute noch in Anna um, weil man das vorwärts und rückwärts gleich lesen kann. Anna. Anna. Oh, Anna. Oh, gegenüber Anna. Dem Staat ist es einfach besser. Lass mich rein. Wegen der Selbstbestimmung. Lass mich raus. Oh je. Mir ist jetzt schon schwindelig. Nur von der Überschrift. Was kommt jetzt? Ja, Trans und Journalisten. Eine Medienkritik von dem Gründer von Queer Nations und einem Taz-Autor, der halt in der Thematik sehr drin ist. Und der hat im Endeffekt Queer Nations gegründet und da geht es halt da, ja, sein Thema ist im Endeffekt ja das, worüber wir auch dauernd reden. Was in den Nachrichten und in den Medien über die gesamte Trans-Angelegenheit berichtet wird und wie berichtet wird, ist einfach jenseits von Fakten, jenseits von allen möglichen vernünftigen Umgang im politischen Miteinander. Und er versucht sich hier an eine Erklärung, warum das so ist. Und er kritisiert das halt. Ja, er sagt erstmal als Anlass einen Artikel über die Julia Ruß. Da war wohl in einer Sitzung, die wollten das Querthema ansprechen und die Idee wird in den ARD-Gremien abgelehnt. Berbner hat das Gefühl, dass er mit seinen Vorschlägen zunehmend gegen in Wände aus Gummi läuft, wie er es gegenüber Kollegen formuliert. Dann geht er auf die auch Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau und meine Zeitung, die Taz, sind betroffen. Es geht um die fehlende Bereitschaft, transkritische, vor allem transmedizinkritische Perspektiven aufzugreifen und ernst zu nehmen. Stattdessen fast ausschließlich positive Beiträge über Transmenschen. Gerade im jugendlichen Alter, die außerdem mit Hilfe von alliierten MedizinerInnen auf pharmakologische Mittel zurückgreifen wollen, um die sogenannte Transition ins Werk zu setzen. Oder auch ohne chemische Hilfeleien per Selbsterklärung, was gesetzmäßig wäre, sich ins andere oder gar kein Geschlecht zu versetzen. Und in der BBC, da geht auch auf den Bericht von der BBC ein, dass alle Leute sich nur auf Trump gestürzt haben, aber dass es da sehr viele weitere Kritikpunkte gab, unter anderem die Berichterstattung über Transkinder und sowas, hatte ich auch aufgegriffen. Und in Deutschland steht diese Entwicklung noch aus, die im Ausland vor sich geht. Eine umfassende mediale Selbstkritik an einem Journalismus, der nicht kritisch prüft, sondern nur aktivistische Stimmen gelten lässt. Dann gibt es kurze Kritik am Selbstbestimmungsgesetz. Weshalb wurde ein Gesetz gut geheißen, das ausweislich alle aktuellen Studien aus den USA, Schweden, Finnland und Großbritannien eine Gefährdung Minderjähriger in sich trägt? Ja. Warum kam es überhaupt zu dieser Berichterstattung, wie sie dargestellt, wie sie offensichtlich ist? Die meisten Journalisten aus dem politischen Bereich scheuten damals das Thema und wichen auch beim Selbstbestimmungsgesetz zurück. Zu kompliziert, zu verworren, zu viel Ärger mit den Trans-Lobbygruppen und den NGOs, sage ich dazu. Den Komplex überließen sie den Jüngeren in den Redaktionen, die in ihren Bubbles tüchtig ermuntert werden. Dass die Transfrage im Kern eine Frucht der esoterisch anmutenden Dekonstruktion des Geschlechterbegriffs durch Judith Butler letztlich zu einer linken Identitätsfrage wurde, lag auch daran, dass die traditionelle Linke in den vergangenen 3 Generationen kaum etwas zu den sozialen Fragen wie etwa Wohnungen, Lebenshaltungskosten, Löhne etc. zu Wege gebracht hat. Nachwuchs, meist aus mittelschichtigen Familien, hielt Identitätsfragen für wichtiger. Ja, oder, wie ich auch schon mal drüber gesprochen habe, die Sozialistische Internationale hat ja auf einem von ihren Weltkongressen vor einigen Jahren halt auch gesagt, okay, wir brauchen neue Zielgruppen, weil die Arbeiter sind aus der Armut größtenteils befreit. Wir müssen jetzt auf andere marginalisierte Gruppen gehen, um unsere politische Ideologie rüberzubringen. Ja, das passt dazu, ne? Aktivismus statt Journalismus. Abermals gefragt, worin liegt die Tendenz journalistischer Milieus geborgen? Dass etwa bei der Transfrage, aber auch zu den Themen Klima, Flüchtlinge, Rassismus, so häufig die Informationen ungefiltert aus aktivistischen Kreisen kommen und so gut wie unbearbeitet weitergetragen werden. Warum wird alles geglaubt? Wie die Suizidrate von jugendlichen Geschlechtsdysphorikerinnen, also ne, selbstmordgefährdete Transleute. Ließe man sie nicht in eine pharmakologische Transition mit Pubertätsblockern und entsprechenden Hormongaben? Also, ne, also die bringen sich um, wenn man das nicht erlaubt. Ja, das ist ja das Argument. Ja, weil Journalismus, so meine These, also die These des Autors, anders als vor 50 Jahren eine Neigung zur Emotionalisierung entwickelt hat. Gepaart mit Opferismus, also der Haltung, erstmal allen Opferklagen zu trauen. Ja, ne, Frauen trauen und so. Weil Emotionen immer mehr zu zählen scheinen als harte Faktenanalyse. Weil man mit Emotionalitäten mehr Gefolgschaft in den sozialen Medien organisiert als mit kühl abwägenden Texten und Filmen. Ja, und weil die Leute dafür bezahlt werden, Aktivismus zu machen und das einfach als Journalismus übernommen wird. Also seine These ist hier, die alten Journalisten haben sich nicht ans Thema getraut, haben es den Jungen überlassen und die Jungen waren halt, ja, Gehirn gewaschen. Ich übersetze mal, ne? All dies zusammengenommen heißt es, Journalismus, der auf Aktivismus setzt, der selbst aus diesem Aktivismus entstammt, ist keiner. Mhm. Mehr noch, es schadet der Glaubwürdigkeit jener gesellschaftlichen Sphäre, die als vierte Gewalt positiv stilisiert wird. Ja, genau. Wer glaubt, eine nötige Umjustierung des aktivistischen Journalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen diene nur den Rechten, verkennt, dass der Schwindel um aktivistische Fake News längst aufgeflogen ist. Ja, also wie gesagt, von der Analyse kann man dem gut zustimmen, ne? Außer dass natürlich noch mehr Leute ein politisches Motiv haben, um das voranzutreiben und natürlich auch ein Geldmotiv haben. Aber es ist halt interessant. Da haben wir hier einen Taz-Autor, einen Queraktivisten, der ja quasi eine eigene Stiftung gegründet hat, um quasi zwar für trans- und queere Rechte zu sein, aber auf eine Art und Weise, die den Leuten nicht schadet. Ich meine, das finde ich nicht schlecht. Ja. Ja, gut, aber du weißt ja, wie die Bubble darauf reagieren wird. Ne? Also der Typ ja, der wird keinen der Spaß wird mehr haben. Ob man noch lange für die Taz schreiben kann. Ja, das ist eben die Frage, ne? Ob er da nicht sich... Ich meine, ich finde gut, dass jemand gerade auch aus der Bubble sagt, hier, wir müssen kritisch auf die Sache schauen. Wir können nicht einfach alles durchpeitschen, was irgendwelche Aktivisten irgendwie brüllen und wir müssen auch mal gucken, was da passiert. Aber ich befürchte halt, dass das so nicht funktioniert. Aber ich hoffe, dass er gehört wird und dass es ja vielleicht eine Stimme mehr gibt. Das ist ja von dem Jan Feddersen von der Taz, der schreibt ja schon häufiger in diese Richtung. Also ist ja nicht neu. Das ist ja nicht in der Taz so. Ja, der ist halt in der Richtung unterwegs und hat halt auch eine eigene Plattform dafür gegründet. Ja, es ist aber... Und, ja, ist ja gut. Ne? Deswegen... Aber es ist halt klassische Nestbeschmutzung auch von dem Journalisten, was er mit dem Artikel gemacht hat. Also ich meine, das nicht im Sinne von, dass ich glaube, dass das Nestbeschmutzung ist, aber ich denke, viele Leute werden es so interpretieren. Dass er sagt, guck mal, der zeigt auf Kollegen, guck mal, der sagt, ja, wir machen keine ordentliche Arbeit, wir drücken uns und so. Oder wir lassen Aktivisten schreiben. Das ist ja alles Medienkritik und das haben wir ja aber oft genug gesehen, dass das ungern ist. Ja, und es ist ja eine absolute Untertreibung eigentlich. Ja. Also ich meine, wieder ja teilweise wirklich von Aktivisten einfach eins zu eins deren ganzes Wording und deren ganze Sicht auf ihre Opposition und so einfach eins zu eins übernommen wird. Bei diesem Thema ist es ja richtig krass. Ja. Eben. Deswegen mache ich mir Sorgen um ihn. Also auch wenn er schon weit vorher kritisch war und immer schon halt angeeckt ist, das ist halt meiner Meinung nach könnte wirklich halt dann so ein Rußmoment sein, wo dann 250 linke Journalisten aus Berlin irgendwie einen Brief an die Taz schreiben oder so. Ja, Batman. Ja, was würdet ihr machen, wenn ihr in der U-Bahn sitzt und Batman steigt ein? Ja, hier haben wir eine tolle, wunderbar relevante Studie von der katholischen Universität, vom Soziologie-Department einer katholischen Universität. Das Bild sieht ja schon sehr nach einem Dime-Store-Batman aus. Ja, es ist halt mehr so Cosplay. Also wie gesagt, sowieso. Ist doch nicht Bruce Wayne, der U-Bahn fährt. Ja, aber ich meine, dann, wenn ich so ein Experiment mache, dann sollte ich mir vielleicht auch ein cooles Kostüm besorgen und nicht eins, das halt aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass es bei mir in Hannover diesen Typen im Batman-Kostüm gibt, der immer bei diesen Anti-Israel-Demos hinterher wandert als Gegendemonstration quasi. Das war das ist gut, vielleicht hat ja einen positiven sozialen Effekt, weil, wie gesagt, das Soziologie-Department der katholischen Universität von Mailand, hat halt herausgefunden, ja, Batman bringt euch dazu, sozialer zu handeln. Und zwar haben die ein Experiment gemacht, wo mehrere Probanden halt bestimmte Plätze besetzt haben und andere eingestiegen sind, sei es eine Frau mit Kindern oder eine schwangere Frau oder ältere Person. Und dann haben die verschiedene Tests reingemacht und der Batman war da und der Batman war nicht da. Und sie sind selber überrascht gewesen, dass sie so einen krassen Effekt erzielt haben. Also das war, die haben sich, glaube ich, selber nicht so ganz ernst genommen, aber der Effekt ist halt schon krass. Ne? 2 Standardabweichungen, ne? Mehr Leute sind hilfsbereit und bieten einen. Das halt daran liegen, dass sie glauben, sie werden von Kameras beobachtet. Als wenn Batman nicht da ist. Und die haben den Effekt auch mit verschiedenen Studienreihen messen können. Also die haben das sehr oft wiederholt. So. Weil die selbst nicht glauben konnten. Und haben dann halt auch Befragungen im Nachhinein gemacht. Und es war sogar so, Leute, die den Batman selber nicht gesehen haben aber irgendwie eine Veränderung wahrgenommen im Bahnwaggon und waren dadurch halt irgendwie auch dann wieder gestimmt, so, ah ja, dann kann ich mich mal kurz hinstellen und, ne? Und das Ganze wird im Endeffekt auf den Überraschungseffekt abgestellt, das hat mit Batman selber nichts zu tun, es ist einfach nur so, die Leute, die sind ja in der U-Bahn und sind halt vor sich hin, sind am machen was auch immer und sind nicht aufmerksam. Und wenn auf einmal Batman kommt und ein paar Leute werden darauf aufmerksam, dann geht es wie so eine Welle der Aufmerksamkeit, dass halt Leute aus ihrem Fokus rauskommen und halt vielleicht dann erst bemerken, ach ja, da ist jemand, dem könnte ich den Sitz anbieten. So, also das ist das Ganze und die Studie und Batman und das ist albern. Und vielen Dank an das Soziologie-Department von der Katholischen Universität in Milan. Und die werden sehr empirisch was rausgefunden. Wunderbar, das Ganze. Wie ist der italienische Batman ist ja dann so, it's a me, Batman. It's a Batman. Let's go. It's a me, Batman. Batman. Ach ja. Aber wie gesagt, es geht um diesen Überraschungseffekt. Weil, ja, wie das Ganze entstanden ist, ist unklar, ja, wie du einen Professor bekommen hast, der da halt so ein Forschungsprojekt mit Batman-Kostüm irgendwie genehmigt bekommen hat, ist an sich, glaube ich, auch eine Story für sich, aber das habe ich leider nicht rausgekriegt. Aber da hätten sie doch echt einmal irgendwie ins hier Mailänder Facebook nach einem Cosplayer suchen müssen, der das richtig kann, weißt du? Gibt doch die Leute. Gibt doch in Mailand irgendwo jemanden, der ein Batman-Kostüm hat, ein ordentliches. Also kann ich das jetzt so zusammenfassen, dass jetzt die katholische Universität herausgefunden hat, dass Batman sinnvoller ist als Jesus, ja? Genau, die sind wie von Vendetta, ne? Vigilante Justice. Ja. Ich würde das mit verschiedenen Figuren jetzt machen wollen, um da mal den Effekt zu haben. Einen Kreuzritter zum Beispiel, mit dem roten Tatzenkreuz auf der Rüstung vorne. Das wäre mal ein interessanter Versuch, finde ich. Ja, oder was ist, wenn du den Joker statt Batman da rein? Fangen die Leute dann an, irgendwie die schwangere Frau zu schubsen? Ich hätte vermutet, dass die Leute vielleicht auch deswegen freundlicher sind, weil sie glauben, es sind jetzt überall Kameras und so. Ah, interessant. Wer weiß, ne? Niemand weiß es genau. Und so ist das mit den Dunkelzahlen auch. Dunkelziffern bei weiblicher häuslicher Gewalt gegen Frauen oder so. Schreibt hier unter anderem eben die Tagesschau. So wurde schon ein paar Mal aufgenommen, aufgegriffen in letzter Zeit, habe ich gesehen. Und hier werden einige Zahlen vorgerechnet. Ja, die ich jetzt aber nicht so erschreckend finde, ehrlich gesagt. Das sind dieses Mal aber nicht die Dunkelziffern. Sie sagen nee, extra, dass die noch kommen. Aber es sind sogar Zahlen gesunken. Es braucht noch Zeit, sich die Dunkelziffern aus dem Arsch zu ziehen. Aber ehrlich. Wie üblich sinken die ja auch in manchen Bereichen. Es ist halt so, dass sie, also wir hatten ja auch dieses Ding bei der Corona-Zeit, wo ja am ersten Tag schon vom Lockdown direkt behauptet wurde, dass jetzt natürlich die Gewaltzahlen durch die Decke gehen. Ja. Und hinterher war es ja so, dass in diesen 5 Jahres, die schauen sich das ja irgendwie immer über 5 Jahre an und dass es da sogar gesunken war während der Corona-Zeit. Und ja, die Zahl der Tötungsdelikte ist zum Beispiel im letzten Jahr auch gefallen, also von 340 auf 208 zum Beispiel. Ne? Wobei angeblich immer noch 85% aller Opfer vollendeter Partnerschaftstötungen weiblich sind, ja. Ja, also im Endeffekt wollen sie nur mehr Geld haben und so ein Dobrindt, der dann da sitzt, der kann auch nicht anders als sagen, ja, okay, ist wohl bestimmt gut so oder so. Ne? Also der ist ja in der Beziehung auch genauso wenig progressiv wie in allen anderen Bereichen. Der gute Dobrindt. Ja. 85% aller Opfer vollendeter Partnerschaftstötung waren weiblich, ja. Prozent. Und das ist jetzt auch relevant, ja, weil der Rückgang an dieser Stelle ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Ja, genau. Kein Grund, sich zurückzulehnen. Ja. Müssen weiter reinhauen. Das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Ist auch eine komische Formulierung, ehrlich gesagt, an dieser Stelle, aber gut. Ja, es ist so Autokratensprache, ne? So, das entmenschlicht das Ganze auch so ein bisschen. Ja, ein bisschen finde ich, passen die Zahlen auch nicht ganz zusammen. Insgesamt wurden 859 Frauen, welche Opfer versuchter vollendeter Tötungsdelikte. Okay, vollendet dann 308 oder was? 68% der Opfer waren die tatverdächtigen Partner, Ex-Partner. Okay, ja doch, passt doch zusammen. Familienmitglieder, Freunde oder Menschen, die sie kannten, ja. Moment mal. Ehrenmorde und so wahrscheinlich. Menschen, die sie kannten. Das heißt, unter den Tätern befinden sich hier auch potenziell Frauen. Menschen eben. Familienmitglieder, Freunde oder Menschen, die sie kannten. Ja. Das kann auch wieder alles bedeuten. Jeder, der sie kannte. Das wäre also bestimmt da auch geil. Gerne hier ist zu viel Partner und Ex-Partner wäre doch gut zu trennen von Familienmitglieder, Freunde oder Menschen, die sie kannten. Ja, sollte man mal Partner Statistik. Hätte ich auch gerne mal von Ex-Partner getrennt. Ja, oder gleich richtig aufschlüsseln, genau. Und dann hätte ich gerne nochmal getrennt, wie viele von diesen Leuten sind eigentlich bekannt für ein Alkoholproblem. Die hätte ich auch gerne nochmal getrennt. Und dann schauen wir mal, ob das dann hinterher noch so passt mit irgendwelchen. Ja, auch Menschen, die ein Alkoholproblem hatten, sollten keine Gewalt erfahren. Nein, ich meine jetzt auch von den Tätern vor allen Dingen. Ach so, okay. Ich meine jetzt nicht von den Opfern, ich meine schon von den Tätern. Und dass das natürlich trotzdem nicht schön ist. Ist ja klar, aber es macht halt aus meiner Sicht einen großen Unterschied, weil das, was ja, es mildert in keiner Art und Weise die Gewalt, die sie ausüben oder entschuldigt sie oder mildert ihre Schuld. Ja, genau, aber sie kleben das ja alles so zusammen und machen daraus dann ihre Gesamtanklage gegen alles. Männer. Ja, genau. Vor allem Männer. Und die ganze Gesellschaft und natürlich, dass man ihre Ideologie halt auf 130 drehen muss, damit das halt alles einfach aufhört zu existieren. Ich habe gestern Abend, war ich seit langem mal wieder unter vielen Menschen auf einem Konzert und vorgestern Abend auch. Und da habe ich genau darüber nachgedacht, wie viele Menschen da jetzt im Endeffekt zusammen sind, ohne dass irgendwas passiert. So, was weiß ich, 1500, 2000 Leute sind da. Und ein Großteil davon sind Frauen. Warum passiert da nichts, wenn es doch die Männer sind? Ja, warum? Ich meine, da sind so viele zusammen und die Stimmung ist so aufgeheizt, da müsste doch, aber es passiert nicht. Komischerweise. Ja. Also hier sehen wir auch ein wichtiger Aspekt der ganzen Sache, das sogenannte spanische Modell mit der Fußfessel. Da hatte ich, also das hat Hessen diese jetzt Woche nichts eingereicht, obwohl da ein paar Sachen waren, aber ich fand das einfach albern. Das waren nur ein paar Aktivisten, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie gesagt haben, okay, das kann ja nicht sein, dass Opfer dann diesen Empfänger haben müssen, damit der mit der Fußfessel von ihr abgehalten wird. Es sollte eher so ein Modell geben, dass die Täter auf ein Bundesland beschränkt werden, wo die sich drin bewegen dürfen. Und dann hätten die Opfer die Sicherheit, dass sie sich in 15 Bundesländern sicher bewegen können. Das ist ja geil. Eigentlich hätte ich ihn doch einreichen sollen. Das klingt ja schon fast nach Escape from New York oder was. Ja. Wir machen ein neues Bundesland irgendwo. Ja, ja. Und das ist dann die Strafkolonie, oder wie? Ja, das ist mir jetzt auch unangenehm, weil das hört sich so albern an. Da hätte ich jetzt gerne die Quelle eingereicht. Dass nicht, dass ihr denkt, ich bin nur am rum. Wir haben das ja übrigens schon, ne, in Hessen. Seit einem halben Jahr in einem Probeverfahren. Wahnsinn. Also nur mal so, damit wir auf einem Stand sind. Und hattest du da irgendwo gelesen, was jetzt die Kriterien sind? Weil das ist ja das, was ich mich die ganze Zeit frage. Wir hatten dieses Ding ja aus Niedersachsen auch, wo die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte vom Bundesfamilienministerium, die jetzt unsere Innenministerin ist, irgendwie gesagt hat, wir brauchen das. Und die Journalistin, in Anführungsstrichen, vom NDR hat gefragt, ja, wann kommt denn das endlich? Und nicht mal irgendwie, wie ist denn das gestaltet? Für wen? Unter welchen Bedingungen? Und jetzt kommt ja, also so da noch um die Ecke wieder mit ihrer Täterarbeit und dieser ganzen. Das steht da nie dabei. Und genauso wie dieser Täterarbeit-Scheiße, wo sie auch nie irgendwie sagen, was die beinhaltet oder so, weil das kann nämlich auch so sein. Und das meine, also, soweit ich weiß, jemand mag mich da belehren, der sich da mehr auskennt, aber meines Wissens nach ist es in unserem Strafrecht so, dass es keine Pflicht gibt, sich als Verurteilter selber dann zu sagen, ich bin schuldig, ich bin der Täter, sondern man darf das auch weiterhin leugnen, dass man sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, auch wenn es einem nachgewiesen wurde. Und mit diesen komischen Täter-Trainings da irgendwie, dass dann irgendwelche super schlauen Richter, die keine Ahnung haben, irgendwie meinen, kann der nicht schaden oder so, und dann irgendwelchen Leuten das da die dazu verdonnern und die dann da erstmal aufschlagen bei irgendwelchen in der Wolle gefärbten Leuten und es dann heißt so, ja, damit du das hier absolvieren kannst, musst du erstmal eingestehen, dass du schuldig bist oder so. Das wird dann nämlich mit Sicherheit reinspielen bei diesen tollen Trainings. Und es wird einfach so getan, als wäre das doch total normal. Also, soweit ich den Artikel hier verstehe, gilt das für Leute, die ein Kontaktverbot haben. Also die müssen ja dann schon sich was zu Schulden kommen lassen, Bedrohungen oder halt Stalking, ja, das will man oder hoffen. Irgendwas. Und sobald ein Kontaktverbot besteht, kann man anscheinend in Hessen auch die Fußfessel beantragen. Okay. Als Opfer. Ja, das mit dieser Tätersache ist halt die Frage, wie wird das überhaupt von den Leuten akzeptiert? Weil, wie du ja gesagt hast, die Leute leugnen es ja in der Regel weiter und sagen, sie sind keine Täter, sie sind aber vom juristischen Begriff sind sie halt verurteilte Straftäter. Nee, ja, nicht unbedingt. Kann man also den Begriff da schon benutzen. Nee, das ist ja gerade da ja auch wieder die Frage, ob das dann wirklich, weil die sagen, das ordnen Familiengerichte dann an. Also, soweit ich das verstanden habe, sind diese komischen Trainings halt nicht für Leute, die verurteilt sind, in irgendeiner Art und Weise eine Straftat begangen zu haben. Das ist dann irgendwie so nach dem Motto, ich habe Angst vor dem oder so, okay, dann macht er jetzt mal so ein. Was haben die dann überhaupt für eine Veranlassung? Ja, das ist ja eine gute Frage, die eigentlich jeder. Hey, wollen Sie mal ein Täter-Training machen? Das ist ja genau gerade die Frage, die ja jetzt die Leute zu klären hätten, die Journalisten sind. Und wenn ihnen irgendwelche Politiker das sagen, dass das jetzt kommt, dann ist es halt eigentlich deren Aufgabe, dann zu fragen, okay, was sind denn jetzt die Rahmenbedingungen? Und dann, wenn die Leute halt sagen, so, ja, irgendein Richter entscheidet dann einfach, dass die da jetzt dran teilnehmen. Und dann ist die nächste Frage so, ja, wer entscheidet jetzt darüber, wie die das, weil das ist doch Kafka. Also es kann zumindest so laufen. Das ist dann einfach so sagen, ja, hier kann er nicht schaden, nur die Frau fühlt sich jetzt unwohl oder so, dann schicken wir den da mal hin, dann macht er mal so ein Training und dann schlägst du da auf und dann sagen die erstmal, ja, erstes Ding ist erstmal, sie müssen erstmal sagen, dass sie ein schlechter Mensch sind. So, dann müssen sie erstmal eingestehen. Ansonsten wird es hier gar nichts. Oder so. Dann können sie ihre Kinder nie wiedersehen oder so. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so analog zu irgendwelchen Anti-Aggressionstrainings, zu denen Leute verdonnert werden, halt immer nur in Folge von irgendwas ist. Ne? So nach dem Motto, okay, du wirst jetzt, kriegst ja, jetzt was ist unter Auflagen bist du freigesprochen. Was ist dieses so nach dem irgendwas? Motto. Das ist ja genau die Frage. Und das zumindest brauchst du kein Urteil, um aus der Wohnung rauszufliegen. Für das Aussprechen eines Kontaktverbots reicht eine einfache Gefahrenprognose. Hier ist beispielsweise das Verhalten des Aggressors in der Vergangenheit und dessen gegenwärtiger emotionaler Zustand zu prüfen. Wichtig ist dabei aus Sicht des Betroffenen das sofortige Erwirken einer einstweiligen Anordnung bzw. im Vorfeld die Einschaltung der Polizei, um weitere Folgen durch unerwünschte Kontakte zu vermeiden. Und dann kann das Amtsgericht auf Antrag des Klägers nach § 1 und 2 Gewaltschutzgesetz ein Kontaktverbot, das meist zeitlich befristet ist, erlassen. Ja, genau. Und für dieses Kontaktverbot ist es dann halt eine Abwägung. Da kann man dann halt sagen, okay, das ist jetzt eine Abwägung, die wir hier treffen. Aber wenn du jetzt zu dieser Fußfessel rumlaufen musst und man sieht die auch, ne, weil auf diesen Bildern zumindest sieht man die ja immer, keine Ahnung, ob das in der Realität auch so ist, das ist ja im Endeffekt ein Scarlet Letter, den den Leuten damit verpasst. Und das ist ja dann auch wieder auf Basis von, ja, wir haben Angst vor dem oder so, was ja gerechtfertigt sein kann oder nicht gerechtfertigt, wie auch immer. Und da kann man sich dann schon wieder fragen, ob das dann in Ordnung ist, ob das dann noch wieder mit den Rechten dieser Person dann so auch vertretbar ist. Also, ja, das ist keine Stigmatisierung, das ist richtig. Ja. Das ist ja genau die Sache. Und das ist doch als Journalist, da muss man das doch alles jetzt nachforschen, was da genau die Rahmenbedingung ist. Weil ich kann ja jetzt nicht nur rumsitzen und irgendwie mir denken, irgendwie, dass es vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, diese ganzen Geschichten. Die wollen sich doch auch nicht die Finger verbrennen. Genau, wir können da wirklich nur rumspekulieren, ja. Und ich meine, ich kann aus persönlicher Erfahrung mit ein paar Leuten aus anekdotischer Evidenz sagen, dass wenn du tatsächlich wirklich sogar krasse Fälle hast, dass so eine Erwirkung von so einem Kontaktverbot auch vom Sachbearbeiter abhängt, ne? Sag ich mal ganz vorsichtig. Ne? Nicht, dass ich hier mehr meinen Bademantel schon raussuchen muss. Eine Zahl möchte ich gerne noch nennen, nämlich es gibt 90 Sender-Empfänger-Einheiten in Hessen, damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie viele Menschen überhaupt damit überwacht werden könnten. Ja, das ist doch ein schönes Geschäftsmodell. Ein europäischer Technologiekonzern kann da entstehen. Ja. Ein kurzer Auszug noch hier aus dem Artikel und über den Lagebericht. Das BKA registrierte hier zum einen 558 sogenannte frauenfeindliche Straftaten politisch motivierter Kriminalität. Ja, und die haben angeblich um 73,3% zugenommen. Da würde ich mal sagen, das könnten irgendwelche Meldestellen oder so gewesen sein. Ja. Zum anderen führte es spezifische Delikte gegen Gewalt. Frauen auf, etwa 43.000 weibliche Opfer von Sexualstraftaten plus 2%. Opfer digitaler Gewalt, bla, sowie von Tötungsdelikten oder bla. Hier überschneiden sich die Opfer und Fallgruppen jedoch teilweise weit, weil zum Beispiel ebenfalls das Feld häusliche Gewalt erfasst wird. Das heißt, irgendwie machen schon Doppelzählungen oder was, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja in Ordnung, aber es mit der digitalen Gewalt ist ja schon wieder, was soll das jetzt überhaupt bedeuten? Ja, ja, das eben wird auch einfach so abgedruckt. So, ja, plus digitale 6%. Gewalt halt. So, also dann in einem Atemzug mit Tötung und Menschenhandel. Ja, Wahnsinn. Ja, ah ja, und der zweite Punkt, ich sage einfach nur Stichwort Ehrenmorde. Spielt das noch eine Rolle? Wir haben sie gesagt, 37% der Tötung von Familienmitgliedern oder Bekannten. Ne? Ja, also Ehrenmorde, also die ganze Thematik, ohne einzusteigen, da weiß, glaube ich, jeder, was damit gemeint ist. Das ist einfach nur Femizid, da braucht man gar nicht weiter nachgucken. Einfach schön weiter Kulturkampf gegen die Gesellschaft machen, das wird schon das Problem beheben, denke ich. Ja, und hier gibt es 4 Autoren von Korrektiv oder AutorInnen, die sie hier brauchten, um so einen kurzen Artikel drüber zu schreiben, dass die Julia Klöckner die falschen Leute retweetet und den falschen Leuten folgt. Und die falschen Leute sind jetzt aber wirklich nicht irgendwelche besonders anrüchigen Accounts, sondern halt nur Medien wie Apollo News oder News. Das ist so lächerlich. Oder von rechtskonservativen bis rechtspopulistischen Konten. Okay. Ich meine, die Frau ist in der CDU. Korrektiv. Ist euch das klar? Dass die nicht in der SPD ist oder so. Ja, natürlich ist es denen klar. Sonst würden die doch nicht so einen fundierten Artikel über die Dame schreiben. Und der ÖRR-Blog, den wird auch retweetet. Der ist ja CSU-nah. Was genau bitte aussagt? Und die Denkfabrik R21. Ja. Kontaktschuld. Ja gut, die nehmen jetzt Fördergeld. Das kann man kritisieren. Julia Kontaktschuld Klöckner. Ja, aber wirklich. Ja, und jetzt kommt sie. Top 10 Substantive nach Zeitraum. Ja. Sag mal, wer seid ihr die Hauptabteilung Aufklärung oder Medien? Was seid ihr? Boah, vom 26.03.2025 bis zum 3.11.2025 folgende Worte benutzt: Frau, Demokratie, Kind, Gesellschaft, Arbeit, Abgeordneter, Leben, Geschichte, Engagement. Geben Sie das zu oder streiten Sie das? Ja, genau. Die redet über den Eure. Und dann auch so stilisiert hier wie so ein Stempel. So ein schlecht getelefaxtes Foto irgendwie. So auf Thermopapier. Oh Mann. Mann. Die Zeiträume sind auch lustig. 6.11. Ja. Ach so. Ja, ne? In so Epochen das unterteilt. Ja, hier haben wir mehrere Jahre. Ja. Und hier haben wir dann irgendwie so ein paar Monate. Und dann hier nochmal ein paar Monate. Naja, die Epochen, ja. Die Ära. Und das hier, also ich weiß gar nicht, ist das jetzt auch irgendwie nochmal innerlich sortiert oder ist das hier zusätzlich? Ansonsten, wenn das jetzt wirklich so ist, dann könnte man ja sagen, das Problem, Hauptproblem ist ja eigentlich, dass jetzt als Bundestagspräsidentin ihre Frau an erster Stelle steht, gefolgt von Demokratie und dann Kind. Ja, also die Begriffe sind auf jeden Fall weniger konkret. Austausch. Ja, du weißt schon, was eine Frau ist, ne? Quelle eigene Recherche. Das ist eure Recherche. Oh ausgeschlossen wurden unpolitische oder selbstreferenzielle Begriffe wie Foto, Tag, Union, Danke, Frage, Bundespräsidentin. Ja. Danke. Okay. Weil das sonst die Top 1 Begriffe wahrscheinlich wären. Die Auswertung der Masse, wenn ein Substantiv auf den Accounts von Jörg Klöckner zeigt, Doppelpunkt. Im Wahlkampf setzte sie verstärkt auf die Themen Sicherheit und Migration. Auch die Grünen kamen immer wieder vor. In diesem Zeitraum teilte sie auch wiederholt Inhalte von rechtspopulistischen Konten. Ja, auch komisch, ne, dass man vielleicht so ein bisschen die Rhetorik vielleicht auch runterfährt, wenn man gewählt wird für ein politisches Amt, wo man halt irgendwie auch so eine gewisse Überparteilichkeit zumindest walten lassen soll. Wo man ein Amt hat, wo man überparteilich tätig sein sollte. Ne? Weil als Bundestagspräsidentin bist du nicht die Bundestagspräsidentin der CDU, sondern von allen Parteien, die im Parlament vertreten sind. Aber ja. Und das werft ihr denen ja auch vor. Das werft ihr ja auch vor, also korrektiv. Gut, die hat schlecht über die Grünen geschrieben, das reicht doch. Ne? Als wenn die nicht irgendwie auch progressiv genug wäre, also. Ich meine, wie doof sind die, um jetzt auf diesen Trans-Artikel von vorher nochmal zurückzukommen, ich meine, merken die nicht, was die für einen Eindruck bei den normalen Lesern erwecken mit dem, was die machen? Das ist doch wirklich einfach nur noch... Ja. Ne, es ist ja gut, man merkt ja wirklich mittlerweile merklich, dass die Leute einfach die Nase voll haben. Ne? Es sind sehr viele Leute von dem Lager so, ich merke, dass da was falsch läuft, aber es ist mir egal ins Lager, ich merke, dass was falsch läuft und ich sage auch was dagegen, rübergewechselt in den letzten Tagen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht hängt es mit dem Wetter zusammen oder so. Ja. Unsere Weinkönigin. Die Debatte um die Rente braucht Mut. Ja, das fand ich auch so toll. Ja. Das waren auch die Besten drauf abgebildet. Ja. Das sind genau die Leute, an die ich denke, wenn es um Rente geht. Hier. Das ist unsere Leistungsträger. Sascha Nasa, die eigentlich nur zum Migrationskram redet. Das ist die von Brandt New Bundestag, die deutsche AOC. Aha. Den da hinten kenne ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ist das nicht vielleicht sogar dieser, der früher mal als. Ist das nicht vielleicht sogar der, der mal irgendwie als Kostümanimateur gearbeitet hat? Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das ist auch schon der Typ von Unbubble. Aber ich will es nicht beschwören. Die Dame hier vorne, der Name ist mir entfallen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die ist. Ja, ist Chefin, glaube ich. Frau Chefin. Und das ist Hakan Dim hier da hinten, der auch immer nur zum Migrationskram irgendwie redet. Und die Dame hier weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir, glaube ich, noch nicht aufgefallen groß. Aber ja, bei Rente geht es nicht um Jung gegen Alt, sondern um Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Ja. Umverteilung, tralala. Nee, da geht es nicht darum, dass die Leute nach langer, harter Arbeit irgendwie ein Auskommen haben oder so. Darum geht es nicht. Es geht um Umverteilung. Es geht um... Es geht darum, dass ihr zu viel Geld habt. Darum geht's. Eure SPD, Arbeiterpartei. Achso, junge Abgeordnete, okay. Meine Güte. Das Ziel muss sein, eine stabile Rente, ja, Ziel verfehlt. Ja, für alle, ja. Ziel schon lange verfehlt. Ziel schon Geburtsfehler. Um das zu erreichen, dürften wir uns nicht ablenken lassen. Nicht von der Realität ablenken lassen, bitte. Solange wir uns gegenseitig ausspielen, können wir keine gemeinsamen Lösungen finden. Nicht sagen, dass irgendwas falsch ist in unserem Gerechtigkeitskampf-Bullshit. Bitte nicht. Ja, Und Elif. Elif lebt nicht nur in Kanada, sondern Elif. Endlich zurück in Deutschland. Elif wird jetzt auch die Linke in den Wahlkampf führen. Keine Ahnung, ich hatte eigentlich erwartet, dass sie hier den Typen aus dem Bundestag da eigentlich aufstellen, dachte ich. Den Rapper. Aber. Ja, vielleicht. Ist er doch besser aufgehoben oder so, oder sie braucht unbedingt eine Frau oder keine Ahnung. Ist ja nur Berlin. Ja, und auf jeden Fall, die Dame ist ja damit auch aufgefallen, dass sie gesagt hat, alle Leute in Berlin sollten Wahlrecht haben. Und dann explizit nochmal die palästinensischen Bewohner von Berlin damit eingeschlossen hat. Also die will ihre Stadt scheinbar brennen sehen. Ja, aber ich eine Idee. Sonst wäre sie ja nicht bei der Linken, oder? Ja, scheinbar nicht. Aber in unserer Demokratie, da geht das halt. Ja, das ist eine super interessante Geschichte irgendwie, ne? Von Christopher Rufo. Ja, Care, ne? C-A-I-R. Da geht's drum, dass in Minnesota, die haben dort eine große somalische Community. Und der Christopher Rufo, ich habe mir das nochmal fact-checken lassen. Sind nicht auch diese Dingens daher, hier, die mit dem Kopftuch im Repräsentantenhaus? Die Ilan Omar, ja, die ist Teil von dieser Mischpoke, sage ich mal. Ja, die ist auch sehr lustig. Aber egal. Nee, ich möchte einfach nur mein Notizbuch haben. Not now. Wir brauchen bessere Notizen-Apps. Ja, das ist, glaube ich, wir haben alle krasse Defizite, leider. Wo ist... Schnell, ich glaube, finde ich... Ja, im Endeffekt, die Grundthese, ich kann ja mal den Rahmen geben, geht darum, dass... Kliniken gegründet wurden für autistische Kinder und Eltern haben ihre Kinder von Ärzten als autistisch erklären lassen, haben dafür monatliche Kickback-Zahlungen bekommen. Die Kliniken haben dafür aus dem nationalen Gesundheitsbudget Gelder bekommen und diese Gelder sind teilweise über Umwege ins Ausland geflossen, auch an Terroristennetzwerke. In welchem Umfang? Wird sich noch zeigen. Die Zahlen, die hier genannt sind, kann man natürlich immer mit Vorsicht genießen. Aber dass es so eine Pipeline gab, ja, das kann man wenig bestreiten. Also das mit der Anfang ist jetzt die Frage. Das mit der Al-Shabaab ist halt die Frage. Laut meinem Fact-Check sozusagen. Ich habe Grock gefragt und Grock sagt, dass halt diese Sache mit der Al-Shabaab nicht hundertprozentig bewiesen ist. Hm? Dass das mehr oder weniger eine Spekulation ist. Dass aber auf jeden Fall halt das stimmt, dass halt hier über das Erklären von Kindern zu Autisten im Endeffekt im großen Stil abgesahnt worden ist. Und sie schreiben hier auch, 2018 waren das 3 Millionen Dollar, die dieses Sonderprogramm verbraucht hat. 2019 waren es 54 Millionen. 2020 77 Millionen. 2021 183 Millionen Dollar. 2022 279 Millionen Dollar und 2023, das ist die letzte Zahl, waren das 399 Millionen Dollar. Also mehr als verhundertfacht innerhalb von nicht mal einem Jahrzehnt. Und am Ende waren es fast eine halbe Milliarde Dollar, die diese Leute abgezogen haben aus dem amerikanischen Gesundheitssystem. Ja. Nicht schlecht. Und ja, wir können das aber ja hochrechnen auf andere Gegenden, ne? Auf andere Gegenden der Welt, wo es große Communities gibt, die sich irgendwo an Orten konzentrieren. Und die werden sich austauschen, wie man am meisten Geld aus den Staaten rausholt, in denen man Zuflucht vor was weiß ich gefunden hat. Wir sehen es ja hier auf großem Niveau. 400 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist schon geil. Diese Undankbarkeit ist wirklich, also das ist das, ich würde halt ein großes Boot bauen, wenn ich die USA wäre und dann immer hin und her fahren, solange bis keine Leute mehr in Minnesota sind, die an diesem Ding sich beteiligt haben. Kein einziger mehr. Ja, und passend dazu, Nordrhein-Westfalen, recht deutlicher Artikel in der Zeit. Der Price hatte ja eben auch schon angesprochen, dass man das Gefühl hat, dass jetzt manche Leute irgendwie langsam aber sicher bereit sind, die Tür zur Realität ein bisschen zu öffnen. Die Zahl syrischer Tatverdächtiger in NRW hat sich laut der polizeilichen Analyse innerhalb von 10 Jahren verfünffacht. Das sagt die Strukturanalyse zur Kriminalität syrischer Tatverdächtiger des LKA und der Sicherheitskooperation Rhein-Ruhr. Entschuldigung. Clankriminalität und organisierte Kriminalität konnten laut dem Auswertungsprojekt Euphrat dagegen nur punktuell festgestellt werden. Aber das ist keine Entwarnung, weil die Polizisten halt sagen, das, was hier jetzt passiert, diese höhere Gewaltbereitschaft, Raub, Nötigung etc., machen 38% aller von Syrern begangenen Straftaten aus. Der Wert ist deutlich höher als bei anderen nicht-deutschen Tatverdächtigen, bei denen die Delikte etwa ein Viertel abbildeten. Und die sagen halt, wenn da jetzt nichts getan wird, wird sich das verfestigen, dann wird das im Endeffekt Clankriminalität werden. Wurden in den Polizeistatistiken 2015 noch 3.400 syrische Tatverdächtige aufgeführt, so waren es nach Angaben Reuls 2024 schon knapp 17.000. Gleichzeitig stieg die Zahl der in NRW lebenden Syrer in 10 Jahren seit 2015 von rund 84.000 auf 288.000, was etwa einer Verdreifachung entspricht. Das muss man dabei natürlich berücksichtigen. Ja, und wir haben alle ja die Sachen gesehen aus Essen oder sonst wo, wo Libanesen und Syrer sich geprügelt mit Gegenständen und was weiß ich haben. Die Sachen sind wohl über sogenannte Friedensrichter im Nachgang dann geklärt worden. Halt auch ein Konzept, das überhaupt nicht in unser Land gehört. Friedensrichter, auch wenn Clankriminalität in Bezug auf syrische Tatverdächtige derzeit nur punktuell belegt werden könne, bestehe zumindest die Gefahr, dass sich perspektivisch solche Strukturen ausbilden könnten. Syrische Clanstrukturen und damit nicht unmittelbar kriminelle Clanstrukturen sind in NRW in jedem Fall vorhanden, heißt es in der Analyse. Reul sagte, das Potenzial, dass sich kriminelle Strukturen mit syrischer Urheberschaft entwickeln und festigen, ist da. In der organisierten Kriminalität spielen syrisch dominierte Tätergruppierungen mit einem Anteil von etwa 2% laut Analyse bisher nur eine kleine Rolle. Allerdings tauchten im Bereich der Schleuserkriminalität Syrer als Tatverdächtige so häufig auf wie fast keine andere Nationalität. Und dann wird uns noch gesagt, dass Clankriminalität ein umstrittener Begriff ist, weil die Zeit muss halt doch Zugeständnisse machen, während sie ab und zu mal die Wahrheit sagt. Reul sagt, Straftäter gehören abgeschoben, auch nach Syrien. Er stehe dahinter der Bundes-CDU. Deutschland müsse ein wehrhafter Staat sein, der auch kriminelle Ausländer ins Heimatland abschiebe. Aber allein das werde das Problem nicht lösen. Wir müssen uns mehr kümmern hier, sagt Reul. Und ich sage, nö, wir brauchen Gesetze, dass Straftäter völlig problemlos unser Land verlassen müssen. Sobald sie Straftaten begangen haben, fertig aus. Das brauchen wir. Das ist das Einzige, was hilft. Wenn die Leute wissen, wenn ich erwischt werde, kriege ich ein Ticket nach Aleppo. Punkt. Herr Reul. Ja, die Zeit. Verrückt, aber es war aus der Zeit. Oder DPA, weil das war ja, aber ja. Ja. Ja, gut. Wer Hamas feiert, kann nicht Deutscher werden. Ja, hier geht es um den komischen Zwiespalt zwischen Staatsbürgerschaft, doppelter Staatsbürgerschaft und kann man deutsche Leute wieder ausbürgern. So gesehen kann man das nicht, es sei denn in Ausnahmesituationen, und hier haben wir jetzt einen konkreten Fall, da haben wir halt, wer Hamas-Terroristen als Helden Palästinas verehrt, spuckt damit nicht nur auf Juden und Palästinenser ins Gesicht, er eckt auch mit der deutschen Werteordnung an und in Rechtssprache übersetzt wohl auch mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, jedenfalls in ihrer Ausprägung durch das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Das bekommt nun ein Syrer zu spüren, der in Berlin gerade erst erfolgreich den Einbürgerungsprozess durchlaufen hatte. Das Landesamt für Einwanderung, die zuständige Ausländerbehörde, will dem Mann den Pass wieder entziehen. Es ist noch nicht passiert, es will es tun. Der Vorgang wurde eingeleitet. Warten wir es ab, ob es erstmal passiert. Aber gut. Zuerst hatten Bild und BZ über den Fall berichtet. Ne? Der junge Mann, der im Vorschulalter nach Berlin kam und hier aufwuchs, hat einen Tag nach seiner Einbürgerung auf Instagram ein Foto von zwei Kämpfern der islamistischen Terrormiliz Hamas mit einer Palästina-Flagge gepostet. Die Unterschrift Heroes of Palestine war demnach mit einem grünen Herz versehen. Ja, und das Einwanderungsamt wurde aufmerksam gemacht von dem Bundeskriminalamt. Warum auch immer die da ein Auge drauf haben, aber hey, okay, bitte. Wahrscheinlich wegen Terrorabwehr oder sonst irgendwas. Und ja, jetzt, da dieser Bescheid gerade erst gegangen wird, prüfen die, ob die den noch zurücknehmen können. Wenn ein immer schon Staatsbürger Deutschlands einer Terrormiliz huldigt, muss er rechtlich meist nichts befürchten. Strafbar ist die Verehrung von Terroristen nicht per se, sondern nur unter zusätzlichen Voraussetzungen. Ne, kennen wir ja, wenn man irgendwie den öffentlichen Frieden stört oder wenn Leute darauf gewaltsam reagieren und so. Ja, Ausländer, die deutsche Staatsbürger werden wollen, kann eine solche Äußerung vor der Einbürgerung disqualifizieren. Das gilt jedenfalls nach dem neuen, seit 2024 geltenden Staatsbürgerschaftsrecht. Das ermöglicht auch die nachträgliche Rücknahme der Einbürgerung. Also, da haben wir jetzt den ersten Fall, der halt wirklich auch sehr theoretisch ist. Aber hier haben wir tatsächlich einen. Ja, was war hier noch relevant drin? Ne, also, wenn da jetzt was bei rumkommt, werde ich da nochmal nachhaken. Aber ne, der Mann ist bereits eingebürgert worden, deswegen stellt sich die Frage nach einem nachträglichen Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft. Die Vorschrift, aktuelle Vorschrift, ist unverändert. Sie erlaubte schon vorher und tut es immer noch die Rücknahme einer rechtswidrigen Einbürgerung innerhalb von 10 Jahren bei Doppelstaatsangehörigkeit. So, ne? Also wenn man mehrere Pässe hat. Voraussetzung ist die Einbürgerung durch arglistige Täuschung. Ja, also ihr merkt schon, wenn das gerichtlich entschieden wird, arglistige Täuschung, dabei wirklich ja, schwierig. Ne? Vorsätzliche, unrichtige oder unvollständige Angaben ist auch eine Sache, Alter oder sonst irgendwas. Das ist schon eher festzustellen irgendwie. Ja, aber wie gesagt, ob da jetzt hier wirklich was passiert, weiß ich nicht. Aber es ist der erste Präzedenzfall für diese Sache. Und das wird halt interessant zu sein. Und ich sag mal, es ist halt auch sehr interessant. Wir hatten vorhin das mit Korrektiv. Gleich kommt, später kommt auch nochmal Korrektiv. Ja, wegen der Sache mit der Einbürgerung, ne, und Deutsche ausweisen und sowas und Deutschen die Staatsbürgerschaft entziehen und sowas, ne. Ja, passiert schon, ne? Wie gesagt, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, wo das tatsächlich passieren kann. Deswegen ist es, denke ich mal, grundsätzlich nicht so zu verteufeln, wenn jemand das so sagt. Ja, also ich finde es auch seltsam. Ich finde halt, es muss viel strenger geprüft werden, bevor es vergeben wird. Ja, und ich persönlich empfinde es als unappetitlich, sage ich jetzt mal, wenn jemandem die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Auch wenn er sich die erschlichen hat oder sonst was, dann muss halt der Prüfprozess gut sein vorher. Das ist er nicht, ich weiß, das ist er nicht. Das ist das Problem, müsste er sein. Tja. Ja, solche Sachen haben wir vielleicht nicht so geachtet zu der Zeit, als er das gemacht hat. Wie auch immer, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat auch eine Entscheidung getroffen. Und zwar bezüglich der Bestreitung des Bestreitens des Existenzrechts von Israel. Und die sagen eben, das dürfte nicht generell untersagt werden. So nach dem Motto, wenn einer politische Gründe hat, die er dann eben auch darlegen kann, und die sind nicht hasserfüllt oder sonst was, oder Menschen, aufhetzend oder so, das ist keine Hetze, eben, dann kann man das so nicht untersagen. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr anfechtbar, weil es eine Eilentscheidung war oder so. Aber welche Gründe kann man denn haben, das Existenzrecht von Israel zu verneinen, die nicht Hetze, Hass oder ja, sonst irgendwas sind? Ein. Also ich meine, man kann das höchstens auf so einer... Man könnte es auf so einer staatsformalen Geschichte, ja, das Konstrukt nach dem Motto irgendwie bla bla. So nach dem Motto, warum muss man überhaupt irgendein Land quasi, das ist ja alles irgendwie menschengemacht oder so, auf so einer Ebene quasi. Aber sobald du halt einmal irgendwie... Aber auf der anderen Seite wiederum, wir haben jetzt diese Delegitimierung unseres Staates, ja, wo ja irgendwie alles mit reinspielt. Das Oberverwaltungsgericht stellte eine kritische Auseinandersetzung mit der Staatsgründung Israels und die Forderung nach einer friedlich zu vollziehenden Veränderung bestehender Verhältnisse, jedoch unter den Schutz der Meinungsfreiheit. Ja. Das ist ja nicht alles. Dem Schluss der ist nicht anfechtbar. Ja. Wenn man ketzerisch fragen wollte, könnte man ja sagen, warum darf dann der Prinz Reuß nicht das Existenzrecht Deutschlands bestreiten? Also, ich weiß es nicht. Ja, das wäre also. Ja, auch noch nicht verurteilt. Aber dass er fragen würde, aber. Ja. Das meine ich ja. Also, dass sie prinzipiell sagen, okay, das hat ja jeder irgendwie das Recht, irgendwelchen Quatsch irgendwie für besser zu halten oder so. Dem würde ich mich ja sogar noch anschließen. Einfach aus Prinzip. Ohne den konkreten Fall. Aber das wird ja nichts getan. Sondern auf anderer Seite ist es ja alles immer sofort, ist ja immer schon alles das Schlimmste. Ist ja alles schwer staatsgefährdend. Also. Genau. Ja, also wir haben irgendwelche Corona-Maßnahmen, die man nicht mag. Das ist alles staatsgefährdend. Wenn man mit irgendwelchen Richterwahlen nicht einverstanden sind, regen sich schon Leute auf, dass die Welt in den Bach untergeht oder so. Das ist Demokratie gewesen. Stimmt, der X-Ray ergänzt noch, dass es ja auch noch jüdische Strömungen gibt, die wiederum Antizionisten sind und sagen, Israel ist halt nicht das, was uns in den Schriften versprochen worden ist, sondern praktisch ein Götze. Die gibt es auch noch. Ja, also vom Prinzip her, wie gesagt, ne, aber das Witzige ist ja nur, dass das jetzt wiederum irgendwie in Ordnung sein soll. Wegen irgendwelchen Leuten, die hier auf unseren Straßen irgendwie. Ja, es ging wohl darum, dass die Polizei eine Demo verbieten wollte. Ja, genau, das wollte ich doch gerade noch anspielen. Das war ich doch gerade. Und da muss man dann wieder irgendwie einen Weg finden, wie man da wieder sagen kann, ja, das ist doch alles in Ordnung, das muss doch alles erlaubt sein. Ja, das Gericht hat ja auch aber zurückgenommen. Bei einer Demo, da wird nicht staatsphilosophisch diskutiert. Ja. Und da wird auch nicht nüchtern nach den Voraussetzungen des Völkerrechts geschaut. Also da muss ich schon damit rechnen, dass dort Hass und Ähnliches from the river und so passiert. Ja. Ich habe mehrere von diesen Demos erlebt in mehreren Städten, wie gesagt. Ich klinge da ja mittlerweile wie eine Schallplatte mit einem Sprung. Und also... Ja, muss die Polizei sich vielleicht eine andere Begründung einfallen lassen, was ich weiß es nicht. So geht es nicht jedenfalls laut Oberverwaltung. Also mein Eindruck davon ist, dass man halt keine Lust hat auf diese Bilder irgendwie, dass man die Leute von der Straße einsperren muss oder so. Hm. Weil das ja eh wieder instrumentalisiert wird oder so. Bei Corona hatte man da ja weniger Hemmungen. Ja, ja, eben. Ja, aber Mars, es geht ja auch darum, wie die Leute aussehen. Ja, eine vernünftige, stringente Praxis sehe ich da auf jeden Fall nicht. Mir ist es egal, wie die Leute aussehen. Denen ist es nicht egal. Deutsche in Multifunktionsklamotten kann man von der Straße prügeln, meinst du? Trump handelt die Kapitulation der Ukraine aus und nimmt ein Desaster für Europa in Kauf. Ja, ich wollte über das Thema gar nicht zu lange reden. Es geht halt um die Ukraine und um die Verhandlungen, die der Trump mit Zelensky geführt hat und mit Putin geführt hat. Und der 28-Punkte-Plan ist es im Endeffekt das, was vor anderthalb Jahren in der Türkei ausverhandelt wurde, plus halt die aktuellen Begebenheiten, ne, dass halt Russland Territorialgewinne bekommen hat. Ne, diese Territorialgewinne, die sollen halt an diese freien Donetsk- und Luhansk-Republiken gegeben werden. Es soll Russland nicht direkt ukrainisches Gebiet kontrollieren, aber die wollen halt auch einen Teil des Gebietes haben. Ne? Ich meine, das ist halt wirklich so eine Sache, man hätte diesen Friedensvertrag vor ein paar Jahren haben können, ohne diese territorialen Verluste. So, ne? Also das zeigt eigentlich nur, irgendwie die Situation vor Ort ist halt anders, als die Leute das sehen wollen. Und an vielen Punkten wird noch rumverhandelt und ich weiß es nicht. Wenn diese interne Korruptionsangelegenheit wirklich von der Europäischen Union auch wirklich aufgegriffen wird, kann es sein, dass diese Friedensverhandlungen jetzt vorangehen. Ansonsten ist das halt genau das Gleiche, was wir schon vor anderthalb Jahren hatten. Es geht halt nur ein bisschen mehr durch die Medien. Jetzt sagt Amerika, okay, macht das, sonst kriegt ihr keine Unterstützung mehr von Amerika, dann verliert ihr uns als größten Freund, was ja auch, soll man das so ernst nehmen? Ich weiß es nicht. Aber gut, dass jetzt wirklich tatsächlich mal über diese Friedensverhandlungen gesprochen wird. Natürlich wird das in der Luft zerrissen. Ne? Hier zum Beispiel ein Desaster für Europa. Ja, ich meine, Amerika ist Europa mittlerweile egal. Hat das noch irgendwer noch nicht gecheckt? So? Ja, die Partnerschaft, die wir mit Amerika jahrzehntelang hatten, die gibt es nicht mehr. So, die hat Europa aufgekündigt. So, und dementsprechend verhält sich Amerika jetzt. Ja? Und auch wirtschaftlich gesehen. Ne? Wir sind jetzt für die ein Absatzmarkt und mehr nicht. Aber wie sieht das denn aus? Beinhaltet das, dass danach die russische Wirtschaft wieder komplett geöffnet wird? Ja, es geht um Sanktionen. Also erstmal diese ganze Sache, die ich euch erzählt habe mit der EU, dass halt das russische Geld an die Ukraine gegeben wird und Russland zahlt dann Reparationen und so kriegt die EU das Geld dann irgendwie zurück und sowas. Das ist überhaupt nicht Gegenstand dieser ganzen Sachen. Das ist ja eine Idee, die die Europäische Union hat. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, es geht um Aufhebung von Sanktionen, aber nicht in einem wirklich großen Maße. Weil das muss eigentlich klar sein, dass egal was passiert, Sanktionen und anderes aufrechterhalten werden müssen. Ja, die Sanktionen, ja, die werden auf anderem Wege fallen, von ganz allein. Die Sanktionen also, werden von ganz alleine fallen. Ich habe mir die Punkte auch durchgelesen und da stand mir bei, dass man... Ich habe jetzt keinen Bock, auch wenn es sich jetzt traurig anhört, auch wenn der Krieg jetzt noch 1-2 Jahre weitergeht, das ist die Situation. Also nach den Punkten gehen die Sanktionen komplett weg und Russland wird komplett wieder eingesetzt. Das wird, ich habe ja gesagt, viele von diesen Punkten sind nicht realistisch, das wird ja auch noch nachverhandelt und das wird, einige von diesen Sachen sind nicht realistisch. Und tatsächlich, die territoriale Aufgabe ist realistischer als quasi die Befreiung von sämtlichen am kriegsbeteiligten Leuten, Strafbefreiung bekommen. Oder Schutz, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Immunität. Ja, die entführten Kinder Immunität, und so wollten sie auch wieder zurückbringen nach diesen Sachen und so. Solche Punkte, also, da wird noch sehr viel verhandelt und deswegen, es hört sich sehr konkret an, aber nach allem, was halt in den letzten Jahren gelaufen ist, da gab es schon viel konkretere Pläne, die sehr viel vorteilhafter für die Ukraine waren und das wurde alles nicht gemacht. Ne, und wenn jetzt wirklich nicht diese Korruptionswelle, ne, ich meine, dass die Ukraine korrupt ist, ist klar, jetzt wird mal wieder aufgeklärt, wenn diese Welle jetzt mal für ein bisschen politisches Beben in der Ukraine selber sorgt, dann könnte es zu Friedensverhandlungen kommen, also zu irgendwie sowas kommen, aber ich glaube es leider nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nichts von, jetzt vielleicht auch mal was einreichen sollen. Ich glaube es leider nicht. Ja, also was das angeht, bin ich pessimistisch. Leider. Mal gucken, wie es aussieht. Ich würde es mir ja wünschen. Ne, nur wie gesagt, es gab schon bessere Angebote für die Ukraine, die sie nicht angenommen haben. Ganz interessant, ich glaube, auf NTV, ist ein Interview mit dem Chef von einem Laserwaffenspezialisten namens EOS. Und ja, der erzählt im Prinzip, dass ihre Waffen oder ihre Abwehrwaffen vor allen Dingen all das können, was die Staaten so noch nicht können, die meisten, und dass sie in irgendwelchen Vergleichstests, wie auch im Titel schon steht, im Vergleichsschießen und so noch nie verloren hätten, und sie immer alle in den Schatten stellen und wenn wir wollten, könnten wir da gerne was kaufen. Also es ist ein recht interessanter Artikel, ich weiß gar nicht, ob ich was rausgreifen soll, um vorzulesen, aber warum sollte die Bundeswehr gerade ihre Produkte beschaffen? Kann ich mal versuchen. Unsere fernbedienbaren Waffenstationen haben wir in Deutschland schon mit der Firma Diehl als Partner an die Bundeswehr verkauft. Diese Systeme sind in die Ukraine gegangen, wo sie zum Schutz der Iris-T-Abschussbatterien und der Hensoldt-Radare in Kiew eingesetzt werden. Unsere Systeme sind extrem leistungsfähig, meinte er. Wir haben in der Firmengeschichte noch nie ein Vergleichsschießen verloren und gleichzeitig deutlich preiswerter als Produkte beispielsweise deutscher Konkurrenten. Bei Laserwaffen gibt es in der oberen Leistungsklasse bis 150 Kilowatt überhaupt nur einen weiteren Anbieter aus Israel. Verschiedene europäische Anbieter arbeiten an Lasersystemen. In Deutschland hat ein Konsortium gerade einen Prototypen einer Laserwaffe mit einer Leistung von 30 Kilowatt für die Marine entwickelt und schlägt nun ein sehr teures und langwieriges Entwicklungsprogramm vor und so weiter und so fort. Also er erzählt ein bisschen richtig aus dem Nähkästchen, wen das interessiert, und ich finde das ganz interessant. Vor allem auch irgendwie diese Leistung hier zum Beispiel von der Laserwaffe. 150 Kilowatt ist ja auch nicht gerade ohne. Ne? Klar, da kann man schon was mit erreichen. Und so geht das weiter mit den Rüstungen und dem Krieg und dem Zeug, was da irgendwie der Gegenrüstung und so weiter aufgebaut wird. Ja, Cyberwar is coming oder ist das? Nee, Cyberwar ist falsch. Oder? Der Krieg der Zukunft steht vor der Tür, wie soll man sagen. Krass. Zerstörungslust von Caroline Amlinger. Was ist das? Ja, das ist ja so ein Buch, das zweite Buch, das erste Buch von Frau Amlinger und Herrn Nachtwey. war ja dieses mit dem autoritären Libertarismus. Was ja schon das waren die beiden genau. Von vor zwei Wochen oder was da mit ihrem, oder von vor einer Woche mit ihrem Artikel, dass die ganzen renitenten Leute böse Menschen sind. Und die haben die Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus. Ja, weil die dummen Leute halt falsche Entscheidungen treffen und so. Und dazu schreibt hier ein Twitter-User, Phänomenbereich Suhrkamp, dazu, der Duktus dieses Buches ist wirklich nervig, man erhält auf jeder Seite den Eindruck, Amlinger und Nachtwell versuchen, den ganz großen Wurf zu machen und den Leser mit unnötigen Fußnoten und Referenzen zu überschwemmen. Und genauso stelle ich mir das auch vor. Genauso stelle ich mir das auch vor. So ein Buch von so Frankfurter Schulleuten. Stimmt mit richtig viel Behauptungen von irgendwelchen Leuten, wo man darauf verweisen kann, als angebliche Belege für irgendwas. Komischer Titel. Ja, mit Zerstörungslust ist nicht gemeint, dass wir Kernkraftwerke abschalten oder nee, ne? Unsere Industrie kaputt machen oder so. Das ist natürlich damit nicht gemeint, weil das ist ja eine Transformation. Das ist ja gar keine Zerstörung. Exakt. Und warum haben die Menschen überhaupt so viel Angst vor sozialistischer Politik, fragt Fabian Schröer. Denn Staat und Konzerne betreiben selbst so etwas wie Planwirtschaft. Gut, das ist von der Taz. Wir erwarten keine fundierten wirtschaftlichen Kenntnisse, aber ja, also... Ich meine, der Staat betreibt sowas wie Planwirtschaft. Ja, genau. Das stimmt. Aber deswegen wollen die Leute ja halt, dass der Staat nicht so viel tut, halt nur das Nötigste. Der Unterschied ist, wenn ein Unternehmen einen 5-Jahres-Plan hat und nach einem Jahr merken die, das funktioniert nicht, dann was machen die dann? Dann ändern die den Plan. Alle Spatzen erschießen lassen, damit die nicht mehr die Saaten von den Feldern klauen. Ja, dann zitieren sie hier eine alte Dame, die sagt, oh, sie hat Angst vor meinem Dani, weil wir müssen kämpfen, um den Kapitalismus in unserem Land zu halten. Kapitalismus erlaubt Freiheit, freies Unternehmertum. Und dann sagt Fabian, was für einige quatschig klingen mag, ist für andere wohl völlig logisch. Der Gedanke, staatliche Planung kann niemals funktionieren und führt zu Misswirtschaft, Korruption und Totalitarismus à la Sowjetunion, na, DDR. Gegeben, ne? Und auch in aller Sowjetunion, DDR, ja. Auch geil, ja. Diese Leute, das klingt quatschig, aber da, wo es keinen freien Markt gab, da gab es Misswirtschaft und die Leute behaupten jetzt, dass es hier jetzt auch Misswirtschaft gibt. Jetzt. Oh Mann. Im Neoliberalismus hingegen herrsche zwar harte Wettbewerbsbedingungen, jedoch kann sich jeder als kleiner Kapitalist ein Stück vom Kuchen sichern, sofern man sich nur genug anstrengt. Das wusste schon die CDU in den 1970er Jahren, als sie mit ihrem Slogan Freiheit statt Sozialismus punktete. Übrigens ein guter Slogan, Friedrich. Und dann geht es um Hayek und der Hayek sagt, Planwirtschaft ist zwangsläufig ein Weg in die Knechtschaft, wo ich ihm zustimmen möchte. Da hatte er nicht ganz Unrecht. Das Problem ist jedoch, auch in den kapitalistischen Gesellschaften von heute wird zentral geplant. Nur anders als im Realsozialismus und von anderen. Die sozialistische britische Ökonomin, Moment, das ist wie Military Intelligence oder Religious Tolerance, sozialistische Ökonomin, das funktioniert nicht. Grace Blakely argumentiert, dass Industriestaaten durch Subventionen, Steuererleichterungen und Rettungspakete für Unternehmen stark in den Wettbewerb eingreifen und somit auch bei uns von rein freien Märkten keine Rede sein kann. Ich finde es toll, dass er dafür eine Wissenschaftlerin braucht, um diesen Allgemeinplatz, dass wir hier keinen hundertprozentigen Kapitalismus haben, für sich herauszuarbeiten. Als wenn das nicht jedem klar wäre, der in Deutschland über Kapitalismus spricht, dass unser Kapitalismus nicht der 100% Ayn Rand, Raubtier, was auch immer, wie du es nennen willst, Kapitalismus ist, sondern eine stark abgemilderte Form, die halt soziale Folgen des Kapitalismus, nämlich zum Beispiel Arbeitslosigkeit, abzumildern versucht. oder Ausbeutung oder Preis hier Wucher, ja. In vielen Fällen seien die Planer sogar die Konzerne selbst. Nein, echt? Die bestimmen, wie sie in den nächsten Jahren ihr Geld einsetzen wollen, die Konzerne? Verrückt. Durch hochfinanzierten Lobbyismus und eine Mischung aus Bedrohung und Unterstützung politischer Parteien gestalteten sie die Politik in ihrem Sinne, ohne selbst demokratisch legitimiert zu sein. Man denke etwa an den inzwischen abgesägten Elon Musk. Verschwörungstheorie. Laut Blakely schränkt gerade diese gefährliche Verschmelzung von Staats- und Unternehmensmacht unsere individuelle Freiheit stark ein, da sie es den meisten von uns unmöglich mache, die Bedingungen unserer Existenz zu gestalten oder zu ändern. Zeigt mir irgendeine Zeit in der Weltgeschichte, wo ein Individuum einfach so seine Existenz gestalten oder ändern konnte. Irgendeine Zeit. Dann sprechen wir uns wieder. Echte Freiheit erreichen wir nur, wenn wir die Entscheidungsprozesse in Politik und Wirtschaft demokratisieren. Wie willst du denn die Führung von einer AG oder von irgendwelchen, wie willst du die Zukunftsplanung von einem Chemieunternehmen? Haben wir ja alles bald eh nicht mehr. Demokratie. Ein bisschen verstehe ich die besorgte Dame im Big Apple trotzdem. Die Vorstellung, selbst Kapitalistin zu sein, also auf der Gewinnerseite zu stehen und es nur noch nicht geschafft zu haben, ist beruhigender, als mir einzugestehen, dass ich Teil einer unterdrückten Klasse bin. Ganz oh bestimmt. Gott, oh ja. Gott, oh Gott. Eingestehen, das, ja. Was bringt das denn? Hauptstadtjournalist, du wirst subventioniert, dass du das schreiben darfst. Hm. Man merkt das ja auch immer nicht, ne? Also diese Unterdrückung, die ist immer so subtil, das fällt immer gar keinem auf so richtig, dass man unterdrückt ist. Das war bestimmt damals im alten Ägypten und so auch immer so. Hat es dich gepeitscht und so und denkst du so, was zwickt denn hier so? Zoran Mamdani hat das mit seinem Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, Lebensmittel und Nahverkehr dennoch geschafft, die meisten New Yorker innen hinter gemeinsamen Interessen zu vereinen. Wenn wir da auch in Deutschland, einem Land mit einem ehemaligen BlackRock-Aufsichtsratschef als Kanzler hinkommen würden, wäre schon mal viel gewonnen. Du möchtest, dass Heidi Reichenegg die Leute mit Märchen von billigen Lebensmitteln, billigem Nahverkehr und Wohnraum. Wo soll denn der herkommen, Fabian, der Wohnraum? Baut den der Staat in Zukunft? Wovon? Von welchem Geld? Vom Enteignen kommt der. Aus der sozialistischen Gemeinschaft natürlich. VEB-Wohnungsbau. So, eine Art, genau. Hat schon mal gut funktioniert. Da hatte jeder eine Wohnung und konnte jeder, also da mussten die Kinder nicht, bis sie irgendwie verschimmelt sind, bei den Eltern wohnen. Nee, nee. Weiß ich nicht, aber ja. Und die Innenstädte waren auch keine Abbruchhalden teilweise. Ja, und ich meine, wenn die das nicht wollen mit Spekulationen, mit Wohnungsbau und Zeug, es gibt ja Genossenschaften, aber was haben die Genossenschaften denn für ein Problem? Die haben dieselben Probleme, die einen anderen auch haben, die Wohnungsbau betreiben wollen, dass es sich halt nicht lohnt, wenn halt das alles zu teuer ist. Und dann müssen sie halt da ansetzen. Und dann können sie ja sagen, ist doch prima, dann die Leute, die da keinen Bock drauf haben, brauchen auch das nicht machen. Dann machen sie sich eine Genossenschaft, dann bauen die. Das hat ja jahrelang prima funktioniert, aber das ist halt genau das gleiche Problem wie überall sonst auch. Aber dann stellt man sich halt hin und sagt, nein, die Bösen sind die Leute, die irgendwas daran verdienen, was ja auch nur ein gewisser Anteil ist. Und die müssen wir jetzt enteignen oder denen irgendwie sonst was und dass es dann alles andere auch auf die Nase fällt, ist uns dann scheißegal, ja. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Das Zensurnetzwerk Deutschland. Ja, hier haben wir einen Artikel der Berliner Zeitung, der sagt, eine Untersuchung zeigt, wie staatlich finanzierte NGOs die Online-Debatte in Deutschland steuern. Ne? Eigentlich geht es ja nicht nur um eine Untersuchung, sondern es geht halt um diese ganze Libanet-Sache, die hier gestartet wurde von dem Interviewgast hier. Das lässt sich leider nicht ordentlich archivieren. Die haben so ein paar Schaubilder wo man jetzt nichts drauf sieht, was wir nicht in unserer Sendung schon besprochen haben, ne? Wie die Netzwerke sind, aus Demokratie leben, fließt das Geld an die NGOs, von da an irgendwelche Presseproduktionsfirmen und dann geht das wieder an die Öffentlich-Rechtlichen und da werden die Beiträge gemacht und dann werden die Gäste aus den NGOs in die Beiträge eingeladen und wie es halt läuft, ja, und aber schön dargestellt, ja, und hier im Interview einfach, ich lese einfach ein paar vor. Was war der Ausgangspunkt für Ihr Projekt zur Inhaltskontrolle in Deutschland? Unser Projekt hatte das Ziel, die gesamte Landschaft der digitalen Inhaltskontrolle in Deutschland zu kartieren. Viele Menschen denken bei Zensur nur an offizielle Verbote. Doch die Realität ist komplexer. Es geht nicht nur darum, Inhalte zu blockieren, sondern auch darum, welche Art von Diskurs gefördert wird und welche Informationen als wahr oder falsch gelten. Es gab viele einzelne Untersuchungen und Berichterstattungen über Zensur und Desinformation, aber es fehlte eine umfassende Erhebung darüber, welche Organisationen und welche Akteure in diesem Bereich tätig sind. Ja, ihr kennt das ja, diese Netzwerkkarten und so. Wir wollten herausfinden, wie viele NGOs, Ministerien, akademische Einrichtungen und Thinktanks sich mit der Kontrolle von digitalen Inhalten befassen. Besonders spannend war für uns die Entwicklung in den vergangenen Jahren, da wir festgestellt haben, dass Deutschland zu den führenden Ländern in Europa gehört, wenn es um die Moderation von Inhalten geht. Deutschland hat eine sehr zentrale Rolle in Europa, nicht nur politisch, sondern auch in der digitalen Governance. Berlin ist das NGO-Zentrum Europas. Ja, also es sind ja auch sehr viele ausländische NGOs da, ne? Und hat enorme Einflüsse auf die digitale Politik der Europäischen Union. Der Einfluss der deutschen Regierung und der NGOs, die sie unterstützt, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Ja. Also das Ausland leidet ja auch unter dem, worüber wir hier die ganze Zeit berichten. Ne? Das Sendungsbewusstsein ist groß. Zudem ist Deutschland nicht nur ein wichtiger Akteur innerhalb der EU, sondern auch ein strategisch bedeutender Partner der USA, was die politische Relevanz erhöht. Wir haben bereits erste Untersuchungen gemacht und schnell festgestellt, dass Deutschland mehr Ressourcen für die Inhaltskontrolle bereitstellt als alle anderen europäischen Länder. Auch die NGOs sind hier sehr aktiv und finanziell gut unterstützt. Ja, und ja, im Endeffekt einfach nur eine Aussicht auf dieses Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es eine Stiftung ist oder welchen Mantel die haben, libernet.org, ne? Könnt ihr euch mal angucken, könnt ihr euch die Schaubilder mal angucken, wie gesagt, nichts, was wir nicht schon wissen, nur halt schön visualisiert mal. Tja, dann schließe ich mal mit einem Zitat. Ohne Zweifel, das Programm Demokratie leben hat besonders mein Interesse geweckt. Das Programm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dieses hat sich zu einem wichtigen Instrument entwickelt, um die Online-Diskussion in Deutschland zu steuern. Mit fast 200 Millionen Euro jährlich fördert es Projekte, die sich unter anderem gegen Hassrede, Verschwörungstheorien und extremistische Inhalte im Internet richten. Zu den geförderten Initiativen gehören zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz und Korrektiv. Ja, die Korrektiv immer wieder. Die Desinformation auf Plattformen wie TikTok bekämpfen. Ja, es sprießen jetzt immer mehr solche Aktionen aus dem Boden. Ob das jetzt im Endeffekt, ja, schauen wir mal, wer beständig bleibt. Ne? Ja, der Hip-Hopper Prass von Fugees, der war nicht so beständig, würde ich sagen. Der war eher unbeständig und hat sich da was erlaubt, weswegen er jetzt in der Kiste muss. Komischerweise hat er irgendwie illegale Spenden für einen Obama-Wahlkampf besorgt. Das heißt, in Amerika ist es wohl verboten, Wahlkampfspenden aus dem Ausland anzunehmen. Und er hat einiges sein Geld von einem malaysischen Regierungschef, glaube ich, weitergeleitet. So war es, meine ich. Ja, und dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Geldwäsche, ja, unerlaubte Lobbyarbeit, keine Ahnung, warum man deswegen in den Knast muss, ob das wirklich so schlimm war. Klingt ein bisschen hart auf jeden Fall, das Urteil. Jedenfalls ist der Rapper erstmal weg vom Fenster. 14 Jahre ist aber echt ein Pappenstiel. Naja gut, ich meine, das ist ja schon das Schlimmste, was du im Endeffekt in der Demokratie machen kannst, irgendwie die Wahl in irgendeiner Form zu beeinflussen, die nicht legal ist. Also soll ja, schon sanktioniert werden. Hat versucht, Einfluss zu nehmen auf Ermittlungen des Ministeriums gegen den Betrugsskandal in den malaysischen Staatsfonds, ja. Und so weiter. Ja gut, das ist ja schon eindeutig, dass er sich bezahlen lässt, um die Interessen eines anderen Landes zu vertreten. Also das ist schon Sollte man halt nicht machen. Wenn es Regeln gibt, die das halt... Aber wer da reinkommt, der überhaupt in so eine Position, ne, dass er irgendwas so vermitteln könnte, so, das ist schon erstaunlich. Ja, ich meine, gibt es ja tausend Sachen. Ich mein, gibt's, ne? Ja. Gibt ja zum Beispiel auch Minister, die bis vor kurzem noch Webseiten betrieben haben und Veranstaltungen gemacht haben und sich dann als stiller Teilhaber nur noch irgendwie von ihrem bisherigen Tun irgendwie haben eintragen lassen. Wir haben ja einiges gelesen inzwischen über den Herrn Weimer. Mhm. Interessanterweise halt nur, fast nur in alternativen Medien. In den anderen ist das noch nicht so richtig angekommen, oder? So. Ja, aber mal guckt, also ich glaube, mit unter Umständen schon, aber eher halt mit diesem, also das Ganze ist ja so ein bisschen schräg, dass halt er ja erstmal gesagt hat, er hätte ja keinen, also er hat diese Firma ja irgendwie zusammen mit seiner Frau und erst hieß es ja, er wäre da nicht mehr irgendwie involviert. Und dann hieß es dann aber, okay, jetzt hole ich mir einen Treuhänder, der das dann macht. Was ja auch wieder... Ja, weil bisher hat er halt einfach dann gesagt, ich habe ja nichts mehr gemacht. Ich habe ja nur noch, war ja nur noch da, sozusagen mein Geld war noch da, mein Anteil. Aber ich habe ja mich davon getrennt. Mhm. Und um das jetzt juristisch wasserdicht zu machen, sagen sie halt, das legt er zu einem Treuhänder. Was aber auch im Endeffekt nur bedeutet, dass er es hinterher wiederkriegt und er weiter halt Geld auf dieses Konto einzahlen kann. Ja, das war auf jeden Fall das, was ich auch gefunden habe bei der News-Suche heute zu dem Thema. Und einen sehr... Eigentlich muss ich sagen, sehr guten Bericht von Kulturzeit tatsächlich. So 5 Minuten etwa und alles drin und alle Vorwürfe drin. Jo, war ich selbst erstaunt. Ich fand halt so schön hier an dem Artikel von der Wirtschaftswoche, fand ich halt den einen Ausschnitt, dass sie erzählt haben, dass es auf diesen Veranstaltungen, diesem, wie heißt das, Tegernsee-Gipfel oder was, wo man die verschiedenen Pakete kaufen konnte, mit dem Blanc-Paket für 30 Teilnehmer und einem Schwätzchen mit einem Politiker nach Wahl oder so. mit der Dorobert oder eben so der Bauministerin, wie heißt die nochmal. Und dann hat man da wohl auch so Separés buchen können, in die man dann irgendwie mit Leuten gehen konnte, die man da getroffen hat. Also kein Swingerclub, nein. Es ist irgendwie eher... halt ein politischer Swingerclub, sozusagen ein Lobby-Politik-Swingerclub. Und das Schöne ist halt, eine nicht genannte Besucherin der Veranstaltung hat halt berichtet, dass es auch eine App gibt, eine extra App, wo du dann, sie hat es halt als Lobby-Tinder bezeichnet. Ich fand das sehr lustig. Ich habe mir halt vorgestellt, wie da halt lauter irgendwelche Leute rumlaufen und gucken, ob der Lars Klingbeil schon nach links geswiped hat oder nach rechts. Ob sie den heute noch treffen, um mit ihm zu sprechen oder so. Weil der war wohl letztes Mal da, als er noch zwar noch nicht Minister war, aber halt auch schon Teil von einer amtierenden Regierung. Kann man sich auch fragen, ist das richtig so? Ja, ich habe mich schon gefragt, ob die Politiker was abkriegen von dem Geld. Und wenn Kickback. Ja, dann wäre das ja so ein bisschen ein groß angelegtes Modell mal wieder von der CDU, ne? Ja. Das Montblanc-Paket, da wird gemunkelt, dass das bis zu 80.000 Euro gekostet haben könnte. Ein Investment in eines der Pakete ist wie eine Werbeanzeige. Nur, dass das am Tegernsee in einem Live-Format stattfindet. Ja, Herr Weimer. Ich bin gespannt. Ich meine, die Medien, die Wirtschaftswoche ist ja schon so ein bisschen Mainstream hier. Bin mal gespannt, ob die Medien, ob ARD und ZDF es noch schaffen, das tot zu schweigen oder ob ja, auch bei YouTube was haben muss, weil es ist langsam. Was soll noch alles passieren, bevor mal irgendwer Verantwortung für die Dinge übernehmen muss, die er tut? Ja, der selbst hat ja schon gesagt, das ist alles nur Kampagne ein großes und so. Problem. Ja. Das ist ja ein ganz großes Problem. Und zwar, dass viele Leute haben das gesehen. Und haben erstmal gesagt so, Moment mal, das ist doch vollkommen normal. Wie, das darf man nicht? Ups. Deswegen ist das Schweigen im Blätterwald gerade sehr, sehr stark wahrnehmbar, weil diese Meet and Greets, das ist das Normalste der Welt. So, das ist jetzt explizit von einer privaten Firma betrieben, das diese Veranstaltung hält, um die Politiker und Unternehmer zusammenzubringen. Aber es gibt so viele Stiftungsempfänge und andere gesellschaftliche Ereignisse, ja, wo sowas genauso stattfindet. Das aber ist nur eine zugespitzte Form. Deswegen, das findet überall statt und das machen sehr viele Leute. Und deswegen, ja, ist da ein Regierungsmitglied involviert? Und es kostet 40.000 Euro? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, doch. Also, ja. Ja, welches ja, aber dann ist das halt massiver Missbrauch des Amtes. Ich bin nicht überrascht, nur dass er so doof war, dass er wirklich noch aktiv in der Politik ist und noch überhaupt irgendwelche Firmenanteile hält. Das ist doof. Das sollte man nicht machen. So, aber dass es solche Firmen gibt und dass sowas stattfindet, da mache ich mir keine Illusionen. Und die Summen, ja, das ist natürlich ja, immer verhandelt. Ja, es geht ja hier aber ja wohl nur darum, dass er halt selber da auch Teil dieser Regierung ist. Weil ansonsten würde es ja keinen Unterschied machen, ob das jetzt Treuhand oder nicht. Oder das ist dann auch noch der Skandal. Ich meine, der hat gesagt, der hat seine Stimmrechte abgegeben, aber das wurde nicht rechtgültig eingetragen. Ne? Deswegen hat er sich vielleicht sogar gegen Beamtenrecht verstoßen. Und, ne? Also der hat das schon dämlich gemacht. So. Aber wie gesagt, ich habe da nichts gelesen, was ich nicht wusste, dass es eh schon stattfindet. Und das hat nichts mit Zynismus zu tun. Das ist einfach Lobbyismus. Lobbyismus ist das. Das ist Lobbyismus. Ja, hier geht es ja halt darum, dass ein Minister selber das veranstaltet, sowas. Ja, genau. Ja, ein Staatsminister, ja. Kann aber auch nicht sein, dass ich irgendwie 80.000 Euro berappen muss, wenn ich mal mit einem Politiker sprechen möchte. Das nicht sein. Ja, gut, du kannst natürlich deinem Wahlkreispolitiker einen Brief schreiben. Von oder Anteil getrennt hat. Ja. Also ich finde das auch skandalös und ich würde auch gerne, dass das nicht so ist. Nicht, dass mich jemand falsch versteht, aber das findet Tag und täglich, das findet dauernd statt. Und wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben das gemerkt und haben gesagt, ups, darf man das nicht? Dann sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir das vielleicht mit unseren Medien-Events ein bisschen anders machen. So, ja, weil das ist ein Influencer-Leute-Treffen. Also ich würde sagen, die Einflussnahme auf Politiker darfst du eigentlich nicht verkaufen. Spielt ja keine große Rolle für die Veranstalter in der Regel. Wenn du eine Einflussnahme verkaufst. Ja, also Politiker ist auch wieder was anderes, weil Politiker, also das ist ja, wenn du bei so Nebeneinkünften guckst, diese Speaker-Sachen von den Politikern, sag ich jetzt mal, von den bekannteren, ist das ja der Standard, dass sie ständig bezahlt werden, um irgendwo aufzutreten. Das ist normal. Was ein ähnlicher Skandal eigentlich ist, ja. Hier geht es ja jetzt um die Sache, dass halt ein Mitglied der Regierung, andere Mitglieder der Regierung quasi auch explizit mit diesem Ding, dass man dann Einfluss darüber nimmt, ja, halt in andere Leute weiter verhurt, ne? Verscherbelt. Und das ist ja nur die eine Seite der Einnahmen. Die andere Seite der Einnahmen ist ja auch hier in dem Artikel drin. Zu den Sponsoren des Ludwig-Erhard-Gipfels gehörten in den vergangenen Jahren Unternehmen wie Sanofi, Audi, Vodafone und die Wirtschaftsprüfer von EY, deren Logos auf der Internetseite des Events unter der Überschrift Member zu sehen sind. Zum Kreis der Geldgeber gehört auch die E.ON-Tochter Westenergie aus Essen, deren Vorstandsvorsitzende bis zum 7. Mai 2025 die heutige Wirtschaftsministerin Katharina Reiche war. Ja, und in den Marketing Bayern ist doch den ganzen auch, Leuten, also Bayern war doch da auch involviert. Aufregung herrschen. Ja. War doch auch noch Bayern involviert, oder nicht? Bayern ist auch irgendwie involviert. Ja. Involviert, ja. Das die, weiß sollte ich jetzt, ja, die sollte ja sogar einen Orden kriegen, einen bayerischen, hier die. Und die Frau Weimar. Er hat aber jetzt gesagt, die nimmt den doch nicht. Ja, aber ich meine, es ist ja schon geil überhaupt, dass ihr alleine. Und ich meine, also das Schlimmste, was ich fast finde an dieser ganzen Sache, ist, dass sie solche Sachen veranstalten und dann unsere Politik trotzdem so wirtschaftsfern ist, wie sie eigentlich ist. Also, ja, das ist ja eigentlich sogar noch irrer dann irgendwie. Geht ja oftmals auch um Ausnahmeregelungen und sowas, aber ja gut, ich meine, der Weimar, der hat ja sein Buch mit der Rückbesinnung auf neue konservative Thesen. Ne, damit hat er ja sein politisches Statement gemacht und es hat ihm ja auch geholfen, ne, unter anderem hat es ihm, denke ich mal, auch geholfen, dass er diese Firma hatte, dass er in die Position gekommen ist, in die er ist. Das ist aber eigentlich ein Skandal. Und aber dass er so war, sich nicht von den Anteilen zu trennen, ist einfach, ja, das war einfach Dämlichkeit und dafür muss er jetzt leiden. Ne? Und wie gesagt, vielleicht hat er deswegen schon gegen Beamtenrecht verstoßen. Ja, aber er streitet es ja. Er streitet es ja weiterhin ab. Von einem unethischen Verhalten im Fall Weimar spricht auch Wolfgang Jäckle, Rechtsanwalt aus Münster und Mitglied von Transparency International. Die Bundesregierung ist ein Kollegialorgan und hier bereichert sich der Staatsminister Weimar unmittelbar dadurch, dass die ihm zur Hälfte gehörende Weimar Media Group interessierten Kreisen Gesprächskontakte mit seinen Kabinettskollegen und Kabinettskolleginnen für viel Geld verkauft. Und Weimer antwortet noch am gleichen Tag in einem Interview in der FAZ, das ist schlicht eine Lüge, gegen die ich mich juristisch zur Wehr setzen werde. Was ist denn das Mont Blanc-Paket? Oder das für das Schnäppchen, falls ihr das Mont Blanc mit 80 nicht zahlen wollt, gibt es für euch noch das Schnäppchen, das Zugspitzpaket, das gibt es schon für 40.000. Was ist das denn anderes? Wie soll ich das denn anders verstehen? Als dass, ich meine, wenn diese 80.000 im Endeffekt halt ein Treffen mit den hochrangigen Politikern, die an dem Abend da sind, beinhalten, dann verstehe ich nicht, wie man sich dagegen juristisch zur Wehr setzen möchte. Aber vor Gericht und auf hoher See weiß man ja nicht. Aber ich finde es zutiefst, also ist nicht haltbar. Ich erinnere zum wiederholten Mal, glaube ich, in diesem Format an den Herrn Möllemann, der seinen Hut nehmen musste, weil er auf dem Briefpapier des Landes Nordrhein-Westfalen den Einkaufschip aus Plastik seines Bruders beworben hat. Dafür musste er den Hut nehmen. Und hier reden wir von ganz, ganz, ganz, ganz anderen Dimensionen. Ja, und aus meiner Laiensicht. Ja, auch anderen Involvierten, also dabei mit Bayerischer Staatskanzlei oder was, da ist ja schon auch der Staat damit drin halt. Und ja, gut, bei Möllermann. Er müsste sich ja wehren, irgendwie. Der Udo Witte hat gesagt, eigentlich könnte es sein, dass er jetzt die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Hm. Ja. Bei Möllermann ist es halt ja auch so gewesen, dass er durch die Nutzung des Papiers praktisch die Staatskanzlei mit ins Boot genommen hat. Aber er hat dafür auch Verantwortung übernommen. Also. Ja, apropos Demokratie und Zustand der Demokratie, hier haben wir Bad Salzuflen. Dort gibt es 57 Ratsmitglieder. Es gibt 70 Ratsmitglieder und 57 haben für die Abwahl einer Vizebürgermeisterin gestimmt. Zwei Wochen, nachdem die Dame gewählt worden ist. Und man würde sich ja fragen, was hat sie sich zu Schulden kommen lassen in der kurzen Zeit? Was hat sie die Stadtkasse mitgenommen? Hat sie die Stadtschlüssel an irgendwen verschenkt? Nein, es geht einzig und allein darum, dass sie nicht hätte gewählt werden dürfen. Aus der Sicht einiger Parteien im Stadtrat. Ja, das ist ja jetzt weit nicht verteidigt worden, dass das funktioniert hat. Ich habe mich immer darüber gewundert, weil man geht ja doch normalerweise davon aus, dass irgendwie so turnusmäßig gewählt wird, alle so und so Jahre oder so und nicht irgendwie nach Bedarf. Ne? Weiß ich, kann aber sein, dass das irgendwie auf lokaler Ebene dann anders ist. Das ist doch jetzt Nordrhein-Westfalen, oder nicht? Die hatten noch da gerade... Aber es gibt, der Artikel sagt hier, der Antrag zur Abwahl, für den es laut Gemeindeordnung keinen Grund braucht, wurde von CDU, SPD, Grünen, Linken, USD und FDP eingereicht. Okay. Ja, das heißt, man kann wohl wie eine Art Misstrauensvotum, das muss ja derjenige selber stellen, aber in dem Fall kann wohl der Stadtrat als Gremium sagen, wir überprüfen, ob diese Frau weiter Vizebürgermeisterin sein soll und das ohne Anlass. Das kann doch jetzt aber eigentlich nur so gewesen sein, dass sie die erst einfach gewählt haben, wahrscheinlich weil man das immer so macht, dass die zweitgrößte Fraktion nur so stellvertretend ist. Nein, es war geplant, eine grüne Vizebürgermeisterin an ihrer Stelle zu wählen. Und okay, aber warum sie hat wurde 17, die denn überhaupt gewählt? Sie hat 17 Stimmen bekommen, während ihre Partei halt nur 13 Sitze hat. Da waren vielleicht einfach Leute von anderen Parteien, die gesagt haben, die Frau, Reinknecht, ist eine gute Politikerin. Mir ist es egal, ob die in der AfD ist. Die macht gute Sachen für die Stadt und deswegen wähle ich die. Ja, und dann haben alle dumm geguckt, weil halt die Grüne hinten runtergefallen ist und die AfD-Politikerin auf einmal Vizebürgermeisterin. Haben sie sich alle enthalten oder was war das Problem? Nein. Da haben einfach vier Leute halt gestimmt, die Grüne gebraucht hätte, sozusagen. Und die haben für die AfDlerin gestimmt und damit war die AfDlerin drin und die Grüne draußen. Was für einen großen Anteil haben die denn da? Weil ich meine, 13 von 70 hat die AfD. 70, okay. Ja, also aber haben 70 mit. Ja, und die Grünen sind aber kleiner und die Grünen hätten wahrscheinlich irgendwie noch, ich weiß doch auch nicht genau, wie das läuft. Dann kannst du auf jeden Fall mit 50 wieder abwählen. Sie hat sogar noch 16 Stimmen, also drei Leute haben sich anders. Die anderen Fraktionen hatten sich im Vorfeld eigentlich auf Vizebürgermeister von CDU, SPD und Grünen geeinigt. Statt der Grünen-Kandidatin wurde es am Ende Reinknecht. Woher die abweichenden Stimmen für sie kamen, ist nicht bekannt. Also ich nehme an, dass die ähnlich viele Stimmen haben, die Grünen und die AfD, und das andere wäre halt das Zünglein an der Waage gewesen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, sie braucht aber auf jeden Fall nur 16 Stimmen oder sie brauchte sie nur, um gewählt zu werden, als Dritte. Ja, 50 genau. Stimmen aber, um sie wieder abzuwählen oder so. Weil 50 ja, Stimmen, die sind ja, ja dann haben da. Dann alle, da haben natürlich dann niemand, genau. Das war zwar eine geheime Abstimmung, also die drei Leute, die vorher für sie gestimmt hätten, hätten das auch hier wieder tun können. Aber Deutschland, ne? Hätte aber doch nicht geholfen, 50 dagegen, ne? Was bringt das? Da hat man wahrscheinlich schon intern klar gemacht, wer die Abweichler sind und hat denen ins Gewissen geredet, nehme ich mal an. Ja, die haben das gemacht, weil es gegen Ende der Diskussion, da hat Ratz und Rübe natürlich recht. Ja. Es gibt die Möglichkeit, jemanden abzuwählen und deswegen haben sie es getan. Punkt. Hm. Dennoch schlage Reinknecht viel Solidarität entgegen. Mich rufen fremde Leute an und sagen, ich bin kein AfD-Wähler, aber das, was mit ihnen gemacht wird, ist ein absoluter Skandal. Und das halte ich für das größere Problem. Weil natürlich waren die sozialen Medien sofort voll mit Memes über die Kanzlerin, die Wahlen rückgängig machen lässt und so. Und ja, die Leute sehen hier wieder so einen Fall, wo gesagt wird, aha, okay, wenn euch was nicht gefällt, macht ihr es euch so, wie es euch passt. Und das hat mit Demokratie eben nicht so richtig viel zu tun und dafür haben die Leute einen Riecher. Ich ja, kenne die Dame nicht, viel, ich weiß viel, nicht. Viel wirrer, weil im Endeffekt ist es ja alles nur in diesem Gremium und ihr sagt, es sind 70 Plätze und man muss trotzdem nur mit 14, 15 Stimmen irgendwie ist man gewählt oder so. Das kann ja eigentlich vorne und hinten nicht stimmen. Also sie müssen sich ja alle irgendwie enthalten haben oder so, damit das passt. Nee, guck mal, vielleicht. Wenn ich zwei Kandidaten habe, eine von den Grünen und eine von der AfD, und da sind 70 Leute in diesem Gremium, da kann ich doch nicht mit 16 Stimmen oder so gewählt werden. Da müssen sich die doch alle enthalten, die nicht die Grünen gewählt haben. Ja, vielleicht war das so geplant irgendwie, dass die anderen sich enthalten. Und dass die Grünen dann mit der einen Stimme mehr als die AfD ihre Frau heimbringen. Ja, und es haben sich dann Leute nicht enthalten. Alle in einer Wahl gewählt werden, dann geht das doch. Oder alle in einer Wahl, aber es könnte auch so gewesen sein, wie gesagt, dass die anderen einfach gesagt haben, gut, die Grünen schaffen das alleine. Wenn wir uns alle enthalten, das ist doch prima, da müssen wir nichts machen und die können einfach stimmen. Und dann haben halt drei Leute gesagt, nee, die Grüne finde ich doof oder die Reinknecht finde ich besser und haben sich halt nicht enthalten. Ja, das wird wahrscheinlich gelaufen sein, weil ihr müsst halt wissen, bei diesen ganzen Kommunalparlamenten, da ist es halt alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen, gerade wenn das irgendwo in der Provinz ist oder so, da sind natürlich jetzt nicht die erfahrensten Politiker da irgendwie unterwegs, also da kenne ich auch schon so einige Storys hier bei mir aus den Bezirksräten und so. Wo Leute auch sich gedacht haben, ja, nee, da wollen wir uns jetzt aber alle enthalten, damit nicht hinterher einer sagen kann, irgendwie, dass wir hier was Falsches irgendwie abgestimmt hätten. Und dann kommt irgendwie einer um die Ecke und sagt, ich bin aber dafür. Und das ist nachher einstimmig angenommen, weil wenn sich alle enthalten bis auf einen, dann ist es halt, die Enthaltungen zählen halt nicht. Die Enthaltungen sind halt keine Nein-Stimmen. Da gibt es halt alle Stimmen, die abgegeben worden sind halt ja. Also es ist einstimmig allen angenommen. Das ist dann egal, ob das dann nur einer ist oder so, wenn die anderen sich alle enthalten. Das ist halt das Problem bei diesem Enthaltungsquatsch. Ich wage zu postulieren, dass es gesünder ist, wenn Anfänger Politik machen auf der Ebene und dass es demokratischer ist. Hat uns ja dieser Vorgang eigentlich gezeigt, sobald die Profis eingreifen, weil da wird garantiert was aus irgendwelchen Landesverbänden oder was weiß ich gekommen sein. Sobald die Profis eingreifen, kommen wir dann hier zu so einer Geschichte wie hier. Was ich damit ja meine, ist, dass die Leute halt die Konsequenzen nicht im Auge haben. Die wissen halt nicht, die denken halt, wenn sie sich enthalten, dann ist das wie Nein. Aber es ist halt nicht wie Nein. Nein ist halt Nein. Und Nein heißt Enthaltung nicht. Ist halt, zählt nicht. Und das habe ich halt schon mal mitbekommen, dass das halt den Leuten da nicht so richtig bewusst ist. Und weil, ja, man merkt ja daran, dass es dann hinterher dann doch wieder rückgängig gemacht wird, dass es halt eben dann doch wieder den Leuten so nicht recht ist. Und dann dürfen sie sich halt nicht enthalten, dann müssen sie sich halt mal bekennen zu einem Kandidaten, wenn sie wollen, dass der gewählt wird. Also, ne, das kritisiere ich ja daran, dieses Tun von wegen so, nee, wir können ja nicht für die Grüne dann stimmen, weil dann steht ja hinterher in der Zeitung, wir haben alle für die Grüne gewählt. Aber wenn sie die halt wählen wollen, dann müssen sie die halt wählen. Also. Ja, wenn es um die Gemeindeordnung geht, dann können sie sie auch wieder abwählen. Also unsere Demokratie. Ja. Studie zu Cancel Culture an deutschen Universitäten. Ja, provoziert Kritik, heißt das hier beim Spiegel. Produziert aber erstmal Ergebnisse. die ja, den Erwartungen schwer entsprechen. Sagen wir mal. Boah, allein schon die Frage in dem letzten Satz von der unteren Überschrift könnte ich schon ausrasten. Was ist schon rechts außen? Ja, das ist eine detaillierte Kritik, da kommen wir am Ende drauf. Ja, es ist erstmal, Studierende würden laut einer Studie eher die Redefreiheit an Hochschulen für konservative Standpunkte einschränken als für progressive. Wie ein Wunder, ne? Wie eine Forschungsgruppe um Claudia Diehl von der Uni Konstanz im Fachmagazin-Knast schreibt, befürworte eine beträchtliche Anzahl deutscher Studierender, dass Debatten auf dem Campus eingeschränkt werden sollten, indem Vorträge abgesagt oder Lehrpositionen aberkannt werden. Wahnsinn, ne? Für die Studie liegen die Forschenden den Befragten im repräsentativen Ordner Online-Umfragen verschiedene ausgedachte Szenarien vor. Beispielsweise sollten in einem Vortrag an der Hochschule die Meinung vertreten werden, dass das Geschlecht biologisch festgelegt sei oder Studenten, die Minderheiten angehören, benachteiligt seien. Ja, die typischen Fälle, ne? Dabei zeigte sich, dass die Studierenden konservative Meinungen auf dem Campus häufiger unterbinden wollten. In manchen Szenarien wurden die Teilnehmenden zudem auf die gesellschaftlichen Folgen von Standpunkten aufmerksam gemacht. Ihnen wurde beispielsweise gesagt, dass die Überzeugung zum biologischen Geschlecht sich negativ auf Transmenschen auswirken könne. Konservative Meinungen wurden in der Studie zufolge besonders dann abgelehnt, wenn ihre Konsequenzen als gefährlich wahrgenommen wurden. Eine ideologische Schlagseite bei der Redefreiheit blieb aber bestehen. Ja, und dann wird er kritisiert. Die Redefreiheit an Universitäten stehe weltweit im Fokus, schreiben die Forschenden. Das Ergebnis zeigt, dass in Deutschland Einschränkungen der akademischen Freiheit auch und in erheblichem Maße durch ideologisch motivierte Diskriminierung von Sichtweisen vorangetrieben würden. Andere Forscher halten die Schlussfolgerung der Studie für zu weitreichend. Naja, der Soziologe Carsten Sauer meint, dass die Studienautoren teilweise Standpunkte als konservativ benannt hätten, die eher rechts außen zu verorten seien. Da sind wir, ne? Etwa das Verbot, im öffentlichen Raum ein Kopftuch zu tragen. Ja, ist das rechts außen? Weiß nicht genau. Die Studierenden würden nicht generell Standpunkte diskriminieren, sondern Positionen des rechten bzw. des Rechtsaußenspektrums ablehnen, sagt Sauer. Ja, und außerdem hätte das Ganze auch für wenig repräsentativ, beziehungsweise geht davon aus, dass im konkreten Fall die Entscheidungen auch vielleicht anders ausfallen, wenn es nicht nur theoretische Fälle sind. Naja, die Kritik ist ein bisschen müde. Der Bias bei den Studenten erschreckend, ne? Finde ich jedenfalls. Schlimm. Krass. ZDF-Frontalmann Andreas Halbach kritisiert im Landtag NRW Hoffen Machtmissbrauch, Einschüchterung und Strafversetzung im RR. Genau, die entscheidende Passage. Ja. Das ist die entscheidende Passage nochmal? Das ist im Endeffekt nochmal ein Update zu der Geschichte vom Halbach. Wir haben die entscheidende Passage damals gesehen. Wir haben das Video ja vor einigen Wochen geguckt. Genau, und das war wieder sehenswert. Ich hatte es ja rausgefischt und ich habe einfach bei Google das eingegeben und dann kam das halt vom Landtag NRW, von dem offiziellen Livestream. Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass da irgendwas verkehrt war. Das war ja auch der Livestream von denen. Ja, aber interessanterweise in dem Video, was hier verlinkt ist, wenn man sich das anschaut, ist in der aktuell vorliegenden Aufzeichnung halt ein Schnitt. Genau in dem Moment, wo der Herr Halbach anfängt, über die Probleme des Kollegen beim WDR und die Probleme beim Kollegen des ZDF zu sprechen. Und dann gibt es sofort einen Schnitt, als er dazu anhebt, und dann ist ein ganz anderer Sprecher dran. Also das ist eine offizielle Aufzeichnung vom Landtag, das ist auch mal geil, ne? Ja, also weiß nicht, du kannst das ja mal aus dem Archiv rausholen und wir können uns. Ich sag dir auch gleich, wo du ungefähr hinspringen musst. So bei 1,30, ganz unten, ja. Bei 1,30 von dem Video können wir einsteigen. Dann sehen wir praktisch den Übergang, so wie er in der Aufzeichnung aussieht, gleich. So, also hier kann ich nichts anklicken. Hä? Bei mir geht das. Ja, ach so, das muss ich hier rausholen. Das schade, sorry. Okay. Muss ich das erstmal aus dem Archiv rausfischen? Ach so, ja, du musst, ja, natürlich, du musst aus dem, habe ich ja gesagt, du musst aus dem Archiv rausgehen. Ich dachte, ich müsste erst auf einen Tweet gehen oder so. Ach so. Geh nach 1,30 oder willst du nochmal das Ganze sehen? Also, wir zeigen jetzt hier uns den Teil über den ZDF. Genau, und jetzt gleich kommt der Schnitt. Moment. Lass einfach laufen. Wir sehen mit Bezug auf diese Ausnahme, sind in das der Vergangenheit So, jetzt kommt ein Schnitt. Und jetzt zeigen sie uns halt, so sah der Schnitt im Video des Landtags aus. Der Kollege hat intern Kritik geübt und hat halt umfangreiche Textangebote entstanden. Wow, mit einem Satz. Geil. Der Landtag erklärt nichts. Es gab ein technisches Problem. Genau in der Minute. Ach Mensch. War der live oder der Und kurz danach nicht? Haben sie es dann ersetzt, weil das haben dann wahrscheinlich wir gesehen. Okay. Warum sie es dann auf einmal hatten, das intakte Video. Ich denke mal, da hat jemand gesagt, hier, der Geist ist aus der Flasche. Es gibt eine Handyaufzeichnung. Die Leute wissen alle, was der gesagt hat. Wir blamieren uns nur. Und dann haben sie es doch online gestellt, offensichtlich. Der ergänzt hier noch, dass im Endeffekt eine Manipulation von so einem Parlamentsdokument auch strafrechtliche Folgen haben könnte. Ja, das meinte ich doch. Ne? Das ist im Endeffekt natürlich hypothetisch. Man wird da sich darauf berufen, man habe das ja nachgeliefert und überhaupt sei das ein technisches Problem gewesen. Tja, also wenn hier ein Fehler passiert ist, dann die Person, die darüber entschieden hat, in die Position zu setzen, dass sie die Möglichkeit hatte, so ein Video so dämlich zu schneiden. Was soll denn sowas bringen? Das ist doch wirklich Clownshow. Ja, und eine andere Clownshow, wo viele Juristen finden das seltsam, was da so passiert mit Korrektiv gerade, weil es läuft ja gerade der Prozess um Korrektiv, da geht es halt darum, dass untersagt, also es geht im Endeffekt um, ich lese einfach mal vor, weil das spricht, denke ich mal, für sich. Während es bei den vorherigen Rechtsstreitigkeiten um Nebensächlichkeiten ging, steht an diesem Tag eine Kernaussage des Korrektivsberichts auf dem Prüfstand, und zwar die Formulierung Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, die sich am Ende des Berichts findet. Große und kleine Medien dieses Landes und viele Bürger verstanden dies offenbar so, dass in Potsdam tatsächlich die Ausweisung oder Abschiebung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund geplant wurde und schrieben es auch genauso auf. Viele Medien haben darüber berichtet. In Potsdam wurde über die Ausweisung und Ausschiebung deutscher Staatsbürger nicht einmal diskutiert, geschweige denn ein entsprechender Plan vorgestellt. Dies hat Korrektiv in anderen Gerichtsverfahren selbst eingeräumt. Das ist einfach nicht so. Zahlreiche Medien und Privatpersonen, die dem Korrektivbericht Ausweisungspläne gegenüber Deutschen entnahmen und dies als Tatsachenbehauptung weiterverarbeiteten, verloren Gerichtsprozesse vor dem Landgericht Hamburg. Ne? Also viele haben das geschrieben und haben die Prozesse verloren, nur Korrektiv selber noch nicht. So, das kommt noch. Nachdem das gelaufen ist, verklagte Vosgerau und der Organisator des Treffens Korrektiv selbst auf Unterlassung. Und jetzt wird das Landgericht Hamburg den Korrektivbericht selbst als mit- oder hauptverantwortlich für die fehlerhafte Berichterstattung der ganzen anderen Medien, die verurteilt wurden, sehen. Oder kommt es zu dem Schluss, dass die anderen Journalisten den Korrektivbericht nicht gut genug gelesen haben? Na, wisst ihr schon, worauf es hinausläuft? Mhm. Also rechtsdogmatisch hat das Landgericht zu entscheiden, ob in der Formulierung Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger eine unwahre Tatsachenbehauptung oder eine zulässige Meinungsäußerung zu sehen ist. Ja, und genau. Auch wenn es keine tatsächlichen Ausweisungspläne gäbe, darf der Begriff als einordnende Meinungsäußerung verwendet werden. Es wird zu dem Schluss gekommen, es könne klar zwischen wortgetreuen Zitaten, Faktenschilderungen und Bewertungen unterschieden werden. Ich meine, ist doch klar. Die waren ja alle nur doof, die ganzen anderen Nachrichtenleute und so. Kann das nicht auf den Restesatz auch an? Man könnte das als so und so deuten zum Beispiel oder sowas? Also ich meine, jetzt fängt es erst richtig an. Der Verteidigeranwalt von Korrektiv sagte hiernach, es ist eine Wohltat, dass es endlich jemand deutlich macht, was für faktische Schilderungen gibt es im Artikel und was ist Wertung. Ja, also der war richtig happy. Ne? Feldmanns Beglückung ist nachvollziehbar, hatte doch, soweit ersichtlich, außerhalb des Korrektivkosmos bislang niemand die These vertreten, dass sich gerade dieser Korrektivbericht durch eine klare Trennung zwischen Meinung und Tatsachenäußerung auszeichnen würde. Vielmehr wurde das Gegenteil kritisiert, ne, von allen, unter anderem ja auch vom Gericht. So, doch klar wurde am Dienstag in Hamburg, was andere über die Berichterstattung denken und wie diese sie deuten, ist der Pressekammer am Landgericht gleichgültig. Die zentrale Argumentation der Kläger, es sei empirisch bewiesen, dass die Ausweisungsaussage als Tatsachenbehauptung verstanden wurde, wischte sie schnell beiseite. Ja, zwar betonte der Richter, die Kammer würde natürlich und durchaus berücksichtigen, wie andere Medien die Berichterstattung aufnehmen. Dabei handelt es sich aber nur um ein bloßes Lippenbekenntnis. Denn sofort im Anschluss stellte der Berichterstatter die These auf, dass nicht einmal Aussagen von Medien, sie hätten sich auf die Korrektivberichterstattung verlassen, ein Beleg dafür seien, dass die Ausweisungspassage im Korrektivbericht als Tatsachenbehauptung missverstanden worden sei. Ja, das ist in dreifacher Hinsicht nicht überzeugend. Erstens führt das Argument, etwas von einem anderen Medium abgeschrieben zu haben, gar nicht zum Wegfall der Haftung, weil die anderen sind ja verklagt worden und verurteilt worden. Ja? Zweitens haben fast alle Medien schon in der Berichterstattung deutlich klar gemacht, hier nur Rechercheergebnisse von Korrektiv wiederzugeben. So, und drittens, und das ist zentral, weicht die Pressekammer mit dem Ausredeeinwand der entscheidenden Frage aus. Wie sind denn all die Medien darauf gekommen, all die Medien, die verurteilt wurden, ja, ne, dem Korrektivartikel die Tatsache zu entnehmen, dass es sich um die Ausweisung deutscher Staatsbürger ging? Normalerweise gibt es ja so einen gewissen Standard, den kennen wir ja. Wie findet der Durchschnittsleser, ne, die ganze Sache, ne? Das Gericht nahm die Wirkung des Artikels auf Dritte zur Kenntnis und konstatierte, dass der Artikel von Korrektiv bei vielen Lesern und von vor allem unter Journalisten den falschen Eindruck erweckt habe, in Potsdam sei ein Masterplan entworfen worden, der auf die Ausweisung auch von deutschen Staatsangehörigen ziele. Entsprechend gibt es tatsächlich Anknüpfungstatsachen, dass die Meinung, dass Korrektiv Lüge rechtfertigt. So. Das hat ein anderes, das hier, was ich gerade vorgelesen habe, hat das gleiche Gericht in einem anderen Urteil festgelegt. Aber jetzt sagen sie im Endeffekt, das Urteil hier steht fest, Korrektiv gewinnt. Ne, die breite Rezeption der Äußerung wird nun pro forma erwähnt. Sie wird unberücksichtigt im Endeffekt. Und nur die eigene Auslegung im sprichwörtlichen Elfenbeinturm ist ausschlaggebend. Ja, und das wird hier kritisiert. Also das Urteil ist jetzt noch nicht gefallen, aber es ist klar, wohin es geht, und alle mokieren sich und machen sich drüber lustig, weil das ist einfach, wie gesagt, Realitätsverweigerung. Ne? Das ist ja. Dr. Christoph Kanne ist zu Gast bei uns. Dr. Christoph Kanne schreibt unter anderem für den Sandwirt, also auch eher jemand, der wahrscheinlich kritisch zu Medien steht, und deswegen hat er hier sich um die Hessenschau gekümmert. Ich weiß gar nicht, hatten wir darüber gesprochen, über den Artikel? Das geht um den Ausbau der Windenergie im Reinhardswald. Das ist ja schon seit längerem ein Zankapfel. Und der HR hat seinen Artikel sowie auch die Moderation des entsprechenden Beitrags in der Hessenschau damit eröffnet, dass er gesagt hat, die Windräder im Reinhardswald. Jahrelang hat eine Allianz aus vorgeblichen Naturschützern, Kommunalpolitikern, Querdenkern und Rechtsextremen versucht, sie zu verhindern. Und daran hat sich der Herr Kanne gestoßen und hat einen offenen Brief an die Fraktion des Hessischen Landtags geschickt. Und siehe da, die Hessenschau entschuldigt sich, und zwar für eine fehlerhafte Anmoderation. Und im Endeffekt sagen die einfach, ja, das haben wir gesagt, nämlich das mit den Querdenkern und Rechtsextremen. Und einen lapidaren Satz dazu: Diese Aussage ist weder belegt noch aus dem Beitrag herzuleiten. Eine sogenannte fehlerhafte Anmoderation. Also wenn ihr das nächste Mal eurem Chef sagt, du dummes Arschloch, hast mir gar nichts zu sagen, könnt ihr euch hinterher damit rausreden, das sei eine fehlerhafte Reaktion auf seine Aussage gewesen. Upsi Daisy. Dann ist die Fehler als anmoderiert, tut mir aber leid. Entschuldigung, ich wollte es nicht sagen. Das mache ich auch nicht. Ich verspreche es. Demo gegen rechts, Demo gegen rechts. Ja, wir wissen alle, wie das läuft. Fehlerhafte Anmoderation. Bitte jetzt keine fehlerhafte Anmoderation für den nächsten Artikel. ist nicht meiner. Ich weiß nicht. Und Price. Jetzt wird deine Jungs. Ja, habt ihr euch nicht alle gefreut, dass jetzt eine Reform gibt vom Rundfunk? Ja, das Problem ist, die haben halt ganz besondere Ideen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, und es wird im Endeffekt okay, kommen wir erstmal zur Vorgeschichte. Es soll eine Reform des Öffentlich-Rechtlichen geben. Und das Öffentlich-Rechtliche hat halt gesagt, okay, wir haben einen Mehrbedarf angemeldet. Das heißt, der Beitrag soll irgendwie um 50 Cent oder sowas nochmal steigen. Und einige Bundesländer haben gesagt, okay, wir stimmen der Steigerung nicht zu. Die haben kein wirkliches Druckinstrument, weil wenn der Bedarf angemeldet wird, dann muss das quasi gemacht werden. Da gibt es ja so einen selbstlaufenden Prozess, wie das funktioniert. Aber im Endeffekt, haben die gesagt, wir stimmen da nicht zu, aber jetzt haben sie doch zugestimmt. Und was wurde zugestimmt? Okay, auch wenn der Beitrag nicht sinkt und Perspektive steigen wird, was noch nicht beschlossen ist, wird auf jeden Fall ein bisschen das Programm zusammengestrichen. Und zwar wird sich von einigen Sachen getrennt. Ich sage erstmal, wer ist betroffen? Kika, Phoenix, ZDF Info, ZDF One, ZDF Neo, Arte und Dreisat. Ja, Arte und Dreisat. Achso, hauptsächlich Arte, die guten Sachen lassen sie stehen und den ganzen Müll nehmen sie weg und den ganzen Müll lassen sie stehen, ja. Das ist egal. Ja, aber was passiert jetzt? Arte wird nicht abgeschafft. Da hat Frankreich ja noch ein Wörtchen mitzureden und die halten weiter dran fest. Und Arte wird quasi ergänzt durch Programm von Dreisat. Dreisat war ja auch Schweiz, Deutschland, Österreich. Ne? So. Und Arte wird dann quasi ausgeweitet, dass halt die Schweiz und Österreich teilnehmen an Arte und deswegen bleibt Arte bestehen. Aber Dreisat wird wohl bald nicht mehr existieren. Kika soll nur noch ein reines Online-Format werden. Phoenix, da sind sie noch am Überlegen, was sie genau machen, weil die übertragen ja gewisse Bundestagsreden und sowas. Da müssen sie halt noch ein paar Richtlinien ändern, ob das nicht auch online bereitgestellt werden kann. Ob das denn überhaupt im Fernsehen übertragen werden kann, weil ja. Moment mal. Er muss. Und deswegen kann Phoenix nicht direkt platt gemacht werden. ZDF Info soll halt das Budget zusammengestrichen werden und soll halt online umgelegt werden. Und ZDF Neo auch, also die wollen halt nicht mehr die Sendekanäle, die wollen es halt nicht mehr im linearen Fernsehen senden. Was halt auch heißt, weniger Produktionen, mehr Mediathek, mehr aus der Konserve und so weiter und so fort. Und ja, ne, jeder, der sich jetzt denkt, so ja, warum gerade Arte und Dreisat? Das sind so, wenn man so an den Auftrag vom Öffentlich-Rechtlichen denkt, dann kommen diese Sender dem ja so am nächsten. Ne, ZDF Neo, okay, ZDF Info, Phoenix, definitiv, Kika, okay, würde ich sagen auch. Ne, das sind, Kika gleichzeitig wird gesagt, wir müssen ja in den Hauptsendern, ARD, ZDF und den Landessendeanstalten, müssen wir dann natürlich auch proportional dazu diese Bildungsangebote auch liefern und wie auch immer das aussehen soll, ist noch nicht so ganz klar. Das ist auch alles noch ein Plan. Das ist jetzt zwar, es heißt zwar überall, das hat Gültigkeit ab Ende des Jahres, ab Anfang nächsten Jahres quasi, aber das dauert alles Jahre, bis das umgesetzt wird. Da werden jetzt erstmal irgendwelche Kommissionen gegründet, die gucken, wie das so geht. Aber die haben halt diese Leitlinien hingestellt. Ne? Wie es halt so ist, ne? Das ist jetzt ein Plan für die nächsten paar Jahre. Vielleicht kann an dem Plan noch was geändert werden oder auch nicht. Ne? Die hängt davon ab, ob man in der Planwirtschaft ist oder nicht, sage ich mal. Aber das ist jetzt der Plan. Und ich meine, das ist wirklich eine blanke Hohn. Arte wird ausgeweitet, aber nur weil Dreisat platt gemacht wird. Super. Und Dreisat wird platt gemacht. Was? Ja, also, ne? Aber warum Kika nur noch online? Warum genau, weil die Kinder, die Eltern setzen die Kinder nicht vor YouTube, sondern vor Mediathek, Kika. Genau. Aber warum macht man nicht zum Beispiel vormittags Phoenix, nachmittags ist für die Kinder und abends Dreisat auf einem Sender? Warum jagt man die alle zum Teufel? Und ich finde halt gerade das Kinderfernsehen finde ich halt schade. Ich weiß nicht, existiert Kinderfernsehen in der Form denn noch in ARD und ZDF? Oder hat man das alles weggespart, weil man ja Kika hat? Oder ist da, weiß ich, nur Sonntagvormittags da ein Plan? Ich müsste mir ja hier irgendeinen Programmplaner angucken, weil was im linearen Fernsehen läuft, zu welcher Sendezeit, ist mir mittlerweile so egal und ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Da kann ich nur aber die Kinder sollten schon die Möglichkeit haben, irgendwie. Ja. Aber dann denkt man sich, ich was weiß ja, früher die dann auf Kika und dann gibt es Comics, Schlümpf oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob wollten die jetzt nicht eigentlich noch mehr Sachen platt machen? Wollten die nicht auch noch irgendwie platt machen, irgendwie so ein ARD-Extra-Kanal? Ja, ja andere Geschichte. Moment. Nee, ich dachte, das gehört ja hier über ZDF, oder? Moment, ah, nee, ARD. Ich mach mal die Liste. Wo ist der? Komm, Liste. Also, was ich halt, was machen ZDF denn? Info, ARD One, ZDF genau. Neo, Arte und Dreisat. Vielleicht meinst du dieses ARD genau, One. Genau, die meine ich. Mir sagt das gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, das ist eine, wo nur Wiederholungen laufen. Die haben mehrere von diesen Dingern. Okay. Super. Ja, wobei, warum machen sie so einen Sender platt? Das kostet die doch nichts. Da ja, laufen Wiederholungen. Na doch, Kanal. Ist das ein Gay-Sender. Ja, das kostet schon Geld. Also, Kanal. Ich weiß nicht genau, wie viel Bandbreite die da haben. Sachen. Also ja, ich weiß noch von ein paar Jahren, da gab es... Ich will jetzt nichts gegen Tatort, aber nehmen wir irgendein Sendeprogramm. Da können die zwei Sendungen weniger produzieren und den ganzen ja, Sender ein ganzes Jahr finanzieren. Nee, der, also, ja, der Sender kostet irgendwie 2 Millionen Euro, kostet das immer ein Astra mit der kleinsten Bandbreite zu übertragen. Und ich glaube, das terrestrische Fernsehen ist fast sogar noch teurer, weil das halt nur so einen kleinen Bereich von Leuten abdeckt. Also zumindest terrestrisches wenn man Fernsehen? Ja, also das terrestrische Fernsehen wird jetzt auch sukzessive zurückgefahren. Also das kann ich als Argument ja gelten lassen, aber das wird generell auch noch zurückgefahren und ein paar Radiosender werden auch platt gemacht. Ich habe mich jetzt auf das Fernsehen mehr beschränkt. Das ist halt das aber Ding, das haben wir ja vor 2 Jahren oder so, haben die das ja ausbeidobert und jetzt kommt es endlich und alle Leute sind überrascht oder so. Also diese Diskussion, ob jetzt Dreisat weg kann oder so, die ist ja schon uralt jetzt. Also, ja, aber alle haben immer gesagt, nee, das wird nicht gemacht und jetzt wird es gemacht. Also viele von diesen Sachen, die da jetzt in Kraft treten, die sind jetzt nachträglich auch erst noch dazugekommen. Ja, aber billiger wird das natürlich nicht, oder? So ein Sender halt machen über einen Astra-Satelliten kostet halt mindestens 2 Millionen Euro. So war es zumindest vor ein paar Jahren und das weiß ich noch wegen Bibel-TV. Weil wir da nämlich auch irgendwie Geld haben springen lassen, Sendekosten. Um Bibel-TV zu übertragen. Sorry, aber wenn die Infrastrukturkosten so hoch sind, dann sind die Infrastrukturkosten halt so hoch. Dann sollte man mal gucken, warum sind die so hoch. Ja, aber da wird so viel Geld an anderer Stelle verballert, dass ich mit über Sendeübertragungskosten, also das Argument lasse ich nicht gelten. Sorry, das ist, der Freund von der Luisa verdient mehr. Der Kirkanos sagt, ihr redet über ein totes Medium, was primär von alten Leuten geschaut wird. Ja, Kirkanos, das Problem ist, dass wir es bezahlen müssen. Das ist nicht das, niemand von uns hier, glaube ich, guckt viel Öffentlich-Rechtliche. Und du hast recht, dass das scheiße teuer ist und dass man sich das, dass man das überdenken kann, ob man das nicht vielleicht einstellt. Da bin ich auch nicht abgeneigt, ja. Aber warum macht man das? Da bleibt einfach ein komischer Geschmack im Mund. Ja. Also billiger wird das jetzt auch nicht damit, oder? Oh, Games. Hier die Förderung ist gut, muss ich sagen, generell. Auch wenn ich nicht so ganz verstehe, wie das hier alles zustande gekommen ist, bin ich generell dafür, dass man Spiele fördert. Ja, aber muss ich die Siedler fördern? Das frage ich mich halt auch. Warum die Geld vom Staat? Aber das ist Anno. Die verdienen doch eigentlich so eine Gelddruckmaschine. Siedler, Anno, sorry. Das ist ein Flagship-Projekt, aber... Das ist ja nicht, ja. Läuft das auch so gut, ja, bei denen? Also der Artikel ist bei mir, ich hatte ihn nur halb gelesen. Da hatte ich aber auch schon eigentlich auch genug davon. Ja, der Rest ist hinter Bezahlschranke. Genau. Sklaven bei den Römischen Reichen nicht ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern ein Teil des Alltags. In Anno 117 Pax Romana kommt dieser Bevölkerungsteil aber nur am Rande vor. Also praktisch so die Beschwerde, dass man davon eben zu wenig sehen würde. Und dann wird das auch noch so nett umschrieben mit irgendwelchen Handelsleuten, die an der Straße einen anlächeln oder so. Total Banane im Prinzip. Ja, und dann haben sie das aber noch genauer untersucht und das ist Gott sei Dank dann hinter der Bezahlschranke. Ne? Wir wissen aber doch alle, was passiert wäre, wenn sie Sklavenhandel Sklaven mehr gezeigt hätten, oder wirklich gezeigt hätten. Ich meine, echte Sklaverei in Rom hätte die armen Bunthaarigen noch völlig überfordert. Das denke ich auch, genau. Ja, also, und ich meine, gehören die nicht mit zu hier dem Dings, was jetzt verkauft wird, zu Ubisoft oder so? Das weiß ich gar nicht. Ubisoft, ich weiß nicht, ist Ubisoft überhaupt noch die im Moment sind? Ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber die haben doch irgendwann jetzt den Stocktrade ausgesetzt. Ja, genau. Weiß und nicht, das ob ist doch wieder da sind. Irgendwelchen Verkaufsgerüchten oder nicht. Ich weiß aber auch nicht, die haben ja vorher schon, als sie so in Schieflage waren, haben sie ja praktisch mit Tencent zusammen eine andere Firma gegründet, in die sie die größten Assets ausgelagert haben. Okay. Assassin's Creed, Tom Clancy. Ich weiß nicht, ob Anno auch Teil dieser Auslagerung ist oder ob das im alten Ubisoft geblieben ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil es ja trotzdem immer noch eine Nische ist. Das bringt zwar Geld, aber es ist kein Vergleich zu einem neuen Assassin's Creed oder irgendwas. Ja, aber Ubisoft ist auf jeden wenn sie Fall. Das auslagern und nur die guten Sachen halt behalten, dann wird es wahrscheinlich sowieso dann nicht verkauft werden, sondern einfach abgeschrieben werden, denke ich mal. Ja, ich denke mal, halt die Hauptsachen werden in Zukunft über dieses Tencent-Ding laufen, ne? Ah, es ist aber wieder offensichtlich, wird das wieder gehandelt. Wird die Aktie wieder gehandelt, keine Ahnung. 7,40 Euro, minus 10% im letzten Monat. Also, ja. Ja, der Eurovision Song Contest. Die haben dieses wertvolle Produkt unserer europäischen Kultur. Ja, das hat jetzt einen neuen Beschluss getroffen. Und zwar, weil das böse, böse Israel ja nachgewiesenerweise irgendwie geschummelt hat. Beim Eurovision Song Contest ändern sie ihre Regeln, damit das nicht mehr vorkommt. Ja, Moment mal. Also ich weiß, du hast es jetzt so als Spaß gesagt, aber ich habe jetzt niemanden diese Anschuldigungen irgendwo formulieren hören. Es gab wohl Social Media Kampagnen, die den Leuten genau erklärt haben, wie man die Stimmen für Israel maximieren kann, die man abgibt. Gemeint, ja. Okay. Ja. Dutch Broadcaster Avrotsos highlighted a serious violation of press freedom by Israel in Gaza. It accused Israel of proven interference during the last edition of the song contest, in which it came second by lobbying the public overseas to vote for it. Also, was ihnen vorgeworfen wird... Ja, die Leute haben es immer noch freiwillig gemacht. Also. Ja, ich meine, hey, sind die Anschuldigungen rechtfertigt? Das sage ich nicht. Ich sage nur, was denen vorgeworfen wird. Und auf die Vorwürfe hin wurde diese Entscheidung getroffen. Ne? Denen wird vorgeworfen, dass sie halt über Medienfirmen Werbung im Ausland gemacht haben für ihren Teilnehmer und deswegen im Ausland mehr Leute für Israel angerufen haben. Und zwar besonders eine Häufung von den gleichen Leuten. Es ist ja erlaubt, dass man mehrmals anruft. Es gibt ja eine offizielle Grenze. Das wird nicht so offiziell kommuniziert. Das stand aber in internen Regeln, die jetzt geändert wurden. Von einer sogenannten Payment Method, da kann bis zu 20 Mal abgestimmt werden. Also wenn du anrufst, kostet das ja was, kannst du von dieser Nummer 20 Mal abstimmen, bevor das System das blockt. So. Ne, ob man dann noch zahlen muss? Egal, andere Frage, darum geht es hier nicht. Aber diese Regel wurde jetzt geändert. Statt dass man 20 Mal von der gleichen Nummer anrufen kann, beispielsweise, darf man jetzt nur noch 10 Mal anrufen. Und das hat man mit der Begründung gemacht, dass, wie gesagt, der niederländische Broadcasterverband das so aufgezeigt hat. So, das hat man jetzt erstmal gemacht, weil man von weiteren Strafmaßnahmen gegen Israel absehen will. Ja. Nicht meine Worte. Weil es geht ja auch noch um die ganze Gaza-Problematik und sowas und es ist ja im Gespräch, Israel vielleicht auszuschließen. Und dieses Fehlverhalten, was wie gesagt die Niederländer nachgewiesen haben sollen, in Anführungszeichen, das gilt halt als, ja, auch als Vorwand, dass man sagt, okay, wir haben jetzt schon die Regeln geändert, wir gucken jetzt mal, ob das gereicht hat. Und im Dezember gibt es die nächste Sitzung, wo die dann darüber entscheiden wollen, ob sie Israel ausschließen wollen, ne? Ähnlich wie Russland. Ach ja, und dann entscheiden sie auch darüber, ob Kanada anfangen kann, vorzubereiten, dass Kanada auch Teil vom Eurovision Song Contest wird. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Kanada? Na gut, ich meine, Australien ist auch dabei und es geht ja nicht um Länder, sondern es geht um die Verbände von den Sendern, von den TV-Sendern, ne? Ob die affiliated sind oder nicht. Genau. Ja, und Kanada ist auch Teil der EOE Broadcasting Affiliate Group und deswegen kann Kanada theoretisch beitreten, es muss nur noch darüber abgestimmt werden. Ja, ist ja wunderbar. Dann ist Russland weg und Israel ist weg und dann haben wir Kanada, ne? Vielleicht noch ein paar andere Länder, mal gucken. Warum? Ne? Also Moment. Was ist das für eine Clown-Veranstaltung, dieser Song Contest? Israel weg. Also aktuell ist die letzte Linie, die der Herr Merz gezogen hat für Deutschland. Wenn Israel weg ist, ist Deutschland auch weg. Ja, deswegen haben sie jetzt halt das gemacht. Ich meine, ja, diese Anschuldigung, ja, ich meine, ja, keine Ahnung, vielleicht haben die versucht, da ein bisschen nachzuhelfen. Ich meine, das machen verschiedene Länder. Und ich meine, deswegen, ich meine, wenn man das so ernst nimmt, warum nimmt man das einfach so ernst? Ich meine, es ist doch sowieso, ich meine, von Kind auf, seit ich diesen Kram verfolgen musste damals, inzwischen gucke ich das ja nicht mehr aktiv, aber als Kind konnte man sich das nicht ausruhen. Und es war immer so, dass dann, was weiß ich, Italien und Griechenland und Holland und Belgien und was weiß ich, Dänemark und Schweden zusammengestimmt haben irgendwie, weil sie halt Nachbarn waren und was weiß ich. Es ist schon immer so, dass andere Faktoren als nur die Musik diese Abstimmung beeinflussen. Also, ja. Ja, oder die Ukraine-Geschichte von ein paar Jahren. Ne? Ja, da war es auf einmal okay, weil es halt einen Grund hatte. Es ist, ja. Schade eigentlich, weil ich meine, so kitschig wie das damals schon war, ab und zu sind da halt irgendwie dann auch Sachen rausgekommen wie aber. Die uns dann und das ist ja vor allem auch eine Veranstaltung, die der Völkerfreundschaft so ein bisschen dienen kann. Und darf man dieses Wort überhaupt noch sagen? Oder ja, aber inzwischen doch nicht mehr. Das ist doch nur noch also Politik, nachdem sie den Holländer rausgeworfen haben, weil er halt was Falsches über Israel gesagt hat oder was auch immer. Also im Sinne des dieses ganze Hin und Her nervt. Im Sinne des Projektes ist es eigentlich nicht, Leute dafür zu bestrafen, was sie machen. Sie sollten eigentlich sagen, okay, gerade wenn wir jetzt ein Problem mit Russland haben, ist das doch eine Möglichkeit, irgendwie über die Kultur Brücken zu bilden, Freundschaften aufzubauen und vielleicht sich wieder in Frieden anzunähern oder sowas. Aber ja, ich meine, diese Denkweise ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist die 20. Jahrhundert? Hast du das über China und Japan gehört, Price? Price, hast du das über China und Japan gehört? In China sind alle japanischen Künstler ab sofort mit einem Auftrittsverbot belegt. Einen Jazzmusiker haben sie wohl wirklich vom Soundcheck von der Bühne geholt und ihm gesagt, nee, keine Japaner mehr. Filme dürfen nicht mehr gezeigt werden und so weiter und so fort, weil die Japaner halt gesagt haben, wir unterstützen Taiwan. Kannst dir also deine Völkerverständigung, glaube ich, echt wohin schmieren im Moment. Die Chinesen sind halt sozialistische Nationalisten, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen anderen politischen Strömungen. Ja. Noten, meine Damen und Herren, in der Schule. Und das ist hier ein Artikel auf The Argument von Kelsey Piper. Und er fängt an mit einem einfachen Test. Die Frage, die Welt in ihren Bann zog, lautete 7 plus 2 gleich Leerstelle plus 6. Was würdet ihr sagen, ist die Antwort? 7 plus 2 gleich Leerstelle plus 6. 3. Preis, Chris? Entschuldigung. 7 plus 2 gleich Leerstelle plus 6. 7 plus 2, was? Sorry. Ich kann 7 plus 2 gleich x plus 6. Was ist x? 3. Chris? Chris vielleicht gerade nicht da. Okay, die Antwort ist 3, richtig. Die Frage wurde den Studenten des schnell wachsenden Nachhilfe... Was ist denn los? Hier. Die Frage wurde den Studenten des schnell wachsenden Nachhilfekurses in Mathematik Math 2 an der University of California San Diego gestellt und ein Viertel von ihnen beantwortete sie falsch, wie aus einem Bericht der Arbeitsgruppe für die Zulassung des Senats und der Verwaltung der UCSD hervorgeht. Deswegen sind die in einer Lerngruppe, ne? Im Herbst 2020 belegten 32 Studierende den Kurs Math 2. Wie viele werden im Herbst 2025 aufgrund ihrer niedrigen Einstufungstestergebnisse diesen Förderkurs besuchen müssen? Mammon, Price. Was? 26%? Weiß ich nicht. Nein. Im Herbst 2020 waren es in absoluten Zahlen 32 Studierende. Vor 5 Jahren. Wie viele müssen heute wegen schlechter Ergebnisse in den Förderkurs? Ja, 5-mal so viele. 100%? Alle, genau. Muss sein. Alle? Im Herbst 2025 werden voraussichtlich 1000 Studierende aufgrund ihrer niedrigen Testergebnisse den Förderkurs besuchen. Ja, 1000 von wie vielen insgesamt? Von 1000? Das sagt es hier nicht, aber ich meine, von 32 vor 5 Jahren auf 1000 ist schon irgendwie erschreckend, oder? Ja, also ich muss hier, ich kann jetzt mal was von mir persönlich sagen. Ich bin eine Zeit lang in San Diego auf der Highschool gewesen, ja, im Rahmen von einem Schüleraustausch. Und das härteste Fach, also manche Sachen waren wirklich wie im Film. Der Deutschkurs, der war lächerlich. Die Deutschlehrerin hat Kuh und Tür vom Kühlschrank verwechselt. Ne, Kühlschrank und Kuh hat die verwechselt. Ne? Also, aber das einzige Fach, wo ich wirklich in Schwitzen gekommen bin, war Mathe. Weil da haben die Sachen gemacht, die ich hinterher noch nicht im Abi-Mathe mehr gemacht habe. Hm. Viel kompliziertere Sachen. Also so, da, das ist vor langer Zeit gewesen. Gehört. Also ich habe selber noch vor langer, langer Zeit, natürlich, das ist ewig her, ne? Da waren die richtig krass in Mathe. Und das war eine ganz normale Public High School. Ne? Nix Privatschule oder sonst was. Und das war halt, ne? Ja, das können die heute nicht mehr sein. Jetzt das ist manchmal, die können die nicht mehr stellen, scheinbar. Mhm. Schade, wie sich sowas auf den Kopf stellen kann. Tja. Nur 39% der Schüler im Förderkurs wussten, wie man die Zahl 374.518 auf die nächste 100er-Stelle rundet. Angesichts solcher Testergebnisse würde man Zeugnisse voller Dreien, Vieren oder gar ungenügende Noten erwarten. Doch alarmierenderweise spiegeln die Zeugnisse dieser Schüler keinerlei gravierende Schwierigkeiten in Mathematik wider. Die meisten von ihnen hat laut ihren Zeugnissen fortgeschrittene Mathematikkurse belegt und dort gute Leistungen erbracht. Mhm. Also immer da waren, nett waren oder was, ja? Von denjenigen, deren mathematische Fähigkeiten nicht dem Niveau der Mittelschule entsprachen, so der Bericht, gaben 42% an, Analysis oder Vorkursanalysis absolviert zu haben. Das Muster der belegten Mathematikkurse in der Oberstufe lässt in vielen Fällen auf ein deutlich höheres mathematisches Niveau schließen, als die Schüler es tatsächlich besitzen. Die Studierenden erzielten im Allgemeinen gute Noten. Das ist so... Ja, eine Reihe von Gymnasien gibt A-Noten an Schüler in den Calculus-Kursen, die über keinerlei Kenntnisse in Analysis verfügen und die bei keiner Calculus-Prüfung die niedrigstmögliche Punktzahl erreichen würden. Alles über 50% ist nicht eine 4, sondern eine 1. Also. Und dann hat der Autor halt mal mit Lehrern geredet und die Lehrer haben gesagt, ich habe schon Leistungskurse in Analysis unter Umständen unterrichtet, die zu solchen Ergebnissen geführt haben, sagte mir ein Mathematiklehrer an einer staatlichen Highschool. Niemand kann Brüche rechnen. Den Schülern fehlen so viele Voraussetzungen, dass es praktisch aussichtslos ist, ihnen Analysis beizubringen, und tatsächlich fallen fast alle von ihnen am Ende des Jahres durch die Prüfung. Meine Prüfungsergebnisse sahen damals meist so aus. Ein Schüler bekam eine 5, vielleicht noch einer, der hat gerade so eine 3 geschafft, alle anderen bekamen 1 und 2. Ich durfte nicht so benoten, dass die Schüler zur Rechenschaft gezogen wurden. Und dann fragt der Typ, der den Artikel schreibt, halt, ja, was wäre dann passiert? Und wenn ich alle Schüler durchfallen lassen würde, die nicht auf dem erforderlichen Niveau arbeiten, wären das fast alle. Die Schüler würden alle versuchen, den Kurs abzubrechen, um ihren Notendurchschnitt zu halten, denn genau diese Schüler legen Wert auf die Platzierung in der Klasse. Und wenn alle Schüler abbrechen, wird der Kurs nicht mehr stattfinden. Das heißt, die Schüler können dem Lehrer die Pistole auf die Brust setzen. Diejenigen, die in der Schule immer zu den Besten gehören, haben keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht bereit für die Uni sind, sagte mir einer der Mathematiklehrer. Schließlich bekommen sie jedes Jahr eine 1. Heißt nicht, dass sie ihren Stoff beherrschen. Ja. Stattdessen fallen sie Jahr zu Jahr immer weiter zurück und es wird für Lehrer zunehmend unmöglich zuzugeben, dass die Schüler nicht rechnen können und die Noten entsprechend anzupassen. Denn das würde ihren Notendurchschnitt und ihre Studienchancen ruinieren. So schaffen sie es vielleicht bis zum Studium, bevor sie feststellen, dass sie Mathematik nur auf dem Niveau der Mittelstufe oder manchmal sogar der Grundschule beherrschen. Ja, und trotzdem hat das kalifornische Universitätssystem standardisierte Tests abgeschafft. Mit der Begründung, die Tests seien benachteiligend und behaupten fälschlicherweise, irgendwie Leute würden keinen Studienerfolg haben. Und seitdem explodiert halt die Zahl der Leute in den Förderkursen von 32 auf fast 1000. In den letzten 2 Jahren benötigten so viele Studierende Förderkurse in Mathe, dass nicht genügend Kurse für alle zur Verfügung standen und Hunderte keinen Platz erhielten. Dies wäre vielleicht akzeptabel, wenn Förderkurse in Mathe die jahrelangen Leistungsschwächen ausgleichen könnten. Doch selbst für Studierende, die in die Förderkurse aufgenommen wurden, sind die Ergebnisse nicht gut. Die am häufigsten von den Studierenden gewählten Studienfächer, die einen Mathe-Vorbereitungskurs belegen, sind Biologie und Psychologie. Für ein Bachelorstudium in Psychologie oder Biologie sind Kenntnisse der Analysis auf Hochschulniveau erforderlich und die Studierenden belegen in der Regel die Analysiskurse 10a, 10b der UCSD. Der Bericht ergab jedoch, dass Studierende, die aus den Förderkursen in Mathematik kommen, in diesen Kursen Schwierigkeiten haben, selbst nachdem sie alle von der Universität angebotenen Förderkurse absolviert haben. Du hast Psychologie gesagt, ja? Ja. Okay, wofür denn? Kann ich dir genau sagen. Ein Freund von mir ist Therapeut, habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Und ich habe genau an den gedacht, als ich das gelesen habe, weil der hat in der Statistik so geschwitzt, weil das richtig knallhart Statistik auf Uni-Niveau war. Und dafür, und genau dafür braucht er das. Entweder ist es Statistik oder nicht, ne? Ja, aber halt nicht Statistik, wie du sie in der Schule machst, meine ich. Du hast ja auch schon mal Stochastik 1 oder sowas. Das war halt wirklich, gib ihm. Der hat auch eine Zeit lang danach in der Marktforschung gearbeitet, mit genau den Kenntnissen, die er da eingefahren hat. Ja, also dafür brauchen Psychologen auf jeden Fall auch in Deutschland eine gute Mathematik, weil du musst halt die Scheine schaffen in Stochastik, sonst bist du raus. Ich bin noch nicht ganz, ach so. Du bist in einem anderen Artikel schon. Ich wollte noch sagen, ja, ich möchte noch einen Teil kurz erwähnen, weil er sagt, dass Leute immer wieder falsch interpretieren und er sagt, er hat ein paar Sachen, die er klarstellen möchte und er sagt, hier geht es nicht um Covid-19 oder Handys in Klassenzimmern oder was auch immer ihr persönlicher Boomer ist. Ja. Es geht um das System der University of California, das halt alles getan wird, um die Überprüfbarkeit der Lernerfolge zu unterminieren. Er sagt drittens, die Schüler sind weder faul noch dumm. Er sagt, okay, einige von ihnen vielleicht. Ich war selber faul, sagt er. Aber sie werden betrogen von dem System im Endeffekt. Ja. Und ja klar, wenn du gute Noten kriegst und nichts kannst, ist es ein Betrug, wenn ich stimmt schon. Und er sagt halt, der Cargo-Kult der Gleichberechtigung muss ein Ende haben. Ich glaube fest an die Kraft der Bildung. Nicht alle Kinder sind gleich intelligent und manche haben aufgrund ihrer Lebensumstände einen erheblichen Nachteil. Aber alle Kinder sind zu großem Lernen fähig, wenn die Schulen einige Ziele erreichen. Erstens, sie sollten den Unterricht an die Fähigkeiten anpassen, die die Schüler bereits beherrschen müssen. Zweitens, das Vertrauen der Schüler gewinnen, dass es sich lohnt, den Stoff zu beherrschen. Und drittens, den Schülern so viel Übung geben, wie sie benötigen, was für manche Kinder eine ganze Menge ist. Denn Bildung kann ein enorm wirksames Instrument im Kampf gegen Ungerechtigkeit sein. Und das sollten die endlich auch mal einsehen, dass die Ungerechtigkeit nicht besser wird, wenn man halt alle gleich macht und dadurch am Ende niemand mehr irgendwie, was weiß ich, Bücher lesen kann im schlimmsten Fall am Ende. Ich muss immer an die Eloy aus der Zeitmaschine denken, die diese drehenden Scheiben haben, die sprechen von der Vergangenheit, aber keiner weiß genau, was die da sagen oder worum es sich handelt. So werden die Leute irgendwann vor ihren KI-Modellen sitzen. Ja, so ein bisschen sich die Entwicklung bei uns ja auch. Ne? Also es wird ja angeblich immer leichter und es werden ja auch immer mehr Abiturienten und so weiter, wenn man durchschleust und die können auch nicht unbedingt alle immer ganz viel. Also der Artikel ist noch deutlich ausführlicher und absolute Empfehlung, den auch mal zu lesen. Ja, dann kommen wir mal zu den 10 Grundfertigkeiten, die Drittklässler laut einer Lehrerin verloren haben. Eben zum Beispiel die Uhr lesen. Hier eine analoge Uhr mit Zahlen und 2 Zeigern. Das Schreiben in Schreibschrift. Die Drittklässler kennen nicht die Telefonnummer der Eltern und wissen auch ihre eigene Adresse nicht. Können kein Geld zählen, wenn sie Münze in der Hand halten, wissen sie nicht, wie diese heißen und kennen nicht ihren Wert. Das würde ich sagen, trifft sicher nicht auf alle Kinder zu. Können keine Schuhe binden, ja, das sollte man eigentlich auch können, wenn man in die Schule kommt, ne? Dritte Klasse ist das schon spät. Andererseits sind ja heute die Schuhe auch gar nicht mehr mit Schnürsenkeln irgendwie ausgestattet, zum großen Teil, damit sich ja keiner darum kümmern muss, ne? Die kennen nicht die Namen ihrer Eltern, ja, die Nachnamen oder was weiß ich nicht, was da gemeint ist genau. Drittklässler kennen nicht ihr Geburtsjahr und sie wissen nicht, wie man ein Wörterbuch benutzt. Und sie können auch nicht zuhören. Was ist noch? Das sind 2 Handlungen in einem Satz. Könnten Drittklässler diese nicht richtig verarbeiten, berichtet die Lehrerin. Ja, ist natürlich nur eine Aussage von einer Lehrerin. Aber ja, da ist zumindest zum Teil sicher was dran. Ne? Also Schreibschrift schreiben. Gut, das machen die Kinder ja eigentlich schon die ganze Zeit. Aber die Uhr lesen zum Beispiel, weiß nicht, ob man das in der Schule noch lernt heute. Ist schon ein bisschen was verloren gegangen, scheint's. Ja, aber was heißt, wenn man in der Schule lernt, das sind Dinge, die meiner Meinung nach im Elternhaus schon, erlernt werden sollten, ja, zu großen Teilen. Schuhe binden ist nicht die Schule für zuständig. Ja, sag ich, also, bevor man in die Schule geht, ja, ne, Schuhe binden. Jo. Ja, wenn du keine Schuhe hast, die du binden musst. Ne? Wenn du selbst, ich meine, wenn du selbst da versagst, deinen Kindern halt die Möglichkeit zu geben, zu lernen, wie man Schuhe bindet, was über Knoten zu lernen, was mit ihren Händen zu machen. Ja, das führt dann dazu, dass sie am Ende keine Brüche rechnen können. Das ist es halt. Du musst den Kindern eine Möglichkeit geben, zu sehen, dass Lernen geil ist. Und wenn sie nur Schuhe binden selber ist. Ja, ich habe in dem Bereich ein bisschen gearbeitet und ich muss sagen, die meisten... Was man am meisten sieht, ist irgendwie, dass Eltern ihren Kindern diese Arbeiten dann abnehmen, weil ihnen das zu lange dauert oder so. Und dann lernen die natürlich auch nichts. Ne? Also ihnen die Schuhe zu binden und nicht darauf warten, dass das Kind das mal selber ausprobiert zum Beispiel. Ne? Also das sind auch so Verhaltensweisen, die dann eben nicht ein Ergebnis bringen, Gutes. Ne? Ja, hier kommen wir zu den Elektroautos. Und da sind nämlich angeblich die Verkaufszahlen verzerrt. Und das liegt daran, dass die Händler sich natürlich die Modelle auch in die Autohäuser stellen müssen. Das bringt dann eine Verzerrung von ungefähr ein Viertel mit sich. Also ein Viertel der zugelassenen Elektroautos in Deutschland ist wohl hauptsächlich durch die Autohersteller bzw. die Händler dann zugelassen worden. Und das signalisiert dann doch eine etwas schleppendere Nachfrage als bisher gedacht. Ne? Und das ist deswegen wird das auch mit der Förderung, die jetzt da wieder kommen soll, kritisch gesehen. Stellen sich nur die Hersteller die Autos selbst in die Autohäuser. Das ist ja nicht der Sinn von Förderung. Ne? Eigenzulassung finde ich auch gut. Ja, genau. Ja. Ja, wir haben einen Artikel in der Financial Times, der ein bisschen für Wellen gesorgt hat, weil er halt, gut, ich meine, Deutschland hat generell einen schlechten Ruf im Moment international, was wirtschaftliche Aussichten angeht. Die meisten Punkte, die dabei angeschlossen, also es ist ja auch so, dass Deutschland absolut underperformt. Ne? Deutschland hat vom industriellen und Export-Output sind wir an Platz 2, noch vor der Slowakei in ganz Europa. Und es ist ja im Endeffekt so, dass die Probleme, die wir in Deutschland haben, die oftmals angesprochen werden, strukturelle Probleme sind, die ganz Europa haben. Da geht es um die Exportabhängigkeit. Ja, wir sind Exportweltmeister gewesen und die deutsche Wirtschaft ist so stark abhängig vom Export und sowas. Das stimmt, aber durchschnittlich sind die meisten europäischen Länder auch ähnlich abhängig von uns, exportieren auch ähnlich in gleiche Märkte wie wir. Und der Einbruch da bei denen war einfach nicht so wie bei uns. Ganz im Gegenteil, die haben noch Wachstumsraten. Und die Energiepreise, ja, wir haben besonders geringe Energiepreise im europäischen Durchschnitt gehabt. Das war sehr gut für die Industrie, sehr lange für die Industrie, konnte sehr viel kompensieren. Aber die Energiepreise sind zwar gestiegen, aber sie sind immer noch nicht die höchsten in Europa. Sie sind im Mittelfeld in Europa mittlerweile, was jetzt natürlich alles relativ zu sehen ist. Und es ist ein großes Problem, was Deutschland überproportional betrifft, aber es ist nicht das einzige Problem, was Deutschland betrifft. Und dann kommt noch die Fiskalpolitik, ne, wie der Euro international gegenüber anderen Währungen steht, aber das haben andere europäische Länder auch gemein. Deswegen, warum ist Deutschland das nicht das Schlusslicht, aber am Ende, was ist der Unterschied von Deutschland zu allen anderen Ländern? Und das ist ja die Inlandsnachfrage, ja. Da, die Kaufkraft der Deutschen ist halt sehr stark gesunken in den letzten Jahren. Und das hat auch natürlich was mit dem Einbruch von Industriearbeitsplätzen zu tun. Es hat auch was mit einer verringerten Investitionsrate in Deutschland zu tun. Wenn Leute eine Fabrik in Deutschland haben, dann bringen die nicht unbedingt auf den neuesten Stand, sondern halten die erstmal auf dem aktuellen Stand und ja, die abgeschriebenen Maschinen, die produzieren halt noch günstig, ne? So nach dem Motto. Aber neue Investitionen lassen bis auf ein paar Vorzeigeprojekte halt wirklich in der Breite in Deutschland finden weniger statt als in anderen europäischen Ländern. Und ja, das führt natürlich auch wieder zu weniger Wertschöpfung im Inland durch inländische Firmen und zu weniger Domestic Demand. Und ja, der Autor sagt im Endeffekt, das Einzige, was Deutschland tun kann, ist Fiscal Stimulus, also im Endeffekt starke Förderprogramme auflegen und Steuern senken. Das ist das Einzige, was Deutschland tun kann, um wieder an den europäischen Durchschnitt Anschluss zu finden. Und natürlich mehr Investitionstätigkeit und sowas. Aber warum sollen die Unternehmen investieren, ne, bei allem, was hier in Aussicht gestellt wird? Ja. Ach ja, das LNG. Ja, hier gab es Anfang der Woche Ja, so ein Hinweis von Katar und Amerika, dass sie keinen Bock mehr auf diese Lieferkettenrichtlinie haben. Und dann von der EU verlangen auch, dass sie das mindestens stark abschwächen. Sie haben das unter anderem auch als Einmischung empfunden in ihre Souveränität so ungefähr, wenn da von außen solche Regeln plötzlich auferlegt werden. Ja, und da gab es dann schon den Hinweis, dass es auch ein existenzielles Problem sein könnte, wenn eben die beiden Staaten nichts mehr liefern an Europa, an Flüssiggas in dem Fall. Gemeinsam drohen sie Europa mit einem Stopp aller Flüssiggaslieferungen. EU-Energiekommissar wäre zwar bereit, die Lieferkettenrichtlinien abzuschwächen, aber das Parlament macht nicht mit. Und die haben sich erstmal geweigert. Jetzt ist es wohl, glaube ich, aber doch gekommen. Nächsten Artikel, meine ich. Haben sie das dann eben doch gemacht und haben die Amerikaner sozusagen gewinnen lassen, die sich dann auch gefreut haben. Sie haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Da musste die EU dann eben doch nachgeben. Und ja, bin ich auch ganz froh drum. Ich glaube, das haben sie erstmal verschoben auch und wollten sie aber auch auf jeden Fall abschwächen. Ja, so schnell kann das gehen, wenn mal von außen der Druck kommt. Wenn das ist eine gute Meldung. Wenn das von Ihnen nicht reicht. Ja, ich finde es auch eine gute Meldung. Ja. Das ist eine Meldung, die einen schon fast. Das ESG wird stark abgeschwächt und so weiter. Genau, ESG war doch auch irgendwie das mit dem Great Reset, ne? ESG, das Gerät ESG Reset, kannst du dich noch erinnern vielleicht? Oh ja. Ja, und diese Sachen, das wird dann jetzt alles zurückgefahren, ist auch gut so. Ne? Ja, es geht ja um die sogenannte Lieferketten- und Nachhaltigkeitsrichtlinie und um die Klimaberichtsrichtlinie. Nur über beides haben wir gesprochen, was das für ein bürokratisches Monstrum ist und so weiter. Und die haben jetzt im Endeffekt gesagt, okay, Unternehmen unter einer gewissen Schwelle sind davon ausgenommen. Das haben die natürlich so berechnet, dass halt die ganzen Industriepartner aus dem Ausland, die ja ihre Firmensitz im Ausland haben und nicht in Europa, nicht über diese Schwelle rüberkommen. Ne, da geht es um die Corporate Sustainability Reporting Directive. Ne, da sind ganz viele Umweltrichtlinien drin und kleinkalibrig muss halt auch die CO2-Belastung für alles gemessen werden. Klammer auf, was ja auch eine Grundlage für eine eventuelle CO2-Bepreisung der Lieferketten ist. Klammer zu. Ja. Das ist damit nämlich jetzt auch gefallen. Ja, hier ist es nochmal aufgelistet. Schwellenwerte sollten gelten, CSD-Reporting nur noch für Unternehmen mit mehr als 1750 Mitarbeitern und mehr als 450 Millionen Umsatz. CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, nur noch für Firmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern und mehr als 1,5 Milliarden Umsatz. Klimatransitionspläne werden nicht mehr vorgeschrieben. Ja. Mhm. EU-weite zivilgerichtliche Haftung entfällt vollständig, ja. Genau, und das diese war zivile Haftung ist krass, da sind Teile drin, die sind sinnvoll, da sind andere Teile drin, die sind auch sehr übergriffig. Da gibt es die sogenannte erweiterte Haftung. Die Haftung wird über den Hersteller hinaus auf weitere Akteure in der Lieferkette ausgeweitet. Die Importeure, die Fulfillment-Dienstleister, die Online-Plattformen, bis hin zu Marketingfirmen. Ne? Also du hast Marketing für eine Firma gemacht und die hat ein fehlerhaftes Produkt auf den Markt gebracht und du haftest als Marketingfirma mit für dieses Produkt. Wen wundert's, dass sie das in Amerika und in Katar und in Japan, in Singapur und in vielen anderen Ländern nicht so ganz gemocht haben? Ja, also es war jetzt nicht nur der Druck von Katar und Amerika, das sind nur so zwei relativ. Hier sind noch Allianz aus Japan, Indien, Australien, Südkorea. Dann weißt du, irgendwas ist falsch. Ja? So, irgendwas läuft hier falsch. Ja, die extraterritoriale Wirkung der EU-Vorgaben könnte ihre eigenen Unternehmen in Rechtsrisiken stürzen. Das war sicher einer der Gründe auch, ne, der wichtigen. Und das ist ja auch das Komische, ne, dass man irgendwie international den Firmen da solche Vorschriften macht. Stellt euch vor, irgendeine japanische Marketingfirma wird dafür verklagt, weil sie das Logo designt hat für einen, was weiß ich, irgendeinen Hersteller, wo die Batterie hier in Europa explodiert ist. Das hört sich wahnsinnig an, aber das hätte solche Sachen zur Folge gehabt teilweise. Andere Haftungsrichtlinie waren sinnvoll, ne? Aber da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Gut fand ich noch hier den Kommentar von Terry Reinke, Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament. Die meinte, es sei ein historischer Rückschritt, natürlich was sonst. Ne? Terry Reinke. Ey. Also das ist ein krasses Ding, weil das ist wirklich das kann man wirklich nicht anders bezeichnen als, ich habe ja schon angekündigt, es gibt ein gewisses Rumoren, die wollen bestimmte Dinge abschwächen. Aber was sie jetzt gemacht haben, ist, die haben einfach die Schere genommen und Schnipp gemacht. Weil, ja, aber dafür, dass dafür erst das Ausland kommen muss und ihnen die Pistole auf die Brust setzen muss, dass sie es nicht anmerken, schon dadurch, dass die europäische Wirtschaft so leidet und dass sie dann nicht deswegen schon mal was tun. Das finde ich schon ein bisschen, erschreckend irgendwie. Ich weiß nicht genau. Aber dass sie das jetzt halt wirklich so umfangreich zurückgenommen haben, dann muss man wirklich sagen, ja, das ist eine positive Nachricht für alle Beteiligten. Für außer alle, denen, die da eben in diesem Bereich arbeiten. Aber klar, im Prinzip sehe ich das auch so. Also gut, die Politiker, die verlieren da ihr Gesicht, aber ich meine, dass sie so einen Schwachsinn überhaupt vorgeschlagen haben. Eben. So, und wer auch dicke Eier hat, sind die Japaner nämlich. Die machen ihr größtes Atomkraftwerk wieder an. Das größte der Welt heißt es hier sogar. Die schalten das einfach wieder an, während wir uns, wie gesagt, mit unseren kleinen Eiern vor Angst in der Ecke verpissen. Nein, weiß ich nicht. Also ich finde es auf jeden Fall auch respektabel von den Chinesen, von den Japanern, dass sie das wieder anschalten und dass das wieder laufen lassen und so. Ja, die haben halt nicht so die Hose voll, ne? Was soll ich sagen? Anders kann ich es mir kaum erklären. Nennt man Realismus, glaube ich. Ja. Ich habe das auch gar nicht groß gelesen. Ich habe nur gedacht, die Meldung finde ich schon gut, den bringe ich mal mit. So. Ja, die bringen das nach 10 Jahren oder so jetzt wieder an den Start. Ja, wir kümmern uns halt in Deutschland um die wichtigen Dinge, nämlich genau. Gesellschaft. So nutzen Populist Doppelpunkt innen Klimaschutz für ihre Zwecke. Klimaschutzmaßnahmen verursachen zunächst Kosten. Zunächst natürlich nur, auch wenn wir langfristig von ihnen profitieren, auf irgendeine Art und Weise, die nicht näher genannt ist. Trotzdem schmälert das ihre Akzeptanz. Wer genau trägt die Kosten? Wie werden sie verteilt? Ja, ja, das wundert euch. Da fragt ihr euch, ne? Wie werden sie verteilt? Kann das nicht einfach jemand anders bezahlen? Solche Verteilungsfragen werden von Parteien vor allem im populistischen instrumentalisiert. Ja, weil die gibt's ja gar nicht. Ne? Wir werden nur instrumentalisiert. Aber wenn man sagt, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem oder so, dann ist das nicht Instrumentalisieren dieser Sache für seine eigenen Ideen. Ne? Kein bisschen. Gesellschaft, Klimapopulismus, das sind die Erzählungen. Erzählungen, einfach nur Erzählungen. Einfach nur Märchengeschichten, die nichts mit nichts zu tun haben. Einkommensnarrativ. Ja. Klimaschutz belastet ärmere Haushalte. Das ist natürlich eine reine Lüge. Ist das, aber ehrlich, wenn das nicht der Fall ist, dann... Es war einmal vor langer Zeit Unternehmensnarrativ. Unternehmen können Maßnahmen für Klimaschutz umgehen. Okay, wer sagt das? Irgendwer von den Grünen oder wie? Wirtschaftsnarrativ. Klimapolitik belastet unsere Volkswirtschaft. Ja, gibt es keine Anzeichen für. Ne? Das ist der Kern von Populismus. Populist Doppelpunkt innen, jetzt mit großem I, spalten die Bevölkerung künstlich in zwei Gruppen, künstlich. Wir, die anderen. Und warum sieht das irgendwie so aus wie, ja, weiß ich nicht, wie so ein Frauensymbol? Ja, ich würde sagen, Sie erklären das am besten nochmal der EU, warum Sie dann doch an Ihren Vorgaben festhalten sollten, ne? Was einfach dann besser ist und weniger populistisch oder so. Wie das Weltfremdes, ne? Ja, und wir dürfen nicht sagen, wir die anderen, weil wir natürlich alle in einem Boot sitzen wahrscheinlich. No. Alle in einem Boot und der Gletscher schmilzt. Die Behauptung, Doppelpunkt, in Großbuchstaben. Nur Behauptung. Sie vertreten die in Anführungsstrichen normalen Bürger oder in Anführungsstrichen kleinen Leute. Die Anführungsstrichen kleinen Leute sind das, die bei den Grünen sind, oder wie? Alle anderen vertreten nach ihrer Erzählung die in Anführungsstrichen aus irgendwelchen Gründen Anführungsstriche oben, obwohl die anderen Anführungsstriche unten und oben sind. Keine Ahnung, Eliten. Vielleicht sind die Eliten so weit oben, dass die Anführungsstriche auch oben haben. Die als korrupt oder bevormundend dargestellt, was sie vielleicht darstellen. Das ist ja gar nicht korrupt und bevormundend der gleichen Clan oder so. Nö. Ein bisschen. Das schafft eine vermeintliche Bedrohung von außen. Wieso von außen? Nee, die Greichen sind nicht von außen. Die Jennifer Morgan, ja, die ist von außen. Aber die habt ihr ja eingebürgert. Auch von außen. Das sind die Folgen von Klimapopulismus. Ein großes Stoppsymbol. Klimapolitik wird ausgebremst. Politiker Doppelpunkt innen verlieren an Glaubwürdigkeit. Die dürfen nicht mehr machen, was sie wollen. Die Lügen werden aufgedeckt. Verlieren an Glaubwürdigkeit. Ja, da seid ihr dagegen, ne, wenn Politiker keine Glaubwürdigkeit haben. Deswegen auch diese Kacheln davor. Vertrauen in die Demokratie wird verloren. Ja, da seid ihr auch dagegen. Die schaden dem Ansehen von Politikern generell. Nicht die Politiker selber. Oh Mann. Ja, ja, da stehen das Ganze ist halt wirklich schön kachelig, ne? Das hast du ja auch gut archiviert bekommen. Ich habe es nicht hingekriegt, das von Instagram zu machen. Hat hier der Liberty Hannes hat das jetzt zusammengeschnitten. Ja, aber ich habe mir dann auch mal die Quelle dazu angeguckt. Und das ist eine Lolkau. Absolute Lolkau. Ja, kann man wirklich anders sagen. Drucker und Lewandowski. Ist das dieser Lewandowski, der Ex-Freund von Meile oder wie? Mareile oder wie? Welcher Lewandowski ist das? Ja, der hat ja so ein Populismusbuch geschrieben, der wird das wahrscheinlich sein. Tja, nee, das ist von vom Na, der Robert wird es nicht Lorenz sein. Meister. Darauf beziehe ich mich jetzt. Achso, hier ist auch genau, Meister steht da, hier steht auch Meister. Da steht auch nochmal Meister. Okay, ich habe jetzt das eine Ding gelesen, wo nicht Meister steht. Ja, das ist eine Seitenreferenz, die ich mir jetzt nicht angeguckt habe, ehrlich gesagt. Aber der Punkt ist, die sagen ja hier, das ist so, das ist so, das ist so. Und die sagen nicht, warum das so ist. Ne? Warum ist denn das Narrativ, dass der Klimaschutz so viel kostet und dass es nicht gut ist für die einkommensschwachen Leute? Ne? Ich meine, warum? Nur weil die Raffgierigen ihr Geld behalten wollen, ist das doch. So, aber das wird ja nirgendwo hier gesagt, aber vielleicht wird es in der Quelle gesagt. Wie kommen sie denn? Hier sind wir. Deutsche Institut für Wirtschaft, ne, bekannt vom Inverse Fratscher, ne? Die Fratze. Und ihr habt ja gerade das Bild gesehen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, hast du direkt das erste Bild. Das kannst du direkt mal vergleichen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, auch dass da ein großer Typ steht, der sagt, weil direkt beim ersten Einkommensnarrativ, ne, was ist der erste Punkt da? Klimapolitik belastet ärmere Haushalte, aber hier haben sie das mit den Anführungsstrichen, glaube ich, anders gemacht. Genau, aber was steht als Erste? Frauen, aha, das ist da, Frauen, nicht irgendwelche Typen, die am Pult stehen und irgendwie, im Anzug, ne, wie wir es ja vorhin gesehen haben. Genau die gleichen Bilder. Seht mal, wie die das hier aufhört. Erstmal seriöser, aber ich will aus dem Ganzen, also es gibt hier nirgendwo eine Begründung, warum das so schlimm ist oder was. Ich lese einfach einen Satz vor und dann können wir uns die ganzen Grafiken durch angucken und die sind teilweise wirklich haarsträubend. So, finde den fehlermäßig. Das Logo ist doch von Ahoi-Brause geklaut. Abseits des AfD-Lagers bestehen in der Bevölkerung nuancierte Wahrnehmungen von Zielkonflikten, etwa im Spannungsdreieck von Klimaschutz, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit. Ja, die Leute sind nicht doof, ne? Die merken schon, was da nicht stimmt. In gemäßigten Wählerinnengruppen, die Klimaschutz grundsätzlich befürworten, werden klimapolitische Maßnahmen daher häufig gegen sozialpolitische und andere Maßnahmen abgewogen. Also es ist wirklich nur so ein Rumgeschwurbel und ein Blabla. Ne? Nicht, es steht hier nirgendwo, warum ist das so? Aber ich fand, die Grafik und die Statistiken sind super. Ne? Anteil populistischer Regierungen unter den weltweit größten 60 Volkswirtschaften, ganz oben, fängt in den 80er Jahren bei null an. Ja? Ja, früher war alles besser. So, ja, genau. Ne? Und die erste populistischen Regierung gab es irgendwie in den 90er Jahren. Also nicht ganz null. Ja, also die meinen natürlich was anderes, aber wie soll man das, was hier steht, anders lesen? Das ist wirklich klar. So eins oder zwei sind es wahrscheinlich. Dann die nächste. Klimasorgen nach Parteineigung. Ja, was soll denn dabei rumkommen? Ne, natürlich, warum macht man so einen Graph überhaupt? Ja, das kann man in einem Nebensatz erwähnen, da muss man doch keinen Graph für machen, aber schön anschaulich dargestellt. Ne, ein bisschen Zeitverschwendung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ne? Ja. Und dann Populismus und Klimapopulismus nach Parteipräferenz. Ne? Populismus und Klimapopulismus, ja, beides AfD groß, wer hätte es gedacht. Und die Grünen, lustig, Klimapopulismus. Ganz klein, ne? Ja, ganz klein. Ne? Und der normale Populismus, den gibt es nicht bei den Grünen, nur den Klimapopulismus. Ja, sind keine den konnten sie nicht, das einfach nicht finden. Vor ihrem eigenen Gewissen rechtfertigen. So, ja, wir können die Zahl nicht weglassen. Komm, deswegen, das ist ein süßer Balken hier. Ne? Also ihr merkt, ich gehe jetzt nicht fundamental an diese Sachen ran. Das ist, es ist für mich einfach clownsmäßig, was ihr hier fabriziert habt. So behandle ich das auch. Ja, Herr Fratscher, Ihre bunten Stifte sind da so ungefähr im Alter sowas zurecht. Ne? Ja, was ist Populismus, Klimapopulismus und Demokratieunzufriedenheit als Blurb? Ne? Und dann natürlich wieder Bildungs- Ja, Populismus ist schon ein bisschen doofer Vorwurf, ne? Weil irgendwie muss ja nicht immer nicht was Schlechtes sein. Ja, hier, du baust ein Experiment, das kommt gleich noch, dieses Umfrageexperiment. Ne? Du baust als Kontrollfrage ein, Klimapolitik ist wichtig. Das ist so quasi das Kriterium an, ne? Genau, da bist du jetzt rübergescrollt. Ne? Das ist so das Organigramm von ne? Kontrolle, Klimapolitik ist wichtig, weil das ist ja die Prämisse. Die haben ja diese vier populistischen Sachen, die sagen, das ist populistisch, die sagen nicht, warum es populistisch ist und die sagen nicht, dass es inhaltlich falsch ist, die sagen nur, es ist populistisch. So, und ne, deswegen, Klimapolitik ist wichtig, ist die Prämisse. Also dieses... Klimapolitik ist wichtig. Meine Güte, also es, ja, Fratschers kleine Mitarbeiter, ne, die liefern auch ab, ne, der eine ist ein Doktorand, die andere ist, weiß ich nicht, ob die schon... Frage-Experiment ist ja auch eine schöne Wortschöpfung. Das Umfrage-Experiment. Gut. Ja, das sind die Quellen hinter den Kacheln. Ne? Und es ist echt frustrierend, diese Kacheln. So, ja, das ist... Die Argumente, um die Nazis zu fangen. Ja, nee, die Frauen. Aber egal, komm, lass mal die Grafik ändern. Nimm einen Typen, der da am Pult steht und rumbrüllt. Ja, und hier haben sich jetzt die Landesparlamente wohl darauf geeinigt, dass sie jetzt gerne die Betriebssysteme dazu verpflichten möchten, dass sie einen Jugendschutzfilter einbauen, den man mit einem Klick aktivieren kann. Weil die Leute ja alle sonst nichts machen können, um ihre Kinder zu schützen, und das wird es natürlich zu 100% gewährleisten und keine falsche Sicherheit irgendwie vorgaukeln oder so. Und nee, das kann man dann gar nicht gegen 14-jährige experimentierfreudige IT-Nerds wird das. Und so einen kompletten Inhaltsfilter von allem in deinem Betriebssystem ist auch für Hacker oder irgendwelche Geheimdienste oder irgendwelche Missbrauchsgeschichten auf jeden Fall auch vollkommen unbedenklich, glaube ich, ne? Also können wir auch abhaken, wird auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise irgendwie. Ist das so eine Art Super-User, dass du alles nachvollziehen kannst oder dass einfach Sachen geblockt werden? Das soll filtern, oder? Das soll blocken, ja, das soll alles blocken, egal in welcher Software, egal wo. Hat das Kind ein Benutzerkonto und das hat eingeschränkte Rechte, wie es ja jetzt schon möglich ist, oder worüber reden wir hier genau? Mit einem Klick absichern, das Betriebssystem gegen Inhalte. Inhaltsfilter fürs komplette Betriebssystem. Also Altersnachweis beim Booten oder was? Naja, wahrscheinlich Konto vom Kind dann, dass man das so irgendwie einstellen kann, ja. Also die Eltern sollen das natürlich einstellen. Du kannst einstellen, dann halt das Windows deines Kindes sozusagen zu einem Kinder-Windows erklären. Und damit soll dieser Blocker halt dann alles wegdrücken, was irgendwer halt in diese Liste getan hat. Und es geht wohl auch darum, dass sie halt jetzt da noch eine Novelle einbringen wollen, weil wie bei den Drogen ist es so, dass die Seiten für Erwachsene ihre Adressen halt einfach dann wechseln und irgendwie Buchstaben dranhängen und dann nicht mehr unter den Jugendschutz fallen. Und da soll es jetzt wie bei den Drogen analog auch eine Möglichkeit geben, halt auch schnell solche Wiedergänger von bereits gesperrten Seiten zu sperren. Tja, gute Eltern installieren ihren Kindern Linux. Genau, was ist das einzige Betriebssystem, was hier nicht genannt wird? Also, Anbieter von Betriebssystemen, okay, sie sagen wie Microsoft, Apple oder Google, okay. Ja, ich meine, allein da stellt sich schon die Frage, wie soll das jede Distribution von irgendwoher irgendwie sicherstellen bei Linux? Völlig verrückt eigentlich. Ja, und die haben auch, glaube ich, verkannt, dass Betriebssystem natürlich ein relativ offener Begriff ist. Also es ist ja nicht nur Desktop-Rechner ein Betriebssystem. Das hat ja alles. Ja gut, was okay. Anbieter wie Google von Betriebssystemen, da würde ich schon denken, dass die Android damit einschließen. Android, ja. Die meinen Android wahrscheinlich, ja. Stimmt. Ja, das ist ja, auch ja aber schließen sie auch das Huawei Android mit ein. Also was weiß ich, Android oder den. Ich meine, jeder, der ein bisschen Technikwissen hat, weiß, wie er sich auch offene Distributionen auch auf ein Telefon ziehen kann. Also alles so ein bisschen Mut, was sie da machen. Aber gut. Und dann guckt sich die Software meine Bilder an und wenn die nicht sauber sind, dann werden die gelöscht. Auch wenn die nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.jpg heißen. Also, ja. Das wär noch lustiger, dann, wenn du dann so eine schöne Sammlung von klassischen Statuen oder so angelegt hast. Ja. Und dann sind die auf einmal alle weg, weil da waren ja Brüste zu sehen oder so. Yeah, das wär's. Schwer zu sagen, ne? Wie das dann genau. Der Tannhäuser mit zwei Dings oder mit einem Tech irgendwie ist das schwierig. Tannhäuser geht es ja auch gerade, wenn ich MS Paint aufmache und ein paar Möpse male. Was macht das Ding dann? Ja, eben, ne? Ja, also das Ding ist ja quasi nicht, also das soll ja für Kinder dann nur aktiviert werden. Man soll es ja selber dann aktivieren mit einem Klick natürlich. Also einfach wie möglich. Mhm. Was ich auch schon für ja, relativ einen Quatsch halte, aber das Hauptproblem ist ja aus meiner Sicht halt die technische Möglichkeit, die du damit ja schaffen musst. Die ist dann da drin in dem Betriebssystem. Ja gut, aber Windows ist ja eigentlich schon weiter mit diesem, wie hieß das, Recall? Recall, ja, stimmt. Ja, wo Windows im Endeffekt dann anfängt, Screenshots von deinem Bildschirm zu machen und damit du dich dann besser daran erinnern kannst, was du gemacht hast. So, ja genau, das könnten wir für Kinder, wäre das ja auch toll, oder? Jedes Mal, wenn das Ding Möpse sieht, schickst du eine Nachricht ans Handy von Fati. Na gut, Papi ist dann vielleicht stolz. Weiß ich nicht. Ja, eine schöne neue Erfindung, eine winzige Roboterkapsel, wird hier vorgestellt von der Welt. Und zwar heißt es dazu, unter anderem 12 Millionen Menschen weltweit erleiden jährlich einen Schlaganfall. Viele sterben oder bleiben beeinträchtigt. Schlaganfälle entstehen, wenn Blutgerinnsel Gefäße verstopfen. Um diese aufzulösen, werden heutzutage Medikamente verabreicht. Um sie in Zukunft zielgenauer zu geben, hat ein internationales Forschungsteam mit Mitgliedern aus Würzburg in Zürich einen Mikroroboter entwickelt, wie die Uni Würzburg mitteilt. Denn bisher müssten hohe Dosen verabreicht werden, denn mit dem Medikament an der gewünschten Stelle wirken. Das könne aber erhebliche Nebenwirkungen haben. Ja, und jetzt hier hast du ja das Video schon rausgesucht. Kann man mal sehen, wie sich das Gerinnsel dann auflöst, wenn du das mal startest. Hm? Achso, ja, okay. Stimmt. Geht auch nur eine 30 Sekunden oder so. Ein bisschen mehr. 45. Und in der Mitte der schwarze Punkt, der schwarze Fleck da, das ist halt dieses, dieser Knuddel oder Kuddel, der das Ganze dann zusetzt und den Bluttransport behindert. Gut, das haben sie jetzt ein bisschen beschleunigt hier. Ich hatte eigentlich auch erst so verstanden, dass der Mikroroboter durch die ganzen Blutgefäße geht und alle reinigt oder so, aber es scheint sich auf diese bestimmten Stellen zu beschränken, aber es ist ja auch schon, ja, der reinigt auch schon mal viel wert, ne? Ja, genau. Ja, der reinigt da, wo das Medikament hinbringt, ne? Beziehungsweise das Medikament nimmt dann macht dann die Reinigung und die Platzierung, die genaue ist, aber eben offensichtlich sehr wichtig. Ja, schade, ich hatte gedacht, das ist wie so Pac-Man. Ja, hätte ich auch erst gedacht. Aber es ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis, ne? Dass es dann wieder frei ist. So. Also. Ja, Materialtechnik Schick, plus ne? Computersteuerungstechnik, ne, ja. Eigentlich. Ja. Jemand spricht hier, der Herr Ratz und Rübel, spricht das etwas anders an, aber mir fällt dazu auch die Reise ins Ich ein. Ja. Wie hieß die Vorlage dazu? Das mit den Kameras, das ist so mein alter Hut, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Ohne Maus nix los. Ja, hier haben sie mit Moos auch so Tests gemacht an der ISS-Raumstation. Und so haben sie irgendwann festgestellt, dass Moos eben ziemlich widerstandsfähig ist und haben dann einfach mal einige Sporen außen an der ISS festgemacht für ein halbes Jahr oder so und hinterher festgestellt, dass da ungefähr 80% der Moos, wie heißt das, Sporen, sich dann nochmal trotzdem zum Leben wieder erwecken lassen sozusagen und dann weiter wachsen einfach, wenn sie wieder in entsprechender Umgebung sind. Im All selber natürlich auch nicht, ne? Dann läuft dann nichts. Aber immerhin sterben die nicht direkt ab wie alles andere. Und das allein ist ja schon erstaunlich. Man könnte die also gut nutzen, um auf anderen Planeten irgendwie die Vegetation zu starten oder so. Heißt es dann noch. Der Standard eben. Tja, das ist doch wunderbar. Jetzt haben wir die Bärtierchen, wir haben Moos und da gab es doch noch auch irgendwie so eine Proteinverbindung, die auch im Vakuum und der kosmischen Strahlung standgehalten hat und so. Ja, interessant. Da kann man was mit anfangen. MacGyver. Weiter und weiter. Moos. Tja, der Moos. Der Geldschein hat nicht überlebt. Da absichtlich hingemacht? Das war mir nicht so klar. Oder ja, genau. Die haben wir unabsichtlich mit nach oben. Nee, das war schon Absicht. Kein Dreckklumpen oder so. Jo. So ist das auf der ISS. International Space Station. Ja, da sind wir mal früh durch heute, wa? Wie meint ihr? Bin begeistert. Eine kurze Runde. Oder was? Nee. Wir sind nicht raus, ne? Sind sie alle sprachlos. Aber ehrlich. Ja, ohne Moos nichts los. Dieses Moos-Experiment hat völlig $1,000 gekostet. Also das ist noch nicht erwartet, so bald. Ne? Ja, ist denn eine Slow News Week gewesen, fand ich schon auch. Außer die Geschichte mit dem Weimar, das fand ich immer noch der Hammer. Hammer. Ich finde es sehr gut, wenn der Staatsanwaltschaft vor der Tür mal wäre, also mal vorfahren würde, vom Kanzleramt oder so. Tja, viele Storys, so mal abwarten, was passiert. Das stimmt, ja. Was wir erst zumachen hier. Bis dahin geht ihr am besten in den Wald und genießt auch mal ein bisschen innere Ruhe. Die Temperaturen, die sind vielleicht nicht super im Moment, aber ne, ein bisschen abhärten könnt ihr euch. Müsst ihr euch nicht einpacken. Ich habe festgestellt, dass wenn man eine halbe Stunde draußen ist, dann fängt das an, sich zu normalisieren. Und man merkt das gar nicht mehr so, dass das kalt ist. Ja, die kurzen Temperaturschwankungen. Ne? Kurz 5 Minuten die raus, wieder rein ins Warme. Die sind fies, ja, genau. Nur zum Kiosk oder so, das ist immer ätzend. Ne? Stimmt. Ja, dann fördert, was der Freier dient und zerschmettert, was ihr schadet. Ne? Das Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net, ne? Und natürlich bleibt auf YouTube. Ne? Direkt als nächstes könnt ihr eintippen, Mammon Magazin, mit ganz viel M. Ich habe schon ein Video in der Pipeline. Ein schönes Video in der Pipeline schon. Ja. Schön hässlich natürlich. Hola, Rio. Gut. Das wird ein Marsch. Marsch.